Domian Extra zum Christopher Street Day in Köln. 0180 5678 111. Domian zum Anrufen und Anfassen. Live in den Kölner WDR-Arkaden. Ja, ihr Lieben, willkommen bei Domian. Willkommen bei Domian Extra, wenn Schwule und Lesben auf die Straße gehen, anlässlich des Christopher Street Days 1998 hier in Köln. Ich kann euch sagen, hier in Köln tanzt die Luzi, tanzt der Bär. Das habe ich gerade gesehen, als ich hierher gefahren bin zum Studio, auf den Straßen, auch in den Clubs, in den Kneipen. Und wir hier in der Sendung haben auch eine ganze Menge vor, bis 2 Uhr nachts. Einmal könnt ihr bei mir hier anrufen, wie ihr das gewohnt seid, in der Nacht auch, beim 1 Live Talk Radio, unter 0180 5678 111. Zum großen Themenbereich Homosexualität, schwul sein, lesbisch sein. Zum Beispiel würde ich mich mit euch gerne unterhalten, wie war oder ist euer Coming Out? Wie lebt es sich als Schwuler in der Provinz? Oder wie lebt es sich als alter Schwuler oder als alte Lesbe? Und ich würde mich natürlich auch gerne mit euch unterhalten über extreme schwule Sexpraktiken und so weiter. Also wenn ihr Bock habt, euch mit mir zu unterhalten per Telefon, ruft einfach an 0180 5678 111. Ihr könnt mir auch faxen unter 0180 5678 110. Und wenn ihr faxt, bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer draufzuschreiben, damit wir euch dann gegebenenfalls zurückrufen können. Und dann, das ist das Zweite, das ist etwas ganz Besonderes, das ist ein Novum im deutschen Fernsehen, quasi eine Premiere hier im WDR Fernsehen, im deutschen Fernsehen. Ihr könnt ganz einfach zu mir hier in mein kleines schnuckeliges Studio kommen und wir unterhalten uns vis-à-vis unter vier Augen, so als würdet ihr mich anrufen. Dafür müsst ihr euch allerdings nur auf den Weg zu mir machen. Wir haben es im Vorspann ja auch gerade schon gehört, wir sind in den WDR-Arkaden. Das ist mitten in Köln an der Nord-Südfahrt, so heißt die Straße. Und das ist ein Sprung entfernt von der großen schwulen Disco Lulu. Also wenn ihr Lust habt, euch richtig mit mir zu unterhalten, zum Anfassen, Domian zum Anfassen, kommt einfach vorbei in die WDR-Arkaden. Dann haben wir ein paar sehr schöne Beiträge, Filmbeiträge, Hörfunkbeiträge für euch vorbereitet. Und wir schalten von dieser Sendung aus immer wieder raus in die Stadt, in die Szene. Und dort, in Clubs und verschiedenen Lokalitäten, und dort stehen prominente Kollegen von mir. Und die werden uns allen dann berichten und reportieren, was vor Ort los ist. Und wir beginnen jetzt mit einer solchen Schaltung in die Kölner Südstadt. Dort gibt es eine schwule Wohnung. Und in dieser schwulen Wohnung sind ein paar Jungs. Und ich glaube, die machen sich gerade fertig für eine heiße Nacht, für eine heiße Christopher Street Nacht. Und vor Ort im Treppenhaus ist, wer ist da? Georg Uecker, hi. Ja, Domian, kannst du mich hören? Ich keuche hier so ein bisschen die Treppe rauf. Ich bin nicht auf dem Weg zur Privatparty von Klaus Winzern. Klaus Winzern kennen viele Leute in Köln, der hat unter anderem auch das Lied geschrieben und gesungen, der geilste Arsch von Köln. Und er ist seit vielen Jahren auch ein lieber Kollege von mir, seitdem er die Rolle der Käthe in der Lindenstraße spielt, also wir drehen auch viel zusammen. Und er hat gesagt, ich mach mal so eine Warm-up-Party, bevor wir rausgehen ins pralle Nachtleben, bevor wir uns alle verlieren im frühen Morgengrauen. Da feiern wir zusammen, das ist auch das Schönste, wir kostümieren uns zusammen. Ich weiß jetzt nicht genau, was da drin passiert. Ich sehe nur, mein Mikrofon hat sich auch schon homosexuell verkleidet. Dies ist definitiv ein CSD-Mikrofon, in diesem kleinen rosa Plüsch. Und hier wohnt er. Ich war noch nicht da, ich kenne nur seine alte Wohnung, er ist nämlich gerade umgezogen, er hat gesagt, die Wohnung ist groß, da lade ich mir viele Leute ein. Ich werde jetzt mal klingeln, gucken, ob irgendwas passiert. Ah, ist schon auf. Gute Party, ist die Wohnung immer schon auf. Ich bin sehr gespannt, wie es da drin aussieht. Gute Party, keiner macht auf, also jeder kann rein, ich guck mal eben. Ist irgendjemand? Also hier ist schon mal keiner. Ich schau mal, ob ich den Gastgeber finde, ist ja immer schön. Hier sind sehr viele Menschen. Guten Abend, guten Abend. Ich gucke schnell. Klaus! Nein, wie charmant. Wie charmant. Das ist Klaus Winzern, er läuft nicht immer so rum. Nein. Was hast du da? Das sind Bauchmuskeln, die muss man nicht antrainieren, die kann man sich nähen lassen. Ne? Und das sind Piercings, die kann man hier oben zum Beispiel auch drehen. Das ist das Outfit für morgen, für die Parade. Ne? Ich möchte an dieser Stelle den Zuhörern von Radio 1 Live mal eben beschreiben, was sie verpassen. Mein Kollege Klaus Winzern ist sowas wie ein ich würde mal sagen, ein schwuler Römer. Genau, ein Regenbogengladiator. Ein Regenbogengladiator. Er hat Schuhe an, die, würde ich mal sagen, die würden auch Ivana Trump sehr gut stehen. Ja, unten Girlie und oben Mann. Ne? Komm, das gucken wir uns mal genau an hier. Kommt da noch was dazu, weil wir müssen ja noch was aufsetzen. Da kommen meine Kostümbildner, der Hasi. Hasi! Ich höre gerade, das Kostüm ist ja noch gar nicht fertig. Ich komme selber so ein bisschen arm hier vor in dem Outfit, aber... Guck mal hier, weil zum Regenbogen-Gladiator gehören natürlich auch nur die Regenbogen. Natürlich, also auch für die Radiozuhörer, wir kriegen noch einen Kopfputz oben drauf. Das sind lauter Puschel, wenn man sich bückt, kann man damit aufs Klo putzen. Klaus! Und das hier ist der wunderbare Mensch, der Menschen wie zum Beispiel Hella von Sinnen, Lilo Wanders und heute auch mal mich dann schön macht. Ne? Das ist sehr schön, das ist ein sehr atmungsaktives Kostüm. Wir schauen uns das mal eben an, ja. Ist doch das erste Mal, dass ich dir nach oben gucke, wenn ich mit dir spreche, weil du größer bist als ich. Gute Übersicht. Kannst du darauf gehen? Ja, natürlich, klar. Wunderbar, ich kann darauf hüpfen, springen, alles Mögliche machen. Hör mal, du bist umgezogen. Ich kenne nur deine alte Wohnung, die war schön, aber klein. Hast du jetzt? Ist jetzt etwas größer geworden, ne? Wir haben mehrere Zimmer. Soll ich ihn mal rumführen? Ja. Also ich kriege jetzt eine Wohnungsführung. Hier sind sehr viele homosexuelle Menschen in freudiger Erwartung. Ich lasse mich mal, was gucken wir uns an? Als allererstes denke ich das Schlafzimmer, das interessiert dich doch am meisten. Da ist natürlich gerade jetzt in der Zeit beim CSD, weil ich habe viele Freunde eingeladen aus ganz Deutschland, die immer hier übernachten. Natürlich viel los, aber wir können ja mal reingucken. Schlafzimmer. Domian, wir kriegen jetzt das Schlafzimmer von Klaus Winzern zu sehen. Wir sind ganz gespannt. Das ist ein schöner Abend. Hört er mich? Ich habe keine Ahnung, bei fremden Leuten direkt ein Schlafzimmer. Ich lasse mich mal überraschen. Ah ja! Ja, jetzt wird mir alles das klar. Das ist nicht immer bei uns so, aber manchmal. Gerade an Feiertagen, hey, und festlichen Feiertagen. Das fängt ja gut an. Domian, bist du begeistert? Ja, ich bin völlig begeistert. Das fängt ja gut an. Bitte die Kamera nochmal darauf. Ich kann gar nicht mehr sprechen. Ich bin. Das nennt man jetzt. Was nennt man das? Nennt man zum Beispiel leichtes SM. Also SM Light, würde ich sagen. Ne? Da ist das der berühmte Spruch: Handwerk hat goldenen Hoden. Aber das ist ein Handwerker. Genau. Ich meine, Jürgen, du hast ja viele Leute, die auch darüber schon Fragen in deiner Sendung gestellt haben und so weiter. Wir beantworten einige Fragen. Aber das ist einfach. Jeder Hetero macht es auch. Ja. Ich schnapp mir den mal eben, den Herrn hier. Darf ich dich mal kurz was fragen? Machst du das hauptberuflich oder nebenbei? Nebenbei, aber mit großem Vergnügen. Mit großem Vergnügen. Kann man das irgendwo lernen oder ist man ein Naturtalent? Der Mann hat mir seine Zunge rausgestreckt. Also das kann man lernen, das hast du dir selber beigebracht. Ich gebe Kurse. Legst du dich denn auch gerne selber hin oder? Ich. Ja. Du legst da andere hin. Ach, es gibt noch eine musikalische Untermalung. Ja, musikalisch. Und das ist übrigens mein Freund, ne? Der hat hier die Deko gemacht. Ja. Also der Freund von Klaus. Hallo. Rinderwahnsinn ist noch so ein bisschen untertrieben, würde ich sagen. Dort war aber daneben gehauen, das habe ich doch gesehen, du musst doch draufhauen, ja. Georg, kannst du mich hören? Ich kann dich hören, Domian. Ja, sag dem Kollegen mit der Peitsche doch mal, er soll mal ein bisschen kräftiger schlagen. Das würden wir gerne sehen. Okay, ich werde es ihm ausrichten. Du möchtest doch bitte kräftiger, Domian, schöne Grüße, du möchtest jetzt bitte kräftiger schlagen. Ich habe schon Phantomschmerzen. That's what friends are for. Soll er nochmal richtig fest? Komm mal nochmal feste, ja. Domian, tauschen. Domian, ob du tauschen möchtest? Nein. Ist nichts für mich. Nein. Die Antwort ist definitiv nein. Da hinten singen ein paar Transen. That's what friends are for. Georg. Hier habe ich ein paar neben mir. Georg. Zeig mir doch noch ein bisschen was von deiner Wohnung. Georg, hörst du mich? Hallo, Georg. Domian, ich höre dich jetzt gar nicht, weil diese Transen sehr laut singen. Ich hätte ja gerne mal ein paar Worte mit diesem nackten Mann gesprochen, aber das scheint nicht zu funktionieren. Ich kann dich leider nicht hören, weil diese Damen als Herren, Herren als Damen so laut singen. Ich gehe jetzt einfach mal zurück in diesen Hauptraum hier. Also Freunde von überall sind heute... Ach guck mal, Wanda Rumor! Wanda! Annette ist da! Annette! Hallöchen! Küsschen! Auch ein bisschen Goldstück. Wenn ich mal kurz vorstellen darf, Wanda Rumor, Annette Küppersbusch, bekannt als die Schocklets. Dort haben sie angefangen, in Schulz. Was macht ihr heute Nacht noch? Heute Nacht machen wir die Spice Girls für euch. Die Spice Girls? Ja. Ich habe heute extra neue Schuhe. Also ich würde sagen, das hier ist definitiv Old Spice. Nein, das ist nicht Old Spice, very new Spice. Spice up your life! Wer bist du denn? Ich bin Mel B oder K, das weiß ich nicht. Scary Spice. Scary Spice, heute ohne Zungenpiercing. Und wer bist du? Ich bin Gary, die ist schon ausgeschieden, aber ich bin heute wieder da, inkognito. Also bei uns ist alles möglich. Gary ist wieder da. Gut. Also wir haben heute zum Beispiel... Macht ihr nachher noch was? Ja, im Schulz heute Abend, um 10 nach 12. Da treten wir auf? Ja, wenn wir auch live im Fernsehen sehen. Nachher im Schulz? Also ich komm, vielleicht komme ich mal vorbei nachher. Kurz nach 12 im Schulz. Okay. Wollt ihr noch ein paar Gäste vorstellen heute Abend, wenn wir mal ein bisschen rübergehen? Also hier zum Beispiel ist ein ganz lieber Freund von mir, der kann ganz wunderbar blasen. Und der zwar... Kann, was? Nein, das möchte ich jetzt nicht hören. Nein, nicht der Hans. Nein, nicht der Hans. Sommer, Sonne brennt auf nackte Haut. Hitze, die sich in den Straßen staut. Ich schau dir in die Augen und kann gar nichts dafür. Vielleicht geht's dir genauso. Würde ich gerne küssen. Einfach so, einfach so, einfach so, so, so, so. Du mit mir auf meinem Kissen. Einfach so, einfach so, einfach. Ah, hier ist das Badezimmer. Hier ist das Badezimmer. Ich komme mal hier an das Eck. Ja, Georg. Ah? Die Jungs sollen mal aus Kundschaft. Der Badewanne kommen. Moment, jetzt kann ich dich hören. Jetzt sind die keine Jungs Leute. Die sollen mal aus der Badewanne singen. Rauskommen. Die Jungs sollen aus der Badewanne herauskommen? Ja. Ich würde mal fragen, ob Sie das möchten. Möchtet ihr mal gerne jetzt aus der Badewanne aufstehen? Die möchten gar nicht. Es wer sagt Ihnen, Klaus, stell mir doch mal deine... Stell doch mal gerade vor, wer die beiden sind. Also, wir sind eine große Familie. Also wir wohnen hier zusammen. Das ist mein Ex-Freund. Mein Freund habt ihr ja schon kennengelernt. Und das ist sein jetziger Freund. Und wir wollen einfach so das schwule Leben einfach zeigen, wie es auch in Familie geht. Ne? Das zum Beispiel ist der Berti und ich... Ich bringe heute einen ganz großen Liebesbeweis zu meinem Freund, denn wir sind ausgeschieden und ich sitze trotzdem mit ihm kuschelnd in der Badewanne. Also Berti, da fragt man sich jetzt, ob der Name zum Programm wird. Ich grüße an dieser Stelle alle schwulen und lesbischen Kroaten. Berti, bist du traurig? Ausgeschieden, Deutschland? Das ist alles nur Tränenmasse, die ich in der Badewanne. Ach, das ist gar kein Badewasser, das ist alles Tränenmasse, wie ich höre. Die haben auch sehr schöne Piercings, falls man das mal sehen möchte, immer sehr günstig, auch für ein Gästehandtuch, falls man mal nicht genug da hat. Gepierste Brustwarzen. So, und ihr kommt jetzt mal aus der Wanne, würde ich sagen. Ich bringe euch auch ein Handtuch. Hier, sehr schön. Ich guck mal hinter das Handtuch. Ich gebe an der Stelle, würde ich sagen, wenn ich da mal reingucke, an Domian zurück. Klaus, nimm doch mal eben. Georg, jetzt beneiden dich natürlich fast alle, dass du da jetzt so stehen kannst mit dem Handtuch. Oh ja. Ich danke dir sehr herzlich. Wir werden uns noch mal sehen und hören nachher. Ja, ich glaube, ich gehe nachher einfach noch mal ins Schulz. Ja. Wenn da wirklich Wanda und Annette auftreten, fahre ich vielleicht noch mal rüber. Okay. Bis gleich. Okay, bis nachher. Georg, vielen Dank. Also das war ja schon mal wunderbar. Ich hätte ja gerne ein paar Worte mit dem nackten Mann da gesprochen, der ausgepeitscht wurde. Man hat dessen Gesicht ja gar nicht gesehen. Gefällt einem sowas? Aber ich glaube, es gibt Leute, die sehr drauf stehen. So, jetzt kommt es zu unserer wirklichen Premiere, die ich gerade groß angekündigt habe. Ich lese hier auf meinem Bildschirm, dass ich einen Studiogast bekomme. Ich erkläre euch vielleicht nochmal das Prinzip. Wenn mich hier Leute anrufen, das ist genauso wie in der Nachtsendung im 1 Live Talk Radio, weiß ich überhaupt nicht, was auf mich zukommt und weswegen die Leute anrufen oder was detailliert ihr Thema ist. So ist das jetzt auch bei meinem ersten Studiogast. Es ist Manuela, 34 Jahre alt und was sie mit mir sprechen will, das weiß ich nicht, das werden wir jetzt hören. Manuela. Grüß dich. Ja, hallo Manuela. Bitte nimm Platz. Ja, schön, dass du da bist. Ich sage immer... nachts am Telefon, was ist dein Thema? Wir unterhalten uns heute über das Hauptthema Homosexualität, lesbisch sein. Ja, das ist wohl mein Thema. Das ist dein Thema. Also, wir können anfangen, wo du möchtest. Ich gehe mal davon aus, dass du lesbisch bist. Ja. Ja. Ich habe gerade am Anfang gefragt, ob die Leute Lust haben, mit mir zu reden über Coming Out. Mhm. Und ich glaube, das ist für viele homosexuelle Menschen nach wie vor ein Problem. Heute vielleicht ein bisschen weniger als früher, vor ein paar Jahren, ein paar Jahrzehnten. Wie war es bei dir? Mein Coming Out direkt. Ich bin in Berlin aufgewachsen, da ist es nicht ganz so schlimm. Ich war 15 und es ging dann so bis 18, 19, wo ich dann das L-Wort über die Lippen brachte. Sprich und, lesbisch? Ja, genau. Mhm. Und es ging. Also es gab ja auch damals, also jetzt, was weiß ich, so 18 Jahre her oder so, da gab es auch damals schon Kneipen, wo du hingehen konntest. Und was haben die Eltern gesagt? Ja, Das ist eine andere Geschichte. Meine Mutter kam mir zuvor mit ihrem eigenen Coming-out, bevor ich ihr gestehen konnte, dass ich lesbisch bin. Ja, das ist doch grandios. Ich fühlte mich irgendwie ein bisschen komisch. Du wolltest eigentlich was Besonderes sein und plötzlich war die Mutti noch. Genau, meine Mutter, dass die eine eigene Sexualität hat, ist ja bei Eltern immer sowieso schwierig, will man nicht so. Aber trotzdem glaube ich, dass es ja doch eine tolle Sache ist. Die meisten Schwulen haben ja Probleme damit, dieses eben im Elternhaus auch zu verkaufen und damit mit den Eltern ins Reine zu kommen. Ja, ich denke, so schwer ist es gar nicht. Also ich kenne viele, die gute Erfahrungen gemacht haben. Meine Meinung ist, dass die meisten Leute eigentlich sich ein Stückchen immer noch dafür schämen, schwul oder lesbisch zu sein. Und diese Scham übertragen sie dann auch auf andere Leute, sodass die nicht richtig damit umgehen können. Also ich habe sehr gute Erfahrungen überall damit gemacht. Ich arbeite ja zum einen als Journalistin schon sehr lange und Was machst du? Ich war früher auch Radiojournalistin, so wie du, und habe eine schwul-lesbische Sendung in Berlin gemacht, die hieß Eldo Radio. Und durch meinen Namen, dann wusste es halt jeder, dass ich lesbisch bin, und da habe ich mir jedes Coming-out gespart, und das kann ich nur empfehlen. Wenn du öffentlich bist, dann kannst du es ganz einfach, brauchst du nie wieder drüber reden, mach es einmal ganz öffentlich und du hast nie mehr die Not, dich irgendwo erklären zu müssen. Nun sind wir natürlich auch bevorzugt, in solchen Metropolen zu leben, wie Köln oder wie Berlin. Das ist natürlich sehr viel schwieriger, wenn man, also jetzt hier in Nordrhein-Westfalen, beispielsweise in Paderborn oder in Gummersbach, wo ich herkomme, lebt, ist das nicht so einfach. Ja, ich teile ja dieses Leid mit meiner alten Freundin Hella von Sinnen. Die kommt auch aus Gummersbach. Was ist denn da los? Es ist doch eine gute Brutstätte. Ne? Ja, anscheinend. Interessante Gewächse. Erzähl mir ein bisschen aus deinem lesbischen Leben. Aus meinem lesbischen Leben, ja. Ich hatte mich mal dadurch hervorgetan, es wurde mir extra nochmal mit auf den Weg gegeben, dass ich das doch zum Ausdruck bringe, dass ich ein lesbisches Porno-Video gemacht habe. Also für Lesben. Für Lesben, nicht für Männer. Nee, mit Lesben, für Lesben, ist ja auch eine Form von Coming-out, also so ein gemeinsames Sex-Coming-out. Stehen Lesben auf Pornos? Einige. Also ich ja. Ich kenne auch viele, die drauf stehen. Aber das müssen nicht unbedingt Lesben-Pornos sein. Das können auch Hetero-Pornos sein. Ja. Mhm. Also es gab ja mal diese Kampagne von meiner Freundin, in Anführungszeichen, Alice Schwarzer. Schwarzer sollte sich erstmal selber outen, bevor sie andere Leute irgendwie verurteilt für das, was sie tun. Sollte sie erstmal selber dazu stehen, was sie tut. Und dann kann man anderen Leuten erzählen, was sie für Filme gucken sollten. Also du hast ja gar keine Probleme mit. Auch wenn sich Hetero-Leute, Männer, heterosexuelle Männer, die Pornos reinziehen, kommst du nicht mit der Geschichte frauenverachtend und sexistisch und so etwas, oder? Nicht zwingend. Also Frauenverachtung findet überall statt. Und Frauenverachtung als solche ist natürlich nicht zu billigen, aber die manifestiert sich nicht in Pornografie. Wobei ich auch immer an die Decke gehe, wenn ich höre, so aus feministischen Kreisen, wir sind das Lustobjekt. Es ist doch grandios, ein Lustobjekt zu sein. Ich bin gerne Lustobjekt. Ja, als Mann ist es sicherlich auch leichter, ein Lustobjekt zu sein. Als Frau ist es ein bisschen schwierig, da musst du schon sehr souverän sein. Ich bin auch gerne Lustobjekt, aber früher war ich das nicht. Also es dauert eine Weile, bis man so souverän ist, damit umgehen zu können. Erkläre mir, ich habe einige lesbische Freundinnen. Und mit denen klappt das auch alles wunderbar. Aber ich finde, es ist sehr schwierig, so in Lesben-Szenen einzudringen. Und ich habe auch immer den Eindruck... Ja, als Mann? Ja, warum? Warum ist das so? Weil die Schwulen haben mit Frauen überhaupt gar keine Probleme. Sie lieben Frauen. Ach, warum? Das stimmt. Ja, aber nicht so krass wie Lesben, oder ein Teil von Lesben, muss man vielleicht sagen. Wie ein Teil von Lesben mit Männern. Warum ist das so? Mögt ihr uns nicht? Ja, ihr, also magst du Männer? Alle Lesben sind unterschiedlich. Ja. Ich amüsiere mich meistens mit Männern besser als mit Frauen. Auch nicht immer. Aber also das ist Quatsch. Ich denke, es gibt solche und solche Lesben. Es gibt sicherlich viele Lesben, die haben das Bild seinerzeit ein bisschen geprägt aus einer damals feministischen Bewegung, die halt ihr eigenes Hetero-Dasein, was sie noch hatten, nicht verarbeitet haben und dann so eine super Distanz zu Männern brauchten. Ich denke, das hat sich in der jetzigen Generation ein bisschen verändert. Ich denke, lesbisch sein definiert sich nicht über Männer. Es hat nichts mit Männern zu tun, sondern mit Frauen. Und dann ist es individuell Geschmackssache, wie viel oder wie wenig man mit Männern zu tun hat. Du entschuldigst, wenn ich ab und zu hier hingucke, da sehe ich nämlich, wie es weitergeht. Ich finde es aber super interessant, dass du einen Lesben-Porno gedreht hast. Kann ich den irgendwann mal sehen? Schickst du mir den mal zu? Kann ich dir schicken, kein Problem. Sehr interessiert. Schick ihn einfach Jürgen Domian, WDR. Persönlich dick draufschreiben, und dann würde mich das interessieren. Und ich werde dir Feedback geben, ob mir das gefällt. Und ich finde es sehr schön und nett, dass du da warst. Gerne. Alles gut. Tschüss, meine Lieben. So, meine Lieben. In Köln gibt es alles. In Köln gibt es sogar ein Bermuda-Dreieck. Und das Bermuda-Dreieck heißt Bermuda-Dreieck, weil es dort eine Anzahl von Kneipen gibt, von Bars, von schwulen Kneipen, wo manch ein Mann verschütt gegangen ist schon, für eine Nacht oder auch vielleicht für länger. Dieses Bermuda-Dreieck befindet sich genau, kann ich euch sagen, Ecke Scharfenstraße, Mauritius-Steinwall. Und dort begrüße ich jetzt ganz herzlich meine Kollegin Randi Krott. Wie ist die Stimmung, Randi? Ich höre jetzt die Randi nicht im Moment. Test 1, 2, 3. Heute nicht nur Leute aus Köln hin, sondern auch, Mikro wird schon gewechselt, so schnell geht das hier irgendwo anders. Von wo kommt ihr zum Beispiel, du? Ich komme aus Solingen. Und wenn du nach Köln fährst, was ist anders hier in Solingen? Köln ist, wir sind toleranter und irgendwie, es macht mehr Spaß in Köln. Ja? Wo kommst du her? Ist Neuss. Wie ist es in Neuss als Schwuler zu leben? Das ist nicht so einfach, also ist schon alles etwas kleinbürgerlicher bei uns und ja, hier ist alles viel offener und ja, fühlt sich halt einfach wohl, man sieht es ja. Ne? Und speziell der Tag morgen oder auch heute, ist ja die Vorbereitung für morgen, ne? Ja. Was ist das für dich? Ja, es ist doch irgendwie so, sag ich mal, so ein ja, Feiertag. Alle freuen sich, dass sie da hingehen und man gehört irgendwie. Ja, man kann sich auch so ein bisschen. Außer dich ins, mit deinem Freund Arm in Arm durch Neuss zu gehen? Nee, wäre schwierig. Also, es wäre echt schwierig. Also, hier in Köln ist das kein Problem, aber Neuss ist das echt schwierig. Ich will mal gerade zu den beiden gehen, denen die Kneipe hier gehört, vor der wir stehen. Eine der zahlreichen Kneipen hier im Bermuda-Dreieck. Also, es ist ja hier sehr flüschig. Rosa ist ja Farbe des Abends, Jürgen. Und dann wird schon gesagt, hier von Schwulen. Eigentlich sind die Zeiten vorbei. Die Schwarzfarben der Schwulen sind die Regenbogenfarben und gar nicht mehr so das Plüschige. Ne? Das ist wohl wahr. Der CSD früher, wenn du das vergleichst, du hast es auch schon mitgekriegt, so 79, als das hier in Köln losging. Wie war das denn da? Ja, 79 war das ganz stark gewesen. Das heißt, die starken Mengen betrugen nämlich 200 Personen. Das heißt, wir haben uns damals am Neumarkt getroffen, wirklich mit 200 Leuten und haben uns ganz mutig durch die Innenstadt samstags während des Einkaufsbummelns der anderen Leuten gequetscht und haben uns dumm anschauen lassen. Und heute war eine große Freude. Ja. Seit wann denn so anders geworden? Seit Anfang der 90er. Anfang der 90er gab es eine neue Bewegung, auch mit der Gründung des Clus, des Kölner Schwulen- und Lesbentag. Und dieser Clus hat sich sehr stark gemacht und die Bewegung dahin geführt, wo wir heute sind. Also ich komme gerade vom Straßenfest und das war ein ganz tolles... Deshalb siehst du auch so aus, also Kaffeehaus-Dame bist du jetzt hier mit Häubchen. Mit meinen vier Kollegen haben wir da eine ganz tolle Show gemacht. Ja. Tom, du bist Spice Girl heute Abend. Welches Spice bist du? Ich sollte Victoria werden, aber wir sind alle nur so geworden, wie wir jetzt aussehen. Wunderschönen schwarzen Haaren, hier Stirnband und hier einem sexy Outfit mit wunderbaren Strümpfen, genau. Ja, du kommst aus dem Saarland, ne? Ja. Was ist ein CSD früher gewesen? Gar nichts, kannte man gar nicht. Also ich kenne das jetzt dieses Jahr, das habe ich gelesen, ist zum ersten Mal ein CSD im Saarland. Und da werde ich auch hinfahren, jetzt Ende diesen Monats, aber früher... Ich kenne den CSD erst seit 5 Jahren, seit ich hier in Köln wohne und vorher nie was von gehört. War das früher hier so? Also jetzt sind das hier Kneipen, wo die alle offen sind, die Türen sind offen, ihr habt auch Hetero-Leute hier, nicht nur Schwule, ne? Wie war das noch so vor 5, 7 Jahren? Da gab es die berühmten Fensterchen, ne? Ja, vor 5, 7 Jahren begann das Ganze hier nebenan im Corner, was ja auch zum Bermuda-Dreieck gehört. Das war das erste Lokal in Köln, das eben die Fenster geöffnet hat, die Türen geöffnet hat, so dass man auch von außen reinschauen konnte. Und damit haben sich auch viele andere Lokale angeschlossen und haben gesagt, jetzt öffnen wir auch und sind auch für jeden zugänglich. Und das Café Huber hat dann besonders große Türen gemacht, damit man wirklich nicht nur reinschauen kann, sondern auch reinkommt. Du hast ja früher auch irgendwo anders gearbeitet, nicht nur in schwulen Kneipen. Was ist für ein in schwulen Kneipen zu arbeiten? Also ich arbeite seit 15 Jahren jetzt in der Gastronomie, also früher nur Hetero-Gastronomie und seit 7 Jahren jetzt in der schwulen Gastronomie. Und für mich ist es einfach leichter, man kann sich lockerer geben, man ist unter sich, die Schwulen sind einfach ein bisschen verrückter, man hat immer Spaß, man hat immer Party. Und Andi? Das ist ganz anders als früher. Also ich kann mich halt geben, wie ich bin. Das konnte ich früher nicht. Andi, mich würde interessieren, ob Schwule großzügig sind mit Trinkgeldern. Fragt die Jungs doch mal. Ah, Jürgen Domian möchte wissen, ob Schwule großzügig sind mit Trinkgeldern. Heute waren sie es. Ja? Aber wir haben das aber auch eingefordert, indem wir eben eine sehr schöne Show auf dem Stand gemacht haben, mit meinen Kollegen, die bei mir stehen. Und da haben wir Trinkgeld kassiert heute. Und ansonsten? Finde ich schon. Also ich kriege hier sehr viel Trinkgeld im Vergleich. Ich habe in vielen Kneipen gearbeitet und so viel Trinkgeld wie hier habe ich noch nie gekriegt. Schau mal die anderen. Also morgen ist ja euer Tag, die Parade, die erfordert doch den ganzen Mann. Müsst ihr nicht heute früh ins Bett? Ja, wir versuchen das mal ohne Schlaf durchzustehen hier und ja, einmal ich kann mal probieren, das ist einfach mal. Geht jetzt quasi durch, ne, bei euch auch? Das geht bis 5 Uhr durch, dann schlafen wir 3 Stunden und schminken uns neu, damit wir schön auf den wunderbaren Wagen werden sein. Was gehst du morgen? Als Rosa Funke. Wir haben einen sehr schönen Wagen dekoriert heute Nachmittag und die Rosa Funken werden schön glänzen in ihren Lackkostümen. Sag mal, hier das Kneipenleben geht ja so jeden Abend hier so bis, ich weiß nicht, 3-4 Uhr zum Teil. Was sagen die Nachbarn hier? Es gab eine Zeit, da gab es viele Nachbarbeschwerden, also jetzt vor 2-3 Jahren hat sich's gelegt. Mittlerweile sind es wieder ein bisschen, weil es ist halt voll hier und wir können nichts dagegen machen, weil die Kneipen sind zu klein, damit die Leute alle reingehen, hier stehen. Also wir können nichts dagegen machen. Und der CSD morgen, schöner als Weihnachten, wichtiger als Weihnachten für euch? Ist viel, viel wichtiger als Weihnachten. Warum? Auch viel lustiger. Weil das einmal eine große Show ist, also die Show, die auch mit einer Demonstration verbunden ist. Wir zeigen nicht nur schöne Kostüme, wir wollen natürlich auch politische Aussagen machen. Es geht ja in diesem Jahr um das Motto, die Homo-Ehe, ob Ehe oder keine, entscheiden wir alleine. Genau, das ist vielleicht auch ein Thema heute bei dir, Jürgen. Vielleicht ruft ja der eine oder andere an oder kommt bei dir vorbei, der auch das zum Thema macht. Wir melden uns ja gleich nochmal. Das ist schön. Vielen Dank erstmal. Tschüss, Randi. Wir kommen jetzt zum Thema Outing. Outing war ein ganz großes Thema vor ein paar Jahren in Deutschland durch Rosa von Praunheim. Rosa von Praunheim hat die sexuelle Identität von Prominenten gegen deren Willen an die Öffentlichkeit gebracht. Ich sage, in die Öffentlichkeit gezerrt. Dazu jetzt ein Beitrag von Uli Luckhaus und Claudia Müller. Hella von Sinnen ist es. Ich weiß nicht, ob ich das schon bis zu Ihnen durchgesprochen habe, aber ich liebe Cornelia Scheel. Georg Uecker ist es auch und zeigt es. Die amerikanische Entertainerin Ellen DeGeneres hat es in ihrer Sitcom getan. I'm gay. Und die Schauspielerin Maren Kreumann redet auch ganz offen darüber. Ich schlafe ja auch mit einer Frau völlig anders, als ich mit einem Mann schlafen würde. Das ist ja gar nicht vergleichbar. Deswegen macht man es ja, weil es anders ist. Das ist ja der Witz. Lesbischer Wein schmeckt pervers und gleichgeschlechtlich. Damit es überflüssig wird, darüber zu sprechen, muss man es jetzt thematisieren, wenn man eine abweichende Sexualität hat. Sonst wird sich nie jemand dran gewöhnen. Wir müssen uns zeigen. Wir müssen ja zeigen, dass es uns gibt. Maren Kreumann hat sich mit prominenten Kollegen über das Thema Outing unterhalten. In New York traf sie den Journalisten Michelangelo Signorile, der dort die Outing-Kampagne in den 80er Jahren vorantrieb. Mr. Signorile, ich würde gerne von Ihnen wissen, wie das sogenannte Outing damals begann. Wann und warum wurde es gemacht und wer war dafür verantwortlich? Die Diskussionen darüber begannen hier in den späten 80ern und frühen 90er Jahren. Letztendlich war die AIDS-Krise der Auslöser für die Kampagne. Es gab zwar auch schon früher Diskussionen in der schwul-lesbischen Gemeinschaft darüber, dass man es eigentlich bekannter machen müsste, wer alles dazugehört. Die Notwendigkeit jedoch entstand erst durch AIDS. Wir mussten dieser Krankheit ein Gesicht geben, uns zeigen, weil man uns sonst nicht wahrgenommen hätte. We had to put a face on the epidemic and we had to put a face on gay people because we were so invisible. In Deutschland war es Rosa von Praunheim, der Prominente als Homosexuelle outete. Ich denke, dass generell Outing sicher eine problematische Geschichte ist, aber dass man sozusagen im Notfall einfach einen Stein werfen muss. Fandest du dich damals auch brutal, als du das gemacht hast? Du bist ja doch über den Willen der anderen hinweggegangen. Sicher, ich denke, das ist immer ein Stück Brutalität. Aber ich denke, ein Stein schmeißen, Aufmerksamkeit erregen, auch auf eine unangenehme Weise, glaube ich, braucht unsere Gesellschaft, damit überhaupt Aufmerksamkeit geschaffen wird. Der Berliner Journalist Matthias Frings sieht das etwas anders. Ich bin immer dafür gewesen, wer irgendwie in der Lage ist, zu sich selber zu stehen und das öffentlich zu tun, der soll es um Himmels Willen bitte tun. Ich habe es auch gemacht, viele andere haben es gemacht und ich habe es weiß Gott nicht bereut, ich kann es mir auch gar nicht anders vorstellen. Aber wenn irgendjemand kommt und zwangsweise outet, das ist für mich nichts anderes als sexuelle Denunziation. Mit ihrer Kollegin Hella von Sinnen hat Maren Kreumann eins gemeinsam. Sie gehören zu den wenigen offenen Lesben im deutschen Fernsehen. Hella, was hältst du von Outing, also über den Willen hinweg? Ich bin da insofern natürlich zwiegespalten, dass ich immer wieder mit feuchten Fingern lese, ach, die ist auch lesbisch, herrlich. Also heimlich liebe ich es natürlich, wenn ich lese, ach guck mal, die auch und der auch. Aber natürlich bin ich der Meinung, dass es keine korrekte Art und Weise ist, jemanden gegen seinen Willen zu outen, weil jede Frau, jeder Mann muss natürlich das Recht behalten, diese doch sehr intime und sehr persönliche Angelegenheit zu dem Zeitpunkt auch mitteilen zu dürfen, wann sie oder er es will. Ich weiß halt nur von Kollegen, die unfreiwillig geoutet worden sind, ich behaupte das jetzt mal, dass die einfach glücklicher sind als vorher, weil es ist einfach ein unerträglicher Zustand, mit im wahrsten Sinne des Wortes eingeklemmten Schwanz rumzulaufen und die Menschen nicht das Schönste und Wundervollste, was man ja im Leben hat, ist ja die Liebe. Das ist ja nicht Geld, Karriere und ein Häuschen am Strand. Das Schönste ist ja die Liebe. Und wenn dann endlich alle wissen, wen ich liebe, dann ist man einfach glücklich und entspannt. Da kann mir auch keiner was anderes erzählen. Der Schauspieler Dirk Bach machte auch nie ein Geheimnis aus seiner Liebe zu Männern. Hast du den Eindruck, dass es dir in irgendeiner Form schadet, dass du es nicht verschweigst? Also es würde mir sicherlich sehr schaden als Person, als Mensch, wenn ich es verschweigen würde. Und das finde ich ist immer noch das Wesentliche. Ob das irgendwo in der Karriere in Anführungsstrichen schadet, das mag sein. Präsent ist es natürlich auch einfach, weil ich es dann auch sage, wenn man mich fragt nach irgendwelchen Dingen oder nach Partnern, muss ich natürlich sagen, dass es da einen Mann gibt, mit dem ich jetzt dann ja auch sogar verheiratet bin. Und ja, so. Fräulein, Fräulein. Es werden zwar langsam immer mehr, aber leider sind es immer noch viel zu wenige Prominente, die sich nicht mehr verstecken wollen. Tja, ihr Lieben, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, ich warte ja auch noch auf Telefonanrufe, dann wählt ganz einfach die Nummer 0180-5678-111. Das ist das Telefon. Und wenn ihr hier zu mir in mein Studio, in dieses kleine, nette Studio kommen wollt, dann kommt ganz einfach vorbei. Hier nach Köln, in die Innenstadt, in die WDR-Arkaden. Das ist ganz in der Nähe der Straße Nord-Südfahrt. So heißt die Straße Nord-Südfahrt. Und direkt auch in der Nähe von der großen Schwulen-Disco Lu Lu. Jetzt gucke ich auf meinen Bildschirm und da steht, ich bekomme zwei Gäste. Und zwar Angelo, 24 Jahre alt, mit Mutter. Sind wir mal gespannt. Angelo, hey, hey, hey, hey, hey, wie schick. Und das ist die Mutti. Ja. Wie heißt du? Angelika. Angelika, nimm Platz. Angelika und Angelo. Jetzt schreibe ich mir das auch mal auf. Angelika. Wie findest du ihn denn so? Gut. Ja? Ja, offen. 24 Jahre alt. Ja. Nun haben wir gerade ein bisschen über das Thema Outing schon gesprochen. Wie war denn das? Mein erster Gast, die Manuela, hatte das ja ganz einfach. Wie war denn das bei dir? Ganz locker weg. Das war mit etwa 20, wo ich meine erste Beziehung hatte. Und gut, das ist meine leibliche Mutter, aber ich bin adoptiert worden. Und denen habe ich das einfach erzählt in einem Brief. Ja, und dann sind die ganz locker auf mich drauf zugekommen. Die haben das schon geahnt, aber die haben gedacht, das muss ich selber sagen. So, und das lief eigentlich ganz locker ab. Und ich bin auch im Berufsleben, wie im Privatleben, eigentlich überall geoutet. Und wer das nicht weiß, der erfährt es ziemlich schnell oder der merkt das. Jetzt? Ja. Ne, jetzt erfahren die Leute das endgültig. Jetzt endgültig, wenn es noch Leute gibt, die sind. Du bist die leibliche Mutter, das heißt, er ist nicht bei dir aufgewachsen. Ja, er ist bis zum vierten Lebensjahr aufgewachsen. Ja. Und ich hatte damals diverse Probleme, ich war halt zu jung und eine Erziehung Probleme, dann mein Coming Out auch. Auch ein Coming Out? Ja, ich bin auch lesbisch. Ich wollte gerade aus Scherz sagen, bist du auch lesbisch? Ja. Das ist ja so verrückt. Naja gut, damals in den 70er Jahren. Das sind Tische stehen, das gibt es viele. In den 70er Jahren war es halt es etwas problematisch, Coming Out zu starten, weil ich überhaupt nicht die Connection hatte zu Lesben oder. Wie alt warst du denn? Ich war damals 17, als ich schwanger war. Ja. Und wie alt warst du, als du gemerkt hast, dass du auch mehr zu eigentlich bist? Eigentlich war ich schon so in dem Alter mit 15, 16, war ich in eine Frau verliebt und aber das hat nie hingehauen, ne? Nun war das ja auch noch eine andere Zeit, als du dein Coming Out hattest. Beneidest du manchmal die Leute heute, wenn du mitbekommst, zumindest in den Metropolen, dass es doch relativ locker abgeht? Ja, zu der jetzigen Zeit beneide ich die Leute. Also, das beneide ich. Was war denn für dich damals das größte Problem? Das größte Problem war halt, mit meinen Eltern darüber zu reden. Und weil ich ja ganz andere Sachen gefühlt habe. Und das habe ich halt eher für mich behalten. Und als ich damals dann... Was haben die Eltern gesagt? Ich habe gar nichts davon erzählt. Gar nichts. Bis heute nicht? Mein Vater, der weiß es. Meine Mutter, ja, die weiß es, wusste es auch. Die ist aber verstorben vor 15 Jahren. Und von daher, ja, es ist traurig halt, dass meine Mutter da nie darüber richtig erfahren hat. Oder ich konnte halt nie so richtig über meine Situation... Wie alt bist du jetzt? 42. 42. Du könntest ja jetzt mit der Mutter auch noch reden dann. Ja, könnte ich. Warum tust du es nicht? Ja, sie ist tot. Ich dachte, der Vater wäre gestorben. Nee, meine Mutter. Ach so, das meine ist Mutter. Ja, dann habe ich das missverstanden, meine Mutter. Na, ich komme aus einer großen Familie, mit 9 Geschwistern aufgewachsen. Und da war das nicht gang und gäbe, über so eine Themen zu reden. Ne? Ja. Und das fing erst an, als ich auszog. Ne? Als du dann von ihm gehört hast? Was mit ihm los ist? Ich war erstmal, Alter, damals auch mal in einer Hetero-Beziehung gelebt und diejenige habe ich auch mitbekommen. Und dann irgendwann mal hatte er mich besucht mit 2 anderen Freunden. Und bei den einen habe ich so gedacht, der ist bestimmt schwul. Ja, und dann, ein Jahr später, da sage ich zu ihm, was macht denn die Liebe? Na? Hast du jetzt eine Freundin? Und dann sagt er, nee. Freundin kommt ja nicht mehr ins Haus. Aha, und da sind natürlich meine Ohren größer. Ne? Gab es da vielleicht sogar in dir so einen geheimen Wunsch, dass du dir das vielleicht sogar gewünscht hast, dass er schwul wird? Ja, manchmal gab es so Situationen, warum nicht? Ich konnte auch mit ihm offen darüber reden. Also ich hatte da keine Schwierigkeiten. Somit war es dann durch diese Frage damals fast offenbart, dass er schwul war. Und das war dann auch. Und damals hast du gesagt, wunderbar, ich gratuliere dir, es ist ein herrliches Leben, oder was hast du gesagt? Es war erstmal so, ich bin erstmal so durch die Wohnung gelaufen und habe gedacht, mein Sohn ist schwul. Ach, irgendwie ist das auch toll, so, ne? So hat mich auch ein bisschen gerühmt da drin, ne? Mein Sohn tritt in meine Fußstapfen. Ja, so ungefähr, ne? Was machst du vom Beruf, Angelo? Ja, ich arbeite selbstständig im Bereich Telefonmarketing und das läuft ganz gut. Ich sag mal, das ist ein individueller Job, ganz kreativ in dem Bereich, dass man sehr auf Stimmen achtet. Ich habe auch sehr oft versucht, bei dir durchzukommen. Es hat nie geklappt, aber heute hat es geklappt. Aber dieses schicke Outfit ist für heute, ne? Das ist für heute und morgen ist noch doller. Gehst du nicht zu deinen Telefonkunden? Nein, um Gottes Willen. Die sehen mich ja auch gar nicht. Die hören ja nur meine Stimme. Ja. Ja. Gab es denn irgendwie so in deinem Umfeld irgendwelche Freunde, die gesagt haben, was sich distanziert haben? Ja, auf jeden Fall. Ja, gab es? Ja, es gab, ich sag mal, in der Berufsschule, wo ich früher war, ich habe in einem anderen Bereich gelernt, als Gärtner, das ist eine andere Gesellschaftsschicht. Und da haben sich einige von abgewendet, das muss ich sagen. Aber ich sag mal, im Großen und Ganzen, mein größter Freundeskreis hat das akzeptiert und kommt da sehr gut mit klar. Distanziert ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber sonst im Großen und Ganzen total locker weg. Und ich sag mal ganz ehrlich, das Thema Outing, man sollte gucken, wie ist das Umfeld in der Familie. Kann man es wagen, kann man es nicht wagen. Dann sollte man schauen, klappt es in der Familie oder klappt es nicht in der Familie. Aber im Berufsleben sollte man vorsichtig sein. Es gibt einfach Berufsschichten, wo es nicht geht. Das sollte man halt auch aufpassen, weil bevor man sein Berufsleben aufs Spiel setzt. Also leider Gottes gibt es nach wie vor schon immer noch Berufe und Berufsbereiche, wo man eben nicht ganz offen leben kann. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mich würde ja so brennend interessieren, wir haben ja gerade Fußball-WM, ne? Wie viele schwule Fußballer gibt es wohl? Ich könnte schwören, dass ich sage jetzt mal eine Zahl, dass da bestimmt 10% schwul sind. Bestimmt. Ja? Ja, so schön das ist das größte Tabu. Das ist das größte Tabu. Also in der Politik haben wir Schwule, mehr oder weniger offen, finde ich gut. In allen möglichen Gesellschaftsbereichen, aber im Sport und besonders im Fußball ist das ein Sakrileg. Ne? Mhm. Schwaben, Schwuchtel. Ja, man sieht doch immer so schön, wenn das Spiel gewonnen ist, dann die herzliche Umarmung, ja, und dann denke ich mir, ach ja, es gibt ja doch wahre Liebe unter Männern auch, ne? So, ne? Angelika, ich weiß durch viele Gespräche mit schwulen Freunden, dass ein großes Problem für die Eltern darin besteht, dass sie nie Enkel haben werden. Wie ist das bei dir? Ja, wie ist das bei mir? Ich habe da nicht so ein Problem. Weißt du, ich bin in der Großfamilie groß geworden. Mhm. Und eigentlich war ja nicht meine Absicht, schwanger zu werden. Mhm. Ja gut, ich habe damals Freundinnen gehabt, die waren in einer Hetero-Beziehung, Mitte der 70er Jahre. Ja gut, da musstest du auch einen Freund haben. Mhm. Ja gut, habe mich verliebt, bin halt nicht lange mit ihm zusammen gewesen, bin schwanger geworden. Ja, und peng, ne? Also du kannst darauf verzichten. Ich kann drauf verzichten. Ihr habt auch so ein schönes Leben. Ja, wir kommen super gut. Ich habe mit 18 habe ich sie toll versucht zu kontaktieren. Das hat auch relativ gut und schnell erfolgreich geklappt. Und seitdem haben wir eigentlich eher so eine kumpelhafte Freundschaft. Also wir gehen, sie wohnt ja nur in Berlin und ich in Bielefeld. Das ist natürlich auch eine Entfernung. Ich besuche sie möglichst so viel, wie ich kann, wie es meine Zeit zulässt. Und ja, wir gehen gemeinsam los oder ich wohne bei ihr. Wir treffen uns dann dort. Und ich gehe davon aus, dass ihr heute Nacht mir richtig... Na klar. Aber hallo, zwei Freunde sind auch noch draußen. Dann geht's richtig los. Ja, ich bin heute erstmal in Köln, also so überhaupt. Kennst du dich nicht aus? Ja, ich kenne mich sehr gut aus. Wir gehen gleich ins Gloria. Ins Gloria? Ja. Ja. Ich danke euch sehr, dass ihr hier wart. Die Zeit verrinnt wahnsinnig schnell. Ja, Mensch, aber 5 Minuten. Ja, drei Minuten. Auch toll, mal hier gewesen zu sein. Schön, dass ihr da wart. Ja. Ein schönes, schwules Leben. Ja. Alles Gute. Ja, ich wünsche euch alles Gute. Lesbisches Leben. Ja. Ihr beiden, alles gut. Tschüss zusammen. Tschüss. Ciao. So, was nu, was machen wir jetzt? Mein wunderbarer Kollege Max Schautzer, der ist jetzt, das habe ich mir aufgeschrieben, der ist jetzt beim TGC Seitenwechsel. Lieber Max, was machen Sie da? Was ist da los? Ja, Jürgen, ich bin hier gelandet in einem gutbürgerlichen Stadtteil von Köln, in Lindenthal, und zu Gast auf einer Tanzparty des Tanz- und Gesellschaftsclubs Seitenwechsel. Und wenn ich mir ein bisschen umschaue, ist es ein Tanzsaal, der zunächst ja auch ganz bürgerlich aussieht. An den Wänden allerdings fallen die Bilder auf, die nicht gerade von Surrealismus geprägt sind. Und wenn man dann mit der Kamera sich ein bisschen herumdreht, dann sieht man auf dem glatten Parkett sich Tanzpaare bewegen. Hier tanzt Mann mit Mann, hier tanzt Frau mit Frau, hier tanzt aber auch Mann mit Frau. Also nicht nur ein Ort der Begegnung von Kunstinteressierten, sondern auch von Tanzsportbegeisterten, ein Ort der Bewegung. Und ich kann gleich die Initiatoren hier fragen. Zunächst einmal Frank, er ist der Galerist von Kreaktiv, so heißt die Galerie. Und Hartmann, er ist für den Tanz zuständig. Ihr beide seid nicht nur Lebenspartner seit vielen Jahren, sondern auch Tanzpartner, und zwar sehr erfolgreiche. Habt ihr schon viele Turniere getanzt? Wir haben vor 3 Jahren zum ersten Mal die Eurogames getanzt, haben die Eurogames gewonnen, sind Europameister geworden und seitdem sind wir noch nicht geschlagen worden. Herzlichen Glückwunsch. Und in der Galerie trifft man sich, hier werden Bilder auch verkauft, gibt ganz normale Öffnungszeiten für alle? Selbstverständlich, eine ganz normale Galerie, von 10 bis 18 Uhr sind die Öffnungszeiten und ab 19 Uhr haben wir dann den Tanzkurs, den wir trainieren. Also ein Tanz- und Gesellschaftsclub für Schwule, für Lesben, Transsexuelle, aber auch für heterosexuelle Freunde. Wie hoch ist der prozentuale Anteil von Heterosexuellen? Also nicht ganz so gering, ich würde sagen vielleicht, wenn es hochkommt, 10%, das ist immer etwas unterschiedlich. Im Gegensatz zu normalen Tanzschulen, die haben ja noch nicht mal 1% homosexuelles Publikum, weil sie sie nicht zulassen. Mich interessiert, wie wird das eigentlich geklärt, die Frage, wer tanzt, also wer führt beim Tanz und wer wird geführt? Wir legen uns da nicht so fest. Die meisten Leute, die bei uns tanzen, wollen beides lernen, führen sowie folgen, damit sie halt die Möglichkeit haben, jederzeit zu tanzen. Und da wir nach dem Welttanzprogramm unterrichten, ist das eigentlich auch ganz praktisch. Seid ihr auch organisiert im allgemeinen deutschen Tanzsportclub? Im Deutschen Tanzlehrerverband sind wir nicht organisiert, weil das nicht so erwünscht ist. Aber wir gehen über eine schwul-lesbische Tanzsportvereinigung, die EGLSF, und da bildet sich so langsam ein bisschen heraus. Ich habe mir vorhin euer Programm angeschaut, das fiel auf, dass es ganz bürgerliche Veranstaltungen gibt. Es gibt einen Tanztee, paradoxerweise mit Kaffee und Kuchen. Es und gibt Tee. Und Tee, doch auch. Und heute gibt es Barbecue, allerdings aus dem Freien. Wie erfahren jetzt hier die Nachbarn, wie erfahren heterosexuelle Freunde überhaupt von euren Veranstaltungen? Ja, durch die Presse. Wir gehen natürlich an die schwul-lesbische Presse, aber auch an die normale Hetero-Presse, machen sehr viele Veranstaltungen und durch Mundpropaganda. Das ist, glaube ich, das Wesentliche. Heute Abend, meine Damen und Herren, ist das der Aufwärmabend sozusagen. Wir gehen jetzt ein bisschen darüber und natürlich auch die Generalprobe für die Parade. Denn dieser Tanz- und Gesellschaftsclub wird natürlich teilnehmen morgen. Und wie wollt ihr euch zunächst einmal darauf einstellen in der Kleidung und im gemeinsamen Auftritt? Kleidung, wir haben T-Shirts, wir wollen uns ein bisschen abheben von den anderen Gruppen, die ja nur wirklich auffälliger sind. Wir wollen durchs Tanzen brillieren, wir haben einen Wagen mit unserem riesen Plakat, man erkennt uns schon. Laute Musik, tanzbare Musik, wo man auch am Rand mal einen Walzer mittanzen kann. Also hier werden Standard- und lateinamerikanische Tänze getanzt, aber wenn es Undo Stress zu hören gibt, dann bleibt hier keiner still sitzen, dann tanzen sie alle mit und zwar gemeinsam, wie wir jetzt gleich sehen werden. Man formiert sich und so werdet ihr euch morgen durch die Straßen Kölns bewegen. Hat es lange eines langen Trainings bedurft? Nein, wir haben das in den Kursen teilweise gezeigt, haben es mit unseren Clubleuten so getanzt, aber da Spaß macht, geht es sehr schnell, bis man das drin hat. Ist auch nicht so schwer. Also Christopher's Day ist natürlich die Gelegenheit, eure Anliegen ein bisschen öffentlich zu machen und danach fällt alles wieder zurück ins Halbdunkel oder in die Normalität. Was wäre euer Wunsch, was wäre euer Anliegen eigentlich für das ganze Jahr? Nicht nur an einem solchen Tag oder in einer solchen Nacht. Oh, eine gute Frage. Dass es einfach das schwul-lesbische Tanzen oder das Schwule und Lesben einfach mehr akzeptiert werden und die Selbstverständlichkeit da ist, dass sie in der Gesellschaft ein Teil der Gesellschaft sind. Habt ihr sehr viele Hürden auch gehabt, so weit zu kommen, wie ihr jetzt seid? Ich würde gerne was fragen. Jürgen. Gibt es denn irgendwelche Initiativen, dass es vielleicht irgendwann auch mal zu einem schwulen oder lesbischen Formationstanz auf internationaler Ebene kommt? Oder ist das völlig tabu und da müssen wir noch 100 Jahre drauf warten? Also es wird gerade gefragt von Jürgen, ob es auch Initiativen gibt, eines schwulen, lesbischen Kombinationstanzes international. Aber was es gibt, gibt eine Meisterschaft bereits. Es gibt hier in Deutschland viele Turniere mittlerweile, die auch von ausländischen Paaren besucht werden. Und jetzt gibt es ja die Gay Games in Amsterdam, wo von unserem Club hier 6 Paare tanzen werden und aus ganz Deutschland, aus Amerika gute Paare kommen. Also da tut sich langsam aber sicher einiges. Wer sind die Künstler, die eigentlich hier ausstellen in der Galerie? Frank. Das sind verschiedene Künstler, die wir exklusiv unter Vertrag haben. International, europäisch meist, ja doch nur europäische, Deutsche, Franzosen, Italiener, ja. Also wirklich auch ein Kommunikationstreff für Gleichgesinnte, aber auch für Interessierte. Auch das wird gesucht, das Gespräch mit anderen, damit endlich einmal Vorurteile abgebaut werden. Ja, wir wollten halt in Diskotheken, das eignet sich nicht zum Tanzen für uns. Es ist auch nicht so einfach, Räume zu finden, wo es akzeptiert wird. Wir haben hier einen Vermieter gefunden, der da voll hintersteht und der da sehr begeistert von ist. War auch heute den ganzen Abend hier. Und da haben wir null Probleme und fühlen uns endlich wohl. Und die Leute fühlen sich hier zu Hause, weil es sind unsere eigenen Räume irgendwo. Und es ist einfach heimischer, als wenn wir irgendwo in der fremden Disco treffen. Was ich bedauere, ist, dass doch einige sich in die unteren Räume verzogen haben, um nicht gesehen, nicht erkannt zu werden. Das ist schade. Es wäre schön, wenn das nicht nötig wäre. Aber was mich gefreut hat, war, dass es doch hier sportliche, ehrgeizige, also richtige Tanzbegeisterte gibt, die das auch ganz ernst nehmen. Ja, natürlich. Wir haben nicht nur den Breitensport, der ganz groß bei uns geschrieben ist, sondern auch eben den Turniersport. Und wir versuchen, den schwul-lesbischen Turnier-Tanzen einfach zu fördern und zu zeigen, dass auch zwei Männer miteinander tanzen können, genauso wie zwei Frauen. Dass es ganz unterschiedlich aussehen kann. Und zu dem normalen Hetero-Tanzsport, wo wirklich die klassische Kombination ist, Mann, der machohaft auftreten muss und vielleicht eine Frau, die sehr feminin ist. Also sicher einer der Höhepunkte im Jahr. Es gibt nicht nur Tanzdays, ihr habt auch einen Ball. Ich glaube, ich möchte mich jetzt von hier verabschieden. Und wir haben einiges erfahren, vor allem einiges erlebt hier auf diesem Parkett. Eine Begeisterung, denn Tanz ist ja ein sinnfälliger Ausdruck an Lebensfreude. Und Lebensfreude habe ich an dieser Stelle heute gespürt. Dankeschön euch beiden. Wir bedanken uns auch. Weiterhin viel Erfolg auch im Tanzsport. Dankeschön. Ja, Max, vielen Dank. Wir werden uns ja auch gleich nochmal sehen und auch nochmal hören. Und schönen Gruß auch an den Kameramann. Der hat das gerade schön gemacht, ne? Der hat im Takt die Kamera gehalten. Jetzt geht's Schlag auf Schlag von Max Schautzer direkt ins Bermuda-Dreieck zu Randy Kott. Hallo Randy. Hallo Hallo, das ist ein Wechsel. Ne? Ich ja. freue mich schon auf Max Schautzer. Gleich treffe ich ihn. Ja, wir treffen zusammen gleich, aber hier bin ich noch im Bermuda-Dreieck. Einer aus Düsseldorf. Ja. Aus Düsseldorf hier nach Köln zum CSD. Warum? Ist in Düsseldorf nichts los? Weniger als in Köln, das ist schon richtig. Und CSD wird in Düsseldorf eigentlich kaum gefeiert und ziehe in Köln gerichtet die Post ab, klar. Wie geht bei dir morgen die Post ab? Ich werde morgen bei der Parade sein, auf jeden Fall, auf dem Altermarkt und ja, auf jeden Fall feiern, klar. Wie lange machst du schon? Noch nicht so lange, 3 Jahre, so CSD. Hattest du dann noch erst dein Outing? Das ist schon ein paar Jahre länger her, ja. Wie haben deine Eltern reagiert vor dem Studio? Jürgen war, glaube ich, eine Mutter mit ihrem Sohn, habe ich so am Rande mitbekommen. Dann würde ich vorschlagen, machen wir mit unserem nächsten Beitrag weiter. Ich kann es mir eigentlich überhaupt nicht mehr vorstellen. Und viele von euch, die jünger sind, nun erst recht überhaupt nicht. Und zwar, dass man wegen seiner sexuellen Identität, wegen seiner Homosexualität, wegen seines Schwulseins gesetzlich verfolgt wird, gesetzlich belangt wird, dass man quasi mit einem Bein immer im Gefängnis lebt. Dieses ist so ganz lange in Deutschland noch nicht her und auch noch nicht so ganz lange her in den USA. Zur Geschichte des Christopher Street Days. Jetzt ein Beitrag von Uli Luckhaus und von Claudia Müller. Ein kleiner Platz im New Yorker Village, der eine große Bedeutung für die Geschichte der lesbisch-schwulen Bewegung hat. Hier fanden 1969 Straßenkämpfe statt, die nach einer Szenebar benannt wurden. Stonewall Riots. Leslie Feinberg, eine transsexuelle Autorin, hat diese Zeit hautnah miterlebt. Sie gehörte der sogenannten Transgender-Bewegung an und wurde mehr als einmal von der Polizei festgenommen, verprügelt und gedemütigt. In den USA wurde zu dieser Zeit die lesbisch-schwule, bi- und transsexuelle Bewegung geboren. Es war eine Befreiungsbewegung, die durch eine Welle von anderen Protesten ausgelöst wurde. Zum Beispiel die Bürgerrechtsbewegung, das Black Power Movement. Und es war die Zeit von Flower Power und Frauenbewegung, in der sogenannte Minderheiten sich gegen jahrhundertelange Unterdrückung sichtbar wehrten. Ich wuchs in einer Zeit auf, die man als die McCarthy-Ära bezeichnet. Es war die Zeit der Kommunisten, hat sie in den 50er Jahren. In den 60er Jahren begannen die Leute, sich endlich zu wehren. Alles spiegelte sich im Stonewall-Aufstand wieder. In den 50ern wurden die Menschen gegen die Wand gedrängt und in den 60ern fingen sie an, für ihre Rechte zu kämpfen. In der Nacht vom 26. auf den 27. Juli 69 fand im Stonewall Inn eine der üblichen Polizeirazzien statt. Ausweiskontrollen nahm die Polizei zum Vorwand, um Schwule und Lesben zu demütigen. Die Wut, die sich bei allen vorherigen Übergriffen angestaut hatte, kochte in dieser Nacht hoch. Die Leute wurden in die Ecke gedrängt und brutal zusammengeschlagen. Das löste eine Explosion aus, weil die Leute ohnehin nichts mehr zu verlieren hatten. Sie mussten und wollten sich wehren und kämpfen. Es waren vor allem die Drag Queens, die der Willkür der Polizisten völlig ausgeliefert waren. Die Tatsache, dass sie lieber in Frauenkleidern herumliefen und in keiner Weise den Vorstellungen von Männlichkeit entsprachen, ließ sie wehrlos erscheinen. Dass auch in einer Transe ein echter Kerl stecken kann, hatten die Polizisten wohl nicht erwartet. Auf der Straße beginnt ein Kampf. Nun wurde die Polizei bedrängt. Einige Leute rissen eine Parkuhr aus dem Boden und versuchten damit, die Türe des Stonewall aufzubrechen, in dem sich die Polizisten verschanzt hatten. Insgesamt war die Polizei 45 Minuten lang eingesperrt oder umzingelt. Wenn ich heute darüber nachdenke, wird mir klar, dass dies eine Wut war, die sich über Jahrhunderte angestaut hatte. Es war aber nicht nur Wut, sondern auch die Gewissheit der eigenen Stärke. Also diese Sendung ist so ein bisschen wie Geburtstag und Weihnachten zusammen. Eine Überraschung folgt auf die nächste Überraschung. Jetzt werde ich wieder überrascht mit Studiogästen und ich lese hier auf meinem Ankündigungsmonitor Juliette und Oliver, 20 Jahre alt, türkische Tunten. Jetzt bin ich aber gespannt. Wer bist du? Oliver. Oliver, grüß dich, hi. Juliette. Juliette, ja. Ja, aber. Bitte sehr. Ist das okay, wenn ich türkische Tunten sage? Ja. Ja. Ja. Warum türkische Tunden? Ja, ihr seid beide Türk. Nein, ich bin von Staatsbürgerschaft deutsch. Mein Stiefvater ist türkisch. Ich bin in einer. Meine Mutter lebt in Scheidung und ich bin in einer türkisch-deutschen Familie aufgewachsen. Ja. Und bei dir? Bei mir sind meine Eltern alle beide türkisch, in einer türkischen Familie. Sehr hart. Mensch, das wollte ich gerade sagen. Also ich habe in der Nacht in meinem Talkradio oftmals Geschichten, sowohl von Jungs, die schwul werden, aus türkischen Familien, die mir Horror erzählen, oder diese ganzen Storys, Zwangsverheiratungen und so. Mhm. Wie nimmt deine Familie das denn auf? Ich sag mal so, meine Familie weiß das gar nicht, dass ich schwul bin, aber ich denke schon, dass sie sich ihren Teil denken. Junge, dann gehst du jetzt hier ins Fernsehen. Ja, ich gehe Fernsehen. Ich sag mal so, irgendwo. Ist das jetzt Outing für dich auch? Ich sag mal so, die gucken das gerade gar nicht und. Die gucken jetzt türkisches Fernsehen. Ich denke schon, die so ist das sind sowieso mit was anderes beschäftigt als jetzt. Du hast ja, Entschuldigung, ich bin ganz irritiert. Du hast ja einen Rock hier an. Rock und darunter einen Hotpants an. Was anderes. Aber lass uns abends erstmal weiter. Kein Problem. Zu den Späßen kommen wir gleich. Genau. Also die wissen es gar nicht. Die wissen es gar nicht. Aber du wirkst du auch gerade nicht, entschuldige, wenn ich das so sage, nicht gerade sehr maskulin. Nein, wirklich gar nicht. Und wirklich gar nicht. Eher feminin, eher tuntig, ne? Ist okay, ja, Tunten, ne? Sagen wir so, Tunten ist so ein Begriff, da denkt man sich immer Tunten, da gibt's mehrere Ausbegriffe, wenn man sagt Tunte. Es gibt da feminine und wenn man krasch und hysterisch ist, das ist schon. Na gut, ich will darauf hinaus, dass die das ja sich ein bisschen auch checken, ne? Ja, ist klar. Ich sag mal so, ich habe noch einen jüngeren Bruder, der sieht sehr männlich aus als gegen ich und ich sag mal so, mit der türkischen, ich will nie vergessen, dass ich was ich bin und ich bin auch froh darüber, aber trotzdem irgendwie die türkische Generation muss nicht sein, ist nicht meine Welt und die akzeptieren sowieso nicht alles. Aber das heißt auch für dich, dass du wirklich ständig immer in einem Doppelleben lebst? Ja. Dass du auch immer Angst haben musst, dass es auffliegt? Angst hatte ich früher, jetzt nicht mehr. Ich sag nur so, zu Hause verstehe ich mich schon ein bisschen, aber es kommt schon was dadurch. Ahnen die das? Ist schwer zu sagen. Was würde denn passieren, wenn sie es nun vielleicht doch heute durch diese Sendung erfahren oder durch irgendwelche anderen Leute? Was passiert, wenn sie es erfahren? Ja, bin ich jetzt unten durch. Bei meinem Vater sowieso. Meine Mutter würde schon ihren Arm aufhalten und sagen, du bist mein Sohn, egal was passiert. Mhm. Aber immer diese türkische Generation, das ist schon sehr hart. Und die Geschwister, wie würden die reagieren? Mein Bruder weiß das und der geht damit. Der weiß das? Der weiß das. Der weiß es. Erst war er sehr enttäuscht, aber mittlerweile kann er damit ganz locker umgehen. Mhm. Wir können auch ganz locker darüber reden, wo ich mal abends mal weg war und wo er mal war. Und schon ganz locker. Und mein ganzen Freundeskreis, die wissen das auch. Mhm. Die sind schon alle, die kommen damit ganz gut klar. Wie ist es denn mit dir? Ja, bei mir ist es so, mein Vater ist Türke, meine Mutter ist Deutsche. Ja, und also meine Mutter weiß, dass ich schwul bin. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob das akzeptiert oder nicht. Mhm. Ja. Mein Vater, der kommt da überhaupt nicht mit klar. Aber das heißt, er weiß es? Ja, ahnt. Ja, er weiß es, aber er tut immer so, er sagt auch immer zu mir, na, willst du mich langsam heiraten oder so? Mhm. Und na, wie klappt es denn mit den Frauen und so? Ne? Und ja, weiß das nur oder weiß es nicht? Ich weiß es nicht. Ja. Ich bin mir nicht sicher. Könnte denn bei dir drohen, wenn das jetzt richtig ganz offiziell würde, dass er dich auch verstößt? Und sagt, das hat er schon. Längere Zeit. Erklärt mir doch mal diese Mentalität, dass die so krass unter Umständen urteilt und sich verhält. Wie kommt das? Ja, das kommt, weil die Türken, die glauben an den Koran und aber im Koran zählt doch auch nur die Liebe, letztendlich. Ja. Ich sag mal so, im Koran wird doch drinnen geschrieben, man kann schon einen Mann lieben, aber das auszuleben ist wieder eine andere Sache. Ja. Aber ich sag mal so, wer lebt schon nach Koran? Ich kenne keinen, der nach Koran lebt, da gehört vieles dazu. Ich sag mal so, was ich weiß und wie ich denke und wie ich lebe, das ist schon für mich, denke ich schon, dass das okay ist. Wenn man in so einer strengen Tradition lebt oder aufgewachsen ist. Und ihr seid das ja beide mehr oder weniger. Du vielleicht ein bisschen weniger, aber du vielleicht du dann fünf auch. Geschwister und dann vier Verwandte. Und ja, dann stelle ich mir das sehr, sehr schwierig vor, dieses für sich selbst erstmal zu akzeptieren. Wie war das bei dir, Oliver? Wie alt warst du, als du zum ersten Mal diese Gefühle hattest? Ja, bei mir war das mit 20 Jahren, also das heißt, ich bin 20. Wie, du bist jetzt erst 20? Mit 18 Jahren im Sexshop. Im Sexshop? Ja, die Geschichte kennst du aber schon. Die kenne ich schon? Die kennst du schon. Das heißt, wir haben schon mal telefoniert? Ja, wir haben schon mal telefoniert. Ich bin der Oliver, der im Sexshop schwul geworden ist. Ah, ja, ja, ja, ja. Genau, genau. Aber es gibt sicher ganz viele Leute, die das natürlich jetzt nicht wissen. Ne? Ja, was heißt schwul geworden? Ich bin immer, ich habe es schon immer irgendwie geahnt, aber ich wurde es nicht warm und erzähl nur mal auch von der Erziehung her und so, ne? Auch mit dem Sexshop. Ja, genau. Ich bin in den Sexshop gegangen, ich bin 18 geworden, auf meinem 18. Geburtstag bin ich in den Sexshop reingegangen und wie es dann halt so ist. Und ich habe gemerkt, dass da schwule Kabinen sind und so. Ne? Und es liefen auch Männer bzw. Schwule da rum. Und hast du gedacht? Ja, da hat sich da was mit einem das ergeben und seitdem. Ja. Es hat sich ja gleich was ergeben, ne? Ja, nonstop. Ne? Und dann hast du. Sagen wir mal Blut geleckt, ne? Genau. Drücken wir es profan aus. Genau. Genau. Und seitdem ist es so. Wie war es bei dir? Wie alt warst du? Ich sag mal so, bei mir war es schon immer da. Mhm. Aber erst war ich sowieso, ob das die richtige Bahn ist oder die falsche Bahn, was sollen die Freunde sagen? Immer? Du hast dich mit 6 Jahren in den Lehrer verliebt und nicht in die Lehrerin. Ich sag mal so, mit 6 Jahren haben wir so in die Lehrerin verliebt. Ich sag mal so, 6 Jahre nicht. Ich sag mal so, mit 12 und F fängt man langsam die Gefühle mit Liebe an. Ja. Und ich habe schon, gerade nicht Lehrer oder so, ich habe schon immer auf das Männliche immer geachtet und nachgesehen und nachgeguckt. Aber ich habe das immer mehr unterdrückt, was so die Familie denken und hin und hin. Da war ich mal kurz mit einem Mädchen zusammen, kurze Zeit, und ich habe gemerkt, dass das doch nicht mein Wert ist. Und dann auch so langsam mit 18, 19 gegen 20 habe ich dann langsam angefangen, doch, du bist so, akzeptiere dich doch. Juliette, das ist ja mit Sicherheit nicht dein Name. Nein, nicht mein Name. Darf ich dich nach deinem richtigen Namen fragen? Natürlich. Wie heißt du? Also, Gottman heißt ich. Gottman heißt klingt ich. Klingt sehr männlich. Ja. Sehr martialisch, ne? Ja, nee. Warum hast du so Spaß an so femininen Geschichten hier? Mit Kleidchen und so. Ich sag mal so, in einem normalen Leben trage ich das nicht als. Das habe ich mir fast gedacht, ja. Das ist ja immer so alltags, in der Mitte einer Woche zieht man was anderes an. Wenn man so Partys geht, man will mal ein bisschen schrill sein, ein bisschen auffallen und mal was anderes und Party, dann zieht man schon was anderes. Könntest du dir vorstellen, wir haben gerade das im Beitrag ja auch gesehen, das irgendwie noch weiterzuentwickeln, dass du irgendwann Drag Queen wirst und dich nein, das glaube ich auftanzt nicht. Oder so? Nein, das glaube ich nicht. Wie ich schon bin, ist so eine Show okay, dass ich auch immer so Wochenende mal ein bisschen mal so leicht genau, musst du feminin. Muss es sein. Das ist okay. Aus welchen Städten kommt ihr eigentlich? Aus Bielefeld. Auch heute kommen alle aus Bielefeld. Ich komme aus Detmold. Aus Detmold. Aus einem ganz kleinen Dorf. Du Armer. Naja, Dorf nicht Kleinstadt. Ne? Und aber du gesagt, bist ja ich bin dann auf dem Dorf aufgewachsen. Auch sehr mutig, ihr beiden, euch jetzt hier hinzusetzen. Ja, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen und ich hatte mir das gedacht, dass man da, dass die Leute es eigentlich mal kapieren und nicht hinterher. Also in Detmold schaut man auch wieder Fernsehen. Samstags vor allen Dingen. Jo. Hast du jetzt Angst, nach Hause zu kommen? Warum? Spießrutenlauf durchs Dorf oder so? Nee, ich wohne da nicht mal bei meinen Eltern. Ah ja. Ich habe es akzeptiert, dass ich schwul bin. Mhm. Ich kann damit leben. Wenn die anderen das nicht akzeptieren, die müssen damit leben. Ne? Das ist dann nicht mehr mein Problem. Ne? Also. Was habt ihr jetzt euren Eltern erzählt, was ihr am Wochenende macht? Habt ihr überhaupt irgendwas erzählt? Dass wir einfach weg sind, das alles. Nee, ich habe gesagt, ich fahre in Köln. Nach Köln. Und man hat nicht weiter gefragt, was in Köln. Die sind das von mir gewohnt, ich wohne allein. So. Wie denkt ihr euch so die Zukunft? Es läuft jetzt irgendwie so halb geheim oder ganz geheim noch? Wie soll das weitergehen? Ja, sag mal so, nicht gerade geheim. So. Früher war das mehr geheim als jetzt. Ja. Wie denkst du dir jetzt die nächsten Jahre? Wie ich mir die nächsten Jahre denke, dass ich irgendwann mal aus der Wohnung rauskomme, dass ich jetzt mal alleine wohne und mich jetzt mal selber mal auf den Bein stelle, dass ich mal lerne. Es wird irgendwann so eine Art Outing dann schon geben müssen. Ja, natürlich, auf jeden Fall, denke ich mir mal schon. Ne? Hast du Angst um Leib und Leben auch? Ich sag mal so Angst, ich sag mal so Hintergedanken habe ich immer schon, dass vielleicht die Türken was tun würden oder nicht. Aber irgendwo denke ich, ich bin so unfertig. Ich mische mich ja auch nicht rein. Wir wollen das aber mal ganz klarstellen. Es gibt so krasse Erscheinungen bei Türken. Es sind aber nicht alle Türken. Nein, nicht nur alle. Bei Türken. Also nicht nur bei Türken. Ich kenne das, wie gesagt, ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen und 350 Leute. Und da geht seit 2 Jahren das Getratsch rum. Ist er jetzt? Ist er jetzt nicht? Ist er jetzt? Ist er jetzt nicht? Also, ich fand das sehr, sehr mutig für euch. In dem Sinne, hallo Holzhausen. Holzhausen ist das. Dass ihr hier wart. Und ich wünsche euch auch viel Spaß. Jo. Vielleicht läuft man sich in der Nacht oder so über den Weg. Ne? Oder kann sein. Wir stürzen uns nachher natürlich auch ins Getümmel. Ja, klar. Genau sein. Die Nacht ist ja ganz lang, ne? Ab ins Büro. Genau. Es kann vieles noch passieren. Bestimmt. Stimmt. Ich hoffe, alles Gute. Okay, bedanke mich auch. Okay. Ich hoffe, ihr habt alle schön Kondome dabei. Ja. Ja? Habt ihr? Immer sehr sexy. Nein, immer schützen. Ich kann es dir gerne zeigen. Ich glaub's dir. Ich bin ja ein Hirschgeweih. Mach mal eine Frage. Kann die Kamera das sehen? Ein Hirschgeweih-Fan. Und wir haben hier an die Hirschgeweihe ganz viele, auch solche obszönen Sachen mit Nippeln. Steht ja steht da auch drauf, so Nippel? Nee. Nee, also wenn, dann die glatte Nummer. Also ich kann empfehlen, harte Spezial. Immer doppelt geschützt. Okay, alles Gute. Okay, tschüss, ihr beiden. Tschüss, Jörn. So, was haben wir jetzt? Jetzt geht es weiter mit Sabine. Nee, das ist Telefon, mein erster Telefonanruf. Mensch, da muss ich mein Käppi abziehen. Sabine, 33 Jahre alt, ist jetzt am Telefon. Sabine? Ja? Ja, wunderbar. Ich grüße dich sehr herzlich. Hallo, grüß dich, Domian. Du bist meine erste Anruferin. Ach, toll. Das ist ja ganz toll. Jo. Du rufst mich konkret zu welchem Thema an? Also wir haben ja das große Oberthema Schwulsein und lesbisch sein. Genau, also ich bin lesbisch, kann es also in meinem Privatbereich sehr gut vereinbaren, aber nicht mit dem beruflichen. Mhm. Was machst du beruflich? Kann ich laut nicht sagen, praktisch. Also ich habe sehr viel Kundenverkehr und auch sehr viel Stammkundschaft. Nur wenn die das wissen würden, was also auch ein Arbeitskollege von mir mal bewusst wurde, deswegen hat er aufgehört zu arbeiten bei uns in der Firma, er wurde dann beschimpft. Weil also wir müssen sehr viel Kundengespräche auch führen und es geht auch teilweise um Geld und wenn die Leute also nicht das kriegen, was sie wollen, werden sie ausfallen. Also wir ahnen schon so ein bisschen, in welchem Bereich du arbeitest. Ja, und du musst es auch wirklich nicht konkretisieren. Das ist auch gar nicht nötig. Nein, wenn das nämlich rauskommt, auf Deutsch gesagt, könnte ich auch schweres Leben haben mit meinen Kunden. Stell ich mir ganz, ganz ätzend vor. Ist es auch. Ne? Wenn man dieses Doppelleben führt, wie die beiden Jungs gerade erzählt haben, das ist ja ähnlich, dass du den ganzen Tag eine Rolle spielen musst, die dir eigentlich gar nicht gemäß ist. Richtig, richtig. Wie sieht denn dann, wenn du von deiner Arbeit kommst, dein lesbisches Leben aus? Also momentan bin ich zwar solo, aber bis vor kurzem habe ich noch in einer Beziehung gelebt. Mhm. Also das war völlig normal für mich. Lebst du denn in einer größeren Stadt? Ja, in Frankfurt. In Frankfurt. Ja. Hast du da nicht Angst, wenn du, ich gehe davon aus, dass du ab und zu dann auch mal in irgendwelche Lesbenlokale gehst, ja, vielleicht dann doch irgendwie beobachtet mehr zu werden von dem einen oder anderen Kollegen? Mensch, die geht ja in dieses Lokal da rein. Nein, gar nicht, weil ich kleide mich auch anders da, von Berufswegen auch schon. Ja. Und wenn ich also weggehe, sehe ich also wesentlich anders da aus und ich bin auch geschminkt, sagen wir mal so, wenn ich weggehe und also, wie man so schön sagt, man brezelt sich so schön auf. Mhm. Und in der Firma selbst das eigentlich mehr so ein bisschen unscheinbar, damit es nicht zu krass auffällt. Ja, das heißt aber auch, dass wenn du hast im Moment keine Beziehung, aber wenn du eine Beziehung hast, dass du niemals mit deiner Freundin Hand in Hand durch Frankfurt gehen kannst. Richtig. Das ist traurig, ne? Ja, ist es auch. Ja? Wie viele Jahre geht das jetzt schon so? Du bist 33, habe ich gerade gesagt. Ja, ja. Also ich lebe also in der Zeit schon seit meinem 18. Lebensjahr, aber es funktioniert. Mhm. Nur also die Partnerinnen haben es auch bis jetzt immer akzeptiert. Wobei mich das ja immer wieder schon provoziert, wenn ich sowas höre. Ja, ist und richtig. Ich frage dich jetzt ganz einfach mal, meinst du denn nicht, dass du es vielleicht doch versuchen solltest, ganz offensiv zu sein und dir da vielleicht auch Unterstützung holen könntest bei Gewerkschaften, bei Betriebsräten oder so etwas? Das ist ja heute schon alles... Richtig, die Kollegen wissen das, das ist kein Thema. Ach, die Kollegen wissen das? Die wissen das, die leben auch da ganz, wir leben das offen aus in der Hinsicht. Nur vor der Kundschaft selber kann man das nicht tun. Jetzt verstehe ich. Ich dachte, in der Nein, Firma. Im Betrieb selbst nicht. Das ist also kein Thema. Da wird auch drüber mal ein Witzchen gemacht oder sowas. Ne? Wenn man mal so eine hübsche Frau sieht oder so, sagt dann auch, ach, die wird mir mal gefallen oder so. Aber vor den Kunden selber kann ich das nicht offenbaren. Andererseits frage ich mich, wie willst du das vor Kunden auch zeigen? Du musst ja nicht ständig sagen, hier, lieber Kunde, guten Tag, schönes Leben, ich bin lesbisch. Aber ich würde gerne mal eine Kundin ansprechen und mal sagen, würdest du mal mit mir einen Kaffee trinken, weil es mir gefallen würde oder so. Das dürfen die Heteros ja auch nicht. Das ist ja nun auch nicht das Geld. Komischerweise, das wird getan. Das wird getan? Ja. Ach ja. Und das ist das Merkwürdige. Ah ja. Also das finde ich ja in der Regel auch nicht so gut, wenn man ein Arbeitsverhältnis dann ausnutzt für solche privatsexuellen Kontakte. Ja, ja. Auf jeden Fall, aber so im Großen und Ganzen fühlst du dich doch ganz, ganz wohl dabei. Ich fühle mich wohl dabei und man kann auch damit leben, man kann sich arrangieren, aber teilweise, man hat dann auch Situationen halt, wie gesagt, wenn dann halt wirklich mal eine Kundin reinkommt und die gefällt einem und man wird halt mal gerne mit einem Kaffee trinken, damit man sie mal näher kennenlernt. Also man kann es einfach nicht, weil nebendran vielleicht ein anderer Kunde steht, der dann pikiert guckt. Ich glaube, mit dem Problem kann man leben. Ja, das kann man, das kann man. Aber wie gesagt, es sind halt so teilweise so Sachen, wo mich dann halt stören, weil die Gesellschaft es nicht akzeptiert. Ja. Ich danke dir für deinen Anruf und wünsche dir alles Gute. Ich dir auch. Und schönen Gruß nach Frankfurt. Mache ich. Tschüss. Ja, tschüss. Ciao. So, meine Lieben, wenn ihr euch mit mir auch unterhalten wollt über das Telefon, dann solltet ihr die Nummer 0180 5678 111 wählen oder ihr könnt uns faxen unter 0180 5678 110. Und wenn ihr persönlich mit mir reden wollt, hier unter vier Augen oder unter sechs Augen vielleicht, kommt einfach hier nach Köln, in die WDR Arkaden. Das liegt direkt an der Nord-Süd-Fahrt. Jetzt geht's weiter mit einer Schaltung. Was meint ihr draußen im weiten Fernsehland und im weiten Radioland? Was ist Schulz? Was ist Schulz? Viele werden sicher denken, das ist ein Nachname. Kann natürlich auch sein. In Köln assoziiert aber jeder Zweite damit das Schwulen- und Lesbenzentrum. Das klingt zugegebenermaßen, machen wir uns nichts vor, ein bisschen fad. Klingt so ein ganz kleines bisschen nach Schrebergarten-Vereinszentrum. Aber weit gefehlt. Im Schulz geht es alles andere als fad zu. Und im Moment glaube ich, dass mein Kollege Georg Uecker mit meinem schicken Yellow Cap, mit meinem gelben Taxi vor das Schulz vorfährt. Und er wird uns dann berichten, was im Schulz alles abgeht. Das ist, glaube ich, das Taxi, mit dem ich immer zu meinem Talkradio nachts fahre. Ist es nicht wunderbar? Ja, hallo Domian, kannst du mich hören? Ja, sehr gut. Ich finde es ein wunderbares Fahrgefühl. Es ist ein sehr schönes Taxi und man kann jetzt unschwer erkennen, die Nacht schreitet fort. Und ich habe mich pfiffigerweise passend zu meinem Mikrofon kostümiert. Wir beide gehen jetzt im Twin-Look. Und ich bin hier auf dem Vorplatz des Schulz, Schwulen- und Lesbenzentrum in der Kölner Südstadt. Das ist so, hier wird noch ein bisschen vorbereitet für morgen. Hier ist ein Wagen zum Beispiel. Wir bauen auf dich. Das sind die Wagen, die morgen in der Parade fahren. Die Parade wird ja morgen auch ab 14:30 im WDR übertragen. Ich sitze in der Sprecherkabine auf dem Altermarkt und kommentiere also zum ersten Mal die CSD-Parade live für den WDR. Das wird einer der 84 Wagen sein. Ich weiß jetzt allerdings nicht genau welcher. Da steht drauf, wir bauen auf dich. Darf ich dich mal fragen, was für ein Wagen ist das? Von Voltrek, Schwule Junggruppe Köln. Und wir gehen damit auf die Parade morgen und das ist für unser Jugendzentrum. Die Aktion, wir bauen auf dich. Für unser Jugendzentrum, das erste schwul-lesbische Jugendzentrum in Köln halt. Und du bist auch bei Boycheck, bei der schwulen Jugendgruppe. Ja. Wie heißt du? Kevin. Kevin? Ihr habt da pfiffigerweise, sehe ich gerade, eure Kontonummer drauf geschrieben. Das finde ich ja sehr schön. Vielleicht kriegt ihr ja viele kleinere Überweisungen. 4411. Ja, da kommen wir morgen nochmal drauf zurück. Ich gehe jetzt mal rein in Schulz, guck mal, was drin los ist. Kommst du irgendwie auch später noch rein? Ja, doch. Ja. Schaust du mal rein? Vielleicht sehen wir uns ja noch. Ich gehe mal gucken. Ciao. Viel Glück für morgen. Ein bunter Wagen. Ich bin mal gespannt, ob ich ihn morgen dann wiedererkenne. Das ist jetzt der Eingang vom Schulz. Hier ist ziemlich viel los. Die Menschen zahlen ihren Eintritt für heute Abend. Ist ein bisschen schwer durchzukommen, aber wir schaffen das schon. Ich höre Musik. Ich sehe vor allen Dingen auch einen Act. Ich glaube, wir gucken mal rein. Vielleicht sind das schon die... Ich glaube, das sind schon die Chocolates. Manchmal wünschte ich, ich wäre ein Spice Girl. Ich gehe mal eben da drauf. Die Menge tobt. Ich komme mal eben hier hoch. Hallo. Hallo. Ich stehe also mit den Spice Girls auf der Bühne. Du warst eigentlich Gary Halliwell. Ja, ich bin Gary Halliwell, der Komet, Harry Halliwell. Aber leider, normalerweise bin ich gar nicht mehr dabei. Heute bin ich im Cognito hier, Wanderuma. Und das neben mir, würde ich sagen, ist definitiv Posh Spice. Victoria, aber nah dran. Victoria, dann haben wir hier... Mary Rose. Mary Rose. Ich glaube, das ist meine liebe Freundin Annette, die wir ja vorhin schon getroffen haben bei Klaus, ne? In der Wohnung. Hier haben wir noch eine. Ich bin Victoria, die Freundin von David Beckham. Ach, du bist die Freundin von David Beckham, Victoria, die Spice Girls. Hör mal, herrlich seht ihr aus. Die Damengewürze. Ich bin jetzt mit Frau Scholz verabredet. Ich bin mal gespannt. Frau Scholz im Schulz. Ich gehe da mal rüber an die Bar. Ich danke euch. Ich würde mal sagen, vielleicht noch einen knackigen Applaus für die Spice Girls. Geht's mal hier durch. Guten Abend. Hier ist es ziemlich heiß, ziemlich schön. Diese Temperaturen geben mir eine Ahnung davon, wie es später mal im Klimakterium sein wird. Das Schöne ist, ich habe auch eine Kabelhilfe zwischen den Beinen, deswegen gehe ich so ein bisschen komisch. Ich werde mal hier rüber gehen, jetzt suche ich mal Frau Scholz. Und ich rufe mal so in die Menge rein, Frau Scholz? Ja. Frau Scholz, vielleicht können wir hier so eine Nische schlagen. Auch ein schöner Mann. Das ist auch sehr schön. Was ist das hier? Lieb mich? Was ist das? Das ist... Aufforderung. Das ist einfach eine Aufforderung, die können wir alle unterschreiben. Lieb mich. Frau Scholz, komm mal hier so ein bisschen dazwischen. Ich habe die Aufforderung, küss mich. Da steht, küss mich. Ich bin nicht heterosexuell, möchte ich an dieser Stelle betonen. Frau Scholz, Sie, genauer gesagt, du eigentlich, Marion? Ich nehme mal das Wasser derweil. Nein, sondern das macht nicht, ich trinke den Sekt. Du trinkst den Sekt. Ich trinke den Sekt. Was machst du eigentlich genau hier im Schulz? Ja, eigentlich bin ich die Pressesprecherin vom SC Janus. Was ist SC Janus? SC Janus ist einer der größten schwul-lesbischen Sportvereine in Europa. Und wir sind ja mit einer der Trägergruppen dieses Schulz. Und die Emanzipation, also der Dachverband des Schulz, hat mich ausgewählt, praktisch heute Abend Gesprächspartnerin zu sein. Wie viele Vereine sind denn im Schulz zusammengefasst, also tragen des Schulz? Insgesamt sind das 33 Trägergruppen, die auch das Schulz finanzieren. Und das sind circa 2000 Mitglieder. Aber es gab letztes Jahr, konnte man überall in der Zeitung lesen, eine riesige Finanzkrise. Ihr wart kurz davor, Konkurs zu gehen. Wie sieht die Finanzlage jetzt aus? Werdet ihr zum Beispiel von der Stadt subventioniert? Ja, ich denke mal, die Finanzlage ist immer sehr schwer bei so einem großen Gebäude. Wir haben 900 Quadratmeter. Es wird hier alles ehrenamtlich gemacht. Und ich denke mal, der neue Vorstand, der jetzt seit 97 hier gewählt wurde, ist auf dem besten Wege jetzt auch öffentliche Gelder erstmal anzufordern. Es war ein Problem, dass das etwas versäumt wurde. Aber ich denke mal und ich hoffe, dass wir diese öffentlichen Gelder auch bekommen, dass das Schulz weiterhin finanziert wird. Und es hängt von uns allen ab, von den Trägergruppen, dass wir das Schulz nutzen, besuchen und wie wir schon sagen, der neue Slogan eben auch als Wohnzimmer benutzen. Ist es denn hier so, dass Lesben und Schwule hier gut zusammen feiern können oder funktioniert es noch nicht so? Also ich denke, hier im Schulz klappt das sehr gut. Also man kann sehr gut zusammen feiern. Man kann aber auch, die Frauen machen für sich Fäden, die Männer machen für sich Fäden. Aber zusammen feiern kann man eigentlich hier im Schulz sehr gut. Die Kooperation zwischen Schwulen und Lesben, finde ich, klappt hier sehr schön. Wie du auch hier siehst, es ist voll, es ist schön gemischt. Ja, es ist sehr gemischt, es ist sehr schön hier. Ich bin auch sehr gemischt mit dieser Federboa. Ich bin heute auch so ein bisschen lesbisch unterwegs. Aber ich komme nochmal zurück auf meine ursprüngliche Frage. Kriegt ihr Geld von der Stadt Köln? Ja, ich hoffe bald. Die Anträge stehen. Ihr habt bisher noch nichts bekommen? Zurzeit wird das Schulz noch... Doch, die ersten Gelder sind schon geflossen, aber ich hoffe, es werden mehr. Es ist ein Tropfen auf den heißen Stein und wir brauchen dringend Gelder, um weiter hier existieren zu können. Marion, ich danke dir. Frau Scholz vom Schulz. Ich gehe jetzt mal zur Bühne. Ich gucke mal, was da passiert, denn da sollte irgendein Umbau sein. Da kriegen wir jetzt noch ein bisschen Unterhaltung. Gehst du morgen auf die Parade? Natürlich, verkleidet. Als was? Wir werden als Wetter gehen, damit auch in Köln die Sonne scheint, wie immer. Ja, wir wollen mal hoffen, dass Petrus morgen wieder ein Auge hat für Schwulen und Lesben, also ein großes Herz für die. Dank dir. Ich gehe mal zur Bühne. Ich habe mittlerweile auch von dieser räudigen Federboa die eine oder andere Fluse im Mund. Da muss man sehr tapfer sein. Außerdem trinke ich Wasser, was auch nicht typisch CSD ist, aber es stand gerade da. Ich versuche mal, durch diese Menschenmengen zur Bühne zu kommen, da wo ich gerade war. Ich glaube, das geht da rechts rum und da ist schon ein Aufbau. Da sind nämlich ein paar Damen, die... ja, einen technischen Aufbau haben. Das sind, glaube ich, die Babes on Orgel. Aber da gehe ich mal gucken, ob das stimmt. Ich gehe einfach mal hier hoch. Ich kletter einmal mal hier durch. Hallo. Hallo. Ihr seid Babes on Orgel, das ist richtig. Und du bist? Ich bin Sharon. Sharon, und du singst bei Babes on Orgel. Ich singe. Man muss dazu sagen, Babes und Orgel schlugen ein wie eine Granate. Und zwar gab es dieses Jahr Ende April zum ersten Mal, kurz vor Birmingham, den schwul-lesbischen Grand Prix im Gloria. Es war ein Versuch, man wusste nicht genau, wie es läuft. Es war brechend voll, es war eine Riesenstimmung. Und am nächsten Tag, ihr habt gewonnen, wart ihr schon im Frühstücksfernsehen. Ich lag nämlich im Hochkoma im Hotelbett und sah die Damen schon im Frühstücksfernsehen sitzen. Das ging ganz schnell, das ging super schnell, ja. Nach 2 Stunden Schlaf sind wir dahin, wie man das so macht als Las Vegas-Star. Kein Problem. Und jetzt habt ihr den schwul-lesbischen Grand Prix, der nächstes Jahr auch wieder stattfinden wird, gewonnen. Wollt ihr mal beim richtigen Grand Prix Eurovision mitmachen? Auf jeden Fall, wir bereiten gerade schon ein Stück vor und wir werden dabei sein. Ich finde das richtig, weil ich meine, nach Gildo kann nun wirklich jeder mitmachen und Grand Prix... Was soll das denn heißen? Nein, ich wollte damit sagen, dass das... Nein, um Gottes Willen, ich wollte damit sagen, es ist geöffnet für die Sachen, die nicht so mainstreamig sind. Also Gildo hat Eis gebrochen. Ja, Gildo hat Eis gebrochen, das lasse ich dir durchgehen. Das wollte ich damit sagen. Ja. Dass ihr natürlich eine Menge drauf habt und nicht nur so gewonnen habt, ihr habt scharfe Konkurrenz im Gloria, das wollen wir natürlich jetzt auch hören. Man will ja auch nicht nur über Musik reden, man will Musik hören. Ich drücke euch die Daumen für die Vorentscheidung nächstes Jahr. Ja, ich danke dir. Wunderbar. Ich fände es klasse, wenn ihr dabei seid. Jetzt Bum Bum Baby. Also Bum Bum Baby klingt definitiv wie ein Grand Prix Eurovisions-Hit. Bum Bum Baby. Und ich mache mal eine große Ansage für den Saal. Ich bin jetzt trimedial. Ich bin im Radio, 1 live. Ich bin im Fernsehen, bei WDR Fernsehen. Und ich stehe auf der Bühne des Schulz in Köln. Und ich würde sagen, hier kommt Babes on Orgel mit Bum Bum Baby. Haut rein! Doch an mir geht alles vorbei und mein Herz ist noch frei. Oh, oh, oh, oh. Also ich würde mal sagen, wir haben einen heißen Favoriten gesehen für nächstes Jahr für den Grand Prix Eurovision. Und wir können da auch sicherlich alle mit Handys operieren nächstes Jahr. Ich würde die Damen gerne in Israel sehen nächstes Jahr. Wir auch. Ja. An dieser Stelle sei auch noch mal, kurz gesagt, morgen tritt Dana International auf dem Straßenfest auf dem Mühlenbach auf, in der Live-Sendung auch. Also die israelische... Ihr auch! Also morgen Babes on Orgel und Dana International auf dem Mühlenbach. Und ich mache mich jetzt mal hier so ein bisschen runter. Ihr wart klasse. Babes on Orgel! Oh, da ist mein Freund Kevin, den schnapp ich mir jetzt mal. Kevin, da bist du ja wieder. Wir gehen mal eben ein Stück raus. Komm mal mit. Die singen dann eben nochmal. So. Georg, kannst du mich hören? Hallo Georg. Er kann mich, glaube ich, jetzt nicht hören. Dann warten wir einfach ab, was er jetzt tut. Ich glaube, er wird mit Kevin noch ein bisschen reden. Schwul-lesbisches Jugendzentrum auf die Beine zu stellen. Also das war Georg Uecker aus dem Schulz, aus dem Schwul-lesbischen Zentrum in Köln. Könnt ihr euch das vorstellen? Eine Stadt, in der fast nur Schwule und Lesben leben. Also wir in Köln können uns das ziemlich gut vorstellen, denn das ist hier ja auch beinahe so. Hier in Köln geht der Slogan um, im Jahre 2000 sind alle Männer schwul, willst du der Letzte sein? Aber es gibt wirklich eine Stadt, in der ausschließlich, kann man sagen, Schwule und Lesben leben. Und diese Stadt ist nicht in Deutschland, sondern in den USA. Und diese Stadt heißt Provincetown in der Nähe von Boston. Provincetown ist neben San Francisco wirklich die Hochburg der Schwulen und Lesben in den Vereinigten Staaten von Amerika. Anne Siegel und Claudia Müller waren dort und haben einige Leute besucht, die dort leben und die dort lieben. Provincetown ist ein kleiner Ort an der amerikanischen Ostküste. Rund die Hälfte der Bevölkerung ist homo- oder transsexuell. Und jährlich werden es mehr, die aus ihrer konservativen Heimat hierher flüchten. Welcome to Provincetown! Welcome to Provincetown. Hi, I'm Kim Silver. Welcome to Provincetown. Kimberly Silver ist das, was man als eine echte Butch-Dyke bezeichnet. Sie gehört innerhalb der lesbisch-schwulen Gemeinschaft zu den Leuten, die ganzjährig hier leben. Ich bin von zu Hause weggelaufen und kam hierher, als ich 12 Jahre alt war. Ich bin jetzt 40, das heißt, ich lebe schon seit 28 Jahren hier. Was Provincetown für mich einmalig macht, ist der Sinn für Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit. Viele Leute, die von der Gesellschaft fallen gelassen wurden, haben hier eine neue Heimat gefunden. Sobald ich die Stadt verlasse, bekomme ich Angst. Ich fühle mich hier sehr wohl, weil die Leute mich so respektieren, wie ich bin. Das hier ist die einzige Familie, die ich je in meinem Leben hatte. Ich komme aus New York. Dort ist alles viel hektischer und die Leute sind nicht so offen. Hier habe ich endlich das Gefühl, ich kann so sein, wie ich bin. Ich stehe einfach drauf, wenn Leute sich ausdrücken. Manchmal habe ich Lust dazu, mich wie ein Junge zu stylen. Natürlich bin ich immer noch eine Frau, aber ich will einfach wissen, wie sich das anfühlt. Natürlich gibt es in Provincetown auch jede Menge Drag Queens, die ihre Performances in den unterschiedlichsten Bars der Stadt zeigen. Und beim sogenannten Drag Brunch servieren sie einem sogar das Frühstück. Dini und Wendell sind schon seit 24 Jahren ein Paar. Bevor sie sich hier niedergelassen haben, sind sie zusammen mit der Rockband Human Sexual Response durch die Staaten getingelt. Heute ist Dini alias Masti Chiffon eine der berühmtesten Drag Queens des Ortes. Und im Kostüm kaum wiederzuerkennen. Wir nennen uns Drag Queens, was so viel bedeutet wie mehr oder weniger als Frauen verkleidet. Dieser Begriff kommt eigentlich von Shakespeare, wo die Männer im Theater sich andeutungsweise als Frauen verkleidet haben. Berlin übernimmt in unserer Show Clara die Rolle des Mädchens, während ich mehr mit dem Zwischengeschlechtlichen spiele. Das verunsichert die Leute, macht sie nervös, aber sie lachen auch drüber. Der Grund, warum ich lesbische Comedy mache, liegt darin, dass mir als Jugendliche etwas sehr Traumatisches widerfahren ist und ich immer noch versuche, damit fertig zu werden. Das hier ist so eine Art Therapie für mich, sowas wie die Aufarbeitung meiner Vergangenheit. Ich bin schon als Teenager rausgekommen. Naja, im Grunde bin ich nicht rausgekommen, sondern meine Eltern sind reingekommen. Ich bin in Texas aufgewachsen, was zu dieser Zeit sehr hart war, weil man als Lesbe diskriminiert wurde. Das ist möglicherweise einer der Gründe dafür, warum ich heute lesbische Comedy mache. Ich hatte es als Jugendliche unglaublich schwer, weil ich niemanden kannte, der so war wie ich. Heute möchte ich mich nie wieder verstecken müssen. Und wenn irgendjemand ein Problem damit hat, dann ist es sein Problem und nie wieder meins. Ja, meine Lieben, hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit Domian Extra. Und wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, entweder per Telefon, dann solltet ihr 0 180 5678 111 wählen oder ganz einfach hier in Köln in die WDR Arkaden kommen. Das liegt an der Nord-Süd-Fahrt. Und dann plauschen wir einfach miteinander hier in meinem Studio. Und das habe ich jetzt auch vor. Mein nächster Gast heißt Simon und er ist 35 Jahre alt und er steht hier hinter Macho. Ja, Macho. Hallo. Simon, ja, das ist schon der richtige Griff hier. Hi. Jetzt bin ich überrascht, weil ich glaube, dass wir beide uns kennen. Wir kennen. Kann das sein? Ja. Wir haben uns schon mal unterhalten in einer Sendung. Ja. Ich wusste nicht, dass du heute Abend jetzt hier bist und du hast mir das so geschildert, dass du ein ganz untypischer Schwuler bist. Das sieht man wohl. Ein Hardcore-Man, ne? Hardcore-Man, ja, doch schon. Was ist denn für dich, wenn du selbst das nochmal beschreiben solltest, untypisch an dir als Schwuler? Das denke ich mal irgendwie, das fängt irgendwie an mit meinem Auftreten, irgendwie, das heißt irgendwie mit meinen langen Haaren, wo ich irgendwie sehr stolz darauf bin, dass sie endlich die Länge gefunden haben, mit meiner Art irgendwie der Umgangsweise mit meinem eigenen Schwulsein. Mhm. und mit dem Umgang irgendwie mit der sogenannten schwulen Szene. Wobei, du wirkst schon sehr gepflegt. Ja. Und das ist ja, also ich dachte jetzt kommt da so ein Rocker. Ne? Also ich dachte mir das damals auch am Telefon mit Bart und langen Haaren. Was hältst du denn von wir hätten gerade die beiden Jungs hier, der eine sagte, ich bin eine türkische Tunte. Mhm. Ich bin eine Tunte. Was hältst du denn von dieser Art von Schwulen? Und fällt mir sehr schwer. Also diese Art von Schwulen irgendwie für mich irgendwie zu akzeptieren. Also ist es nicht meine Art, irgendwie mit meinem Schwulsein umzugehen. Es ist auch nicht die Art der Schwulen, die ich irgendwie in meinem Dunstkreis irgendwie haben muss. Auf welche Schwulen stehst du denn? Ich stehe auf den ganz, das ist normal irgendwie, ich stehe auf den männlichen Typen. Mhm. Ich meine, ich bin schwul irgendwie, ich brauche keine zwittrigen Gestalten irgendwie um mich rum. Das heißt irgendwie, ich brauche keine Tunden irgendwie um mich rum. Sondern ich erwarte irgendwie, wenn dann irgendwie den Mann auch für mich dementsprechend. Wenn eine Frau oder einen richtigen Mann, sage ich. Ja, ich meine, ich habe mich irgendwann für Schwulsein entschieden irgendwie vor, was weiß ich, x Jahren. Und ja, stehe auf Männer und ich will halt nichts dazwischen haben. Du stehst aber nicht auf so Lederszene. Nee, das ist mir zu viel Karton, das ist mir zu viel Schuhkastendenken. Was heißt das? Das heißt, Weitsicht fehlt mir da. Ja. Wo findest du dann die Männer, mit denen du anwandeln willst? Das ist sehr schwer. Also, ich meine, ich gehe natürlich irgendwie auch in die schwulen Szene, weil klar, als schwuler Mann irgendwie willst du dann irgendwie auch mal zwischendurch die Kontakte irgendwie haben, die du so brauchst, sonst stehst du irgendwann bis da. Ja. Und ja, das ist dann halt, was weiß ich, hier in Köln, heute Abend dann wieder Lulu halt. Ja. Aber ob ich sie da finde, ob ich den Mann da finde, irgendwann habe ich ihn mal gefunden, der ist nicht mehr da. Und wie lebst du denn schwul? Lebst du sehr so von einer Blüte zur anderen oder gibt es auch schon mal... Ich lebe gar nicht schwul. Das heißt, irgendwie mein Alltag ist nicht jetzt irgendwie bezüglich meiner Sexualität geprägt. Was machst du vom Beruf? Ich bin, hallo Kollegen, Objektschutz und Personenschutz. Ah ja, also man könnte dich anheuern als Bodyguard oder so. Ja. Ja. Wissen die Jungs davon? Wir wissen, ja. Aber du bist eben nicht so eine Bewegungsschwester, ne, die rausrennt, bei jedem Satz erstmal sagt, ich bin schwul und dann zur Sache kommt. Genau. Das deshalb könnte ich, also wenn ich so drauf wäre, dann würde ich irgendwie auch nicht in diesem Job arbeiten. Mhm. Ja. Was hast du für Schuhe an? Kräftige Stiefel? Ja, ja, das ist natürlich nicht schlecht hier. Ne? Ja. Wir haben uns, das war glaube ich schon ein paar Wochen unterhalten. Ne? Wehe. Und da haben wir uns auch, wie sich das natürlich gehört, für zwei Männer, die über Schwulsein reden, auch ein bisschen über Sex unterhalten. Mhm. Auf was für einen Sex stehst du? Auf was für einen Sex ich stehe irgendwie. Also ich stehe schon irgendwie so auf diesen Art von harten bis soften, schon SM getoucht. Also gerade am Anfang gab es eine Leitung, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, da war Georg Uecker. Da war ich gerade beschäftigt. In einer Wohnung und da wurde so ein junger Mann etwas ausgepeitscht. Stehst du auf solche Sachen auch? In der Öffentlichkeit muss ich sowas nicht haben. Das ist mir völlig klar. Ich frage mich aber jetzt, was du zu Hause in deinem Schlafzimmer machst. Kann durchaus sein. Je nachdem, was mein Partner irgendwie da für Vorlieben hat oder ich für Vorlieben habe. Je nach Einspielen. Halt. Ja. Was ist für dich, gerade auch im Bereich Sexualität, sowas typisch Schwules, wo du sagst, scheiße, jetzt langt's, ich gehe? Ja, diese Art von ja, direkt klar machen. In der Lederszene ist es für mich irgendwie diese Tuchträger halt, rot, schwarz, was weiß ich, sämtliche Farben, die es auf diesem Erdboden gibt. Das ist für mich irgendwie, das tönt mich ab. Ich will es dazu kommen lassen, dass ich irgendwie irgendwelche Aktivitäten starte. Mhm. Das ist so eine Sache, wo ich sage, jede Art von Sexualität ist alles machbar, wenn man mir den Freiraum lässt, irgendwie dazu zu kommen. Du wirkst so jetzt auf mich als eine sehr dominante Persönlichkeit. Bist du im Bett auch der Dominante? das auch wieder an. ich bin dominant, ja. Ich bin dominant in dem Metier, irgendwie, dass ich bestimme, was mit mir passiert. Mhm. Das ist nachvollziehbar und finde ich gut. Würde ich für mich auch so unterschreiben. Ja. Ein schöner Standpunkt. Beschreib mir noch so deinen Männertyp, auf den du stehst. Wenn du jetzt hier durch die Szene rennst, 1000 Männer sind dir vor Augen, auf was achtest du besonders? Ja, markante Gesichter. Also ich mag Männer irgendwie, ich mag keine Beauties, also absolut nicht. Das ist nicht mein Ding. Schönlinge, die aufgehört. Ich komme zwar selber irgendwie aus früheren Zeiten, irgendwie aus der Model-Szene, aber es ist nicht so mein Ding. Ich mag Ausstrahlung, ich mag derbe Ausstrahlung, das heißt irgendwie ein kantiges Gesicht. Ja. Ja, es muss was hermachen irgendwie. Ja. Ich mag keine jungen Männer irgendwie, das ist, muss dann schon... Ich bin 40, du bist 35. Ja. Ja. What are you doing after? Ach, wir haben so einiges noch vor, also... Vielleicht läuft man sich ja auch über den Weg noch. Ja, ich habe gerade irgendwie jemanden kennengelernt noch draußen, irgendwie, der meinte zu mir, mein Gott, irgendwie, ja klar, du bist ein Mann, das sieht man, du bist männlich, was sollen die langen Haare dabei? Und ich finde eigentlich irgendwie so dieses Thema Langhaar, irgendwie, ich stehe da drauf, irgendwie, ich mag gerne lange Haare, ich mag auch gerne... Ja, damit kann ich nicht dienen, ne? Kurz rasierte Shoppen finde ich auch klasse. Als hätte ich es geahnt, dass du kommst, habe ich mir heute extra eine derbe Hose angezogen, eine Zimmermann-Hose. Was heißt denn Arsch? Nee, den Arsch frage ich dir jetzt hier nicht im Fernsehen. Ja, Junge, schön, dass du da warst. Ja. Wir haben uns ganz verplaudert. Wir haben uns verplaudert. Ja, ich will noch Grüße loswerden. Ja, ich komme aus Berlin. Bitte. Also alle lieben Mädels irgendwie aus Berlin. Mädels? Ja, das meine ich irgendwie die richtigen Frauen. Natürlich die biologischen und natürlich irgendwie auch meine Szene, irgendwie, die ich in Berlin frequentiert habe. Ja. Und meine neue Mitbewohnerin, die Maria. Nur langs aber. Also langweilen sich die anderen. Alles klar. Simon. War schön bei dir zu sein. Ja, alles Gute. Also, und man sieht mal, ne? Ja. Ciao. Ciao. Hui. Jetzt fällt es mir richtig schwer, weiterzumachen. In der Sendung. Es war Simon. Simon 35 aus Berlin. Ein richtiger Mann. Das gibt es bei Schwulen auch. So, jetzt aber Themenwechsel. Die Lesben schwofen heute Nacht am Rhein. Genauer gesagt in Rheinauhafen, ganz in der Nähe von Vater Rhein. Und Vater Rhein wird sein Späßchen haben. Er ist auch der einzige Mann, der da heute zuschauen darf und der anwesend sein darf. Deshalb haben wir eine Powerfrau dorthin geschickt, die uns ein wenig berichten soll, wie die Mädels, wie die Weiber feiern. Und ich glaube, dass Maren Kreumann, das ist die Powerfrau, jetzt wieder in meinem schicken gelben Taxi vorfährt im Rheinauhafen. Da ist es! Jetzt bin ich gespannt, ob Maren selbst fährt. Georg konnte ja offensichtlich nicht selbst fahren. Nein, sie fährt auch nicht selbst. Das muss ich wohl selbst tun dann. Maren! Domian, ja, sprich. Ja, nee, sprich du. Du bist jetzt vor Ort. Spannungs- ja, pass auf. Die Fahrt war ganz irre. Das ist hier eine Gegend. Also das sieht so aus wie diese Örtlichkeiten im Tatort, wo immer das Erpressergeld übergeben wird oder auch mal einer totgeschossen wird. Ja. Aber hier, jetzt bin ich ausgestiegen. Ich glaube, es ist im Umkreis von 1 Kilometer kein Frauenparkplatz hier. Aber es kribbelt, die Stimmung ist wahnsinnig, es ist rappelvoll, man hört die Bässe brummen und ich muss jetzt mal gucken, wie ich hier reinkomme. Also hier ist es rappelvoll, ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt hier durchkomme mit meinem homosexuellen Mikrofon. Entschuldigung? So, jetzt muss ich mal sehen, dass ich hier zu der Türsteherin komme, denn, oh Gott, ist das ein Gedränge. Denn die Türsteherin, das ist Miss Nico. Ja, ihr seid auch im richtigen Moment hier. Schön. Ist die erste Attraktion. Ja, hallo Dank. Miss Nico. Hi, hallo. Du heißt die kleinste Türsteherin der Welt. Und man sieht dich viel größer. Ja, ich bin erstaunt. Ja, wie groß bist du denn? 1,68. Na, das ist ja nicht so klein. Aber für eine Türsteherin ist es klein. Ja, es kommt ja darauf an, dass du eine Türsteherin vor dir hast. Also dieser du brauchst sie dir. Das ist das Homosexuelle am Mikrofon. Wie süß. Ah. Sag mal, warum machst du diesen Beruf? Ich meine, du bist ja körperlich im Grunde gar nicht bei der... Darf ich noch zwischendurch ein bisschen Tür machen? So geht es nicht. Wir müssen hier ein Interview... Okay. Wie kommt es, dass du diesen Beruf machst? Du bist doch im Grunde körperlich nicht dafür prädestiniert. Du musst ja was anderes entwickeln. Aber die Klappe ist da. Ja, wie machst du das? Angenommen, du würdest mich reinlassen, stimmt? Ja, auf jeden Fall. Gut, wenn ich jetzt hier ein 2-Meter-Kerl wäre und ich komme angesoffen hier vom Fußballspiel und sage... Ich will da Bierhof. Was würdest du sagen? Ich müsste dazu gar nichts sagen. Ich würde dir dann die Tür erstmal nicht öffnen. Und wenn ich jetzt diesen Moment habe, hätte ich eigentlich 3 Bodyguards vor mir und würde aber trotzdem die ganze Situation für mich lösen. Ja, wie machst du das denn? Das sind Geheimnisse, die man nicht preisgibt. Das geht auch nicht. Das ist einfach situationsbedingt. Das kann ich nicht, ich kann es dir nicht sagen. Es funktioniert einfach. Wo hast du das gelernt? So, das zu erkennen und überhaupt Türsteherin zu sein? Das war mir wohl angeboren. Ich glaube, ich kann dir nichts anderes dazu sagen. Hast du es denn direkt nach deiner Geburt angefangen zu machen? Ich glaube schon, während der Geburt hatte ich das. Die Tür hatte ich geöffnet und sobald... Und da wusstest du, das ist dein Leben? Das war's, ja. Du machst eigentlich Kunst oder Grafik? Ja. Ja, ich meine, damit möchte ich eigentlich endgültig Geld verdienen, aber momentan funktioniert das noch nicht und Gott sei Dank habe ich die Möglichkeit, an der Tür noch Geld zu verdienen. Sag mal, du hast, du siehst total klasse aus, wenn ich dir das mal so zwischendrin sagen darf. Apropos Aussehen, ich habe gehört, du hast so schöne Tattoos, würdest du die mir sagen? Ich wusste, dass ich mich ausziehen muss. Bitte zieh dich aus. Ja. Miss Nico zieht sich aus. Oh wow, oh, die sind schön. Haben wir das mal... Das sieht so ein bisschen nach Miro aus. Sind die von dir entworfen? Natürlich sind die von mir. Man sagte ja auch, ich bin zwischen Miro und Keith Haring die Neue. Ach wirklich? Ja, die Brille ist auch so. Dankeschön. Sag mal, aber was ich... Was? Nichts. Ja, zeig diese Seite auch, die habe ich noch nicht. Das ist ja sehr zart. Das ist eine Jugendsünde. Hör mal, das ist ja sehr zart. Ja, Jugendsünde. Wie verträgt sich das? Darf ich wieder anziehen? Ja, ist sonst zu kalt. Ja, du. Wie verträgt sich das, diese zarten... Entwürfe und dieses kräftige beim Türstehen. Wie bringst du das zusammen? Ich glaube dadurch, dass meine Zeichnungen nicht wirklich zierlich und genannt sind, das Ganze verbindet sich perfekt. Also, der Strich ist einfach genauso, wie ich auch an der Tür bin. Der Strich ist so. Ja. Zicke? Ja. Zicke. Ach, das ist dein Geheimnis. Und wie wählst du aus, wo du stehst? Momentan kann ich gar nicht auswählen, weil ihr mich stört daran und es gibt heute auch nicht wirklich etwas aus. Ja, ich meine jetzt, wo du dich hinstellst, bei welchen Veranstaltungen du stehst. Geht es nach Inhalten, geht es nach Musik, geht es nach Leuten, die kommen? Die Leute kommen teilweise auch um meinetwegen an. Nee. Doch. Sag mal, ist dir denn schon mal was Ernsthaftes zugestoßen? Oh, ich hatte diverse Unfälle. Ich bin mit dem Auto angefahren worden. Ich durfte eine Woche nicht über den Kiez laufen. Ich hatte Morddrohungen, angespuckt, geschlagen. Hing das mit deinem Beruf zusammen? Ja, natürlich. Was war passiert? Ich war ungnädig. Du warst ungnädig? Ja, das kann passieren. Und wer verfolgte dich? Das ist eine lange Geschichte. Das würde den Rahmen sprengen. Gut. Du stehst aber vor machst Türsteherin vor Veranstaltungen mit Männern und Frauen, nicht nur mit Frauen. Ja, auf jeden Fall. Ich mache mehr Game-Mix, ich mache heterosexuelle Veranstaltungen. Es ist einfach wichtig, mich an der Tür zu haben. Du hast in Hamburg viel gearbeitet? Ja, korrekt. Reeperbahn? Ja, korrekt. Ich warte natürlich auf Angebote in Köln. Bist du das erste Mal hier? Nein, ich bin nicht das erste Mal hier. Ich arbeite das erste Mal für Ursula hier. Und wie findest du es heute hier? Wunderbar, wenn ich jetzt weiter arbeiten könnte. Ja, ich gehe schon, ich gehe schon. Ich muss mich jetzt weiter durch. Also, bye, bye. Mach's gut. Bye. So, hier ist die Veranstalterin, Ursula Isiken. Hallo Maren, grüß dich. Lass uns zum Fahrstuhl gehen, weil ist voll hier, ich kriege sonst hier die Platzangst. Das glaube ich dir. Komm, wir machen uns mal auf den Weg auf die andere Party. Ja? Okay. Und? Ja. Wo fahren wir jetzt hin? Jetzt fahren wir in den Keller auf die Hausparty und... Ich habe einen Mann gesehen und ich hätte gerne Maren gefragt, was es damit auf sich hat. Irgendwo im Hintergrund stand ein Mann. Ich weiß nicht, warum der da stand und wer das war. Ich werde Sie gleich fragen. Wir schalten daher nochmal zum Rheinauhafen zu Maren Krollmann. Hier ist Radio 1 live, WDR Fernsehen mit Domian Extra, wenn Schwule und Lesben auf die Straße gehen, anlässlich des Christopher Street Days 1998 in Köln. Und jetzt habe ich wieder einen Studiogast, einen Live-Studiogast. Was lese ich? Ich lese Sabine, 31 Jahre, lesbische Mutter. Lass wir sie rein. Sabine, ganz zögerlich. Hallo. Hi, nimm bitte Platz. Ja. Eine lesbische Mutter. Genau. Erzähl mal ein bisschen aus deinem Leben. Also wie gesagt, ich bin Lesbe, leben mit einer Freundin zusammen. Ja. Seit einem Jahr sind wir glückliche Mütter. Und im Alltag läuft es eigentlich... Seit einem Jahr glückliche Mütter. Ja. Also das Kind ist ein Jahr alt. Das Kind ist ein Jahr alt. Wie ist es zu diesem Kind gekommen? Geht das? Das war eine Entscheidung in der Beziehung, dass wir zusammen ein Kind möchten. Ja. Und dann sind wir das zusammen angegangen. Der Vorgang nennt sich Insemination. Das heißt, Samen wird zum Beispiel mit Hilfe einer Spritze ohne Nadel eingeführt. Mhm. Das kann jede zu Hause machen. Kann sie auch in der Klinik tun. Wo hast du es gemacht? Zu Hause. Zu Hause. Und von wem war der Samen? Unbekannter Spender. Wie kommt man an diesen Samen ran? Wir sind an den Samen rangekommen über Bekannte. Erzählt, dass wir das gerne möchten und haben rumgefragt und dann gab es halt jemanden, den der wir nicht kennen. Kam dann irgendwann mit einem kleinen Fläschchen? Nee, der kam Winter. Nicht, sondern eine... Nein, die Bekannten, ne? Ja. In der Tat, so ist das gelaufen. Ja. Also es ist quasi so auf privater Ebene. Es hat irgendwo hat ein Mann Samen gespendet, hat es irgendeinem Menschen gegeben, der Mensch hat es wieder jemand anderem gegeben und der hat es dann euch gegeben, dir gegeben. Die dritte Person war dann nicht bei. Also der Mann hat es einer Bekannten gegeben und die hat es uns gegeben. Genau. Das ist auch eine kuriose Sache, ne? Ich finde es kurios. Ja, ich nicht. Also viel läuft es halt auch über die Samenbanden in Holland zum Beispiel. Mhm. Warum hast du dich denn nicht für die, oder ihr euch nicht dafür entschieden, zu einer Samenbank zu gehen? Warum dieser... Weil wir es einfach nicht wollten, dieses technische, medizinische, weil es einfach geht und überhaupt nicht diesen medizinischen Aufwand bedarf. Ja, was heißt medizinischer Aufwand? Wenn du zu einer Samen... Ich weiß nicht, wie eine Samenbank funktioniert. Muss man dann als Frau dahin und wird man da quasi dann befruchtet? Von denen? Genau. Das ist nicht so schön. Ne? Genau. Da habt ihr es euch nett gemacht währenddessen? Genau. Habt ihr das auch so richtig zelebriert? Es ist keine große Aktion. Dauert irgendwie große... 2 Sekunden, ist nicht so spannend. In welchem Behältnis war der Samen? In einem kleinen Glas. In einem kleinen Glas. Erzähl mir genau, wie das abgelaufen ist. Dann hast du das Glas in der Hand gehabt. Und dann, wie hast du es dir selbst reingespritzt? Oder deine Freundin? Ich habe nicht das Kind bekommen, sondern meine Freundin. Ach, die Freundin hat es bekommen, ja. Mhm. Ich bin die sogenannte Co-Mutter. Ja. Ja, du ziehst den Samen in eine Spritze und dann spritzt du es in die Vagina. Also es war jetzt kein, ihr habt nicht schöne Musik im Hintergrund laufen lassen oder irgendwas, was Romantisches gemacht? Nein, ist keine romantische Angelegenheit. Ja. Und es hat gleich geklappt dann auch? Nee, hat nicht gleich geklappt. Hat beim zweiten Mal geklappt, sozusagen. Du bist der Vater, darf man nicht sagen, ne? Der Stiefvater. Die Co-Mutter. Die soziale Mutter. Die soziale Mutter. Und da liegt eigentlich auch mein Thema. Nee, ich lass mich nur fragen, wieso habt ihr euch so entschieden, dass deine Freundin das Kind austrägt und nicht du? War ein ewiges Hin und Her, war keine generelle Entscheidung. Einfach sie eine versucht, wenn es bei ihr klappt, ist schön und wenn nicht. Warst du währenddessen vielleicht auch mal ein bisschen neidisch auf deine Freundin? Klar. Ja, ne? Das ist mal ja doch, neidisch und mal froh, dass ich nicht bin. Ja. Du wolltest gerade was Besonderes sagen. Ja, und zwar geht es mir viel um die rechtliche Situation von der Co-Mutter. Mhm. Weil es halt so ist in unserem Lande, dass wenn ein Kind unehelich geboren wird, hat die Mutter das alleinige Sorgerecht. Mhm. Das heißt, meine Freundin hat das Sorgerecht und ich stehe völlig rechtlos da. Mhm. Wenn also mal irgendwas passieren sollte mit ihr, habe ich überhaupt keine Rechte auf mein Kind. Mhm. Im Alltag gibt es da halt Möglichkeiten, ich brauche halt Vollmachten für den Kindergarten, ich brauche Vollmachten für den Arzt, dass ich das Kind vertreten darf. Aber das kann man über Vollmachten regeln? Kann man regeln, ist auch momentan sehr unproblematisch. Mhm. Aber ich denke, wenn wirklich mal ein Fall kommen sollte, wo es schwierig wird, wo meine Freundin vielleicht nicht mehr in der Lage ist, die Sorge zu tragen. Ja, dieses kann man im Vorhinein notariell nicht irgendwie regeln? Kann man notariell. Ist aber dann sehr aufwendig und teuer auch, ne? Ja, aber ist, ist auch nicht bindend. Mhm. Im Endeffekt entscheidet das Jugendamt darüber, was mit dem Kind passiert. Das heißt, du bist Co-Mutter, ohne letztendlich jegliche Rechte. Genau. Obwohl wir uns zusammen in der Beziehung entschieden haben, dieses Kind zu bekommen. Mhm. Meine Freundin hätte auch ohne mich nie das Kind haben wollen. Mhm. Trotz allem stehe ich rechtlos da. Habt ihr darüber nachgedacht, als ihr euch dafür entschieden habt, wie das vielleicht mal für das Kind sein wird, so gezeugt worden zu sein? Ja, klar. Aber ich denke, in einer heutigen Zeit, wo viele Kinder in vitro gezeugt werden, ist das noch eine ziemlich harmlose Variante. Also ist eigentlich ja nichts. Es wird doch irgendwann die Frage auch auftauchen bei dem Kind, ist es ein Junge, ein Mädchen? Ein Junge. Ein Junge. War das ein Problem gewesen, dass es ein Junge war? Das mussten wir ja vorher klarlegen, kann Mädchen oder Junge werden. Also wenn es ein Problem wäre, hätten wir kein Kind kriegen können. Ja. Wäre dir so ganz ehrlich ein Mädchen lieber gewesen? Es wäre für mich einfacher, aber lieber nicht. Und warum einfacher? Weil ich eine Frau bin. Ist das denn einfacher? Ja, denke ich mir, wäre für mich einfacher. Ja. Also wenn ich weiß ich nicht, ob es im Endeffekt so wäre, also denke ich erstmal so. Wenn ich eine Tochter hätte, würde ich nicht sagen, das ist für mich schwieriger, weil ich ein Mann bin. Aber es wird sicher doch irgendwann die Frage dann aufkommen, auch für den Jungen, wer ist mein Vater? Mhm. Und er wird es nie, wahrscheinlich nie herausbekommen. Wenn er das gerne möchte, werden wir alles versuchen, dass er das rauskriegen kann. Mhm. Man kann dann ja brieflich Kontakt aufnehmen und wenn der Spender Interesse daran hat, dass ich vorstellen kann, das Kind kennenzulernen. Und also das wäre möglich, da das nochmal zu rekonstruieren. Ja. Oder so. Ja. Habt ihr dem Spender Geld zahlen müssen? Nee, wollte er nicht. Nein. Ich denke gerade auch darüber nach, was in so einem Mann vorgeht. Ich würde es niemals. Darüber habe ich auch viel nachgedacht, weiß ich nicht. Ich würde so leichtfertig nicht mit meinem Samen umgehen. So haben viele reagiert. Ja. Ja. Kannst du das nachvollziehen? Nee. Nee? Nee. Warum nicht? Ja, weil ich denke, ansonsten achten die Männer auch nicht unbedingt darauf, so viel, wo ihre Samen landen. Und plötzlich an dem Punkt. Naja, es geht ja nun hier um die Entstehung eines Menschen, ne? Eines neuen Menschen. Ja, okay, der eine empfindet das so, der andere so. Habt ihr euch darüber auch schon mal Gedanken gemacht, wie ihr dem Jungen das so verbraten werdet? Da sind zwei Mütter, eine Co-Mutter. Es wird schwierig sein, ne? So in dieser Welt, in der wir leben, das rüberzubringen. Ja, ich denke einfach ganz offen. Mhm. Er hat zwei Mütter, er hat keinen Vater, einen Spender. Mhm. Und zum Glück kennen wir auch mittlerweile andere Lesbenpärchen, die Kinder haben. Also er wird nicht der Einzige sein, der so komisch gezeugt worden ist. Also das war, glaube ich, ein ganz wichtiges Stichwort gerade von dir, was die rechtliche Seite angeht. Das ist ein Spezialfall, den du jetzt geschildert hast. Es gibt viele rechtliche Vakanzen noch bei homosexuellen Menschen, wo einiges noch im Argen liegt. Es fängt bei der Ehe an und hört bei vielen anderen Sachen auf. Deine Sache ist jetzt ein interessantes Beispiel, worüber man sich ja so auch gar keine Gedanken macht. Genau, ist ja auch nicht so oft der Fall. Ja. Der Kleine ist ein Jahr alt. Das war wahrscheinlich ein hartes Jahr, ne? Das erste Jahr. Allerdings. Gab es zwischendurch schon mal so, wo du dachtest, ach, hätte ich es mir doch nicht aufgehalst? Nee, das nicht. Überhaupt nicht. Ich habe es mir nicht so anstrengend vorgestellt, aber überhaupt nicht. Ihr liebt ihn. Es ist absolutes Wunsch. Und ihr habt auch gar nichts dagegen, wenn der Kleine mal so richtig stock-hetero wird. Ist euch scheißegal. Kann ich nicht. Ja. Ich hab doch lieber eine nette Frau am Tisch sitzen. Liebe Sabine, schönen Gruß an die Partnerin. Ja. Wie heißt sie? Das sag ich nicht. Das sagst du nicht. Also schönen Gruß an die Partnerin. Okay. Und der Kleine, vielleicht habt ihr das per Video mitgeschnitten oder so. Dann ja, kann er sich das mal angucken. Alles Gute. Okay. Tschüss. Ciao. So, jetzt versuchen wir nochmal eine Schaltung zu Maren Kollmann. Zum Rheinauhafen. Ich sehe Sie. Maren, hi. Ich höre dich auch. Maren. Obwohl es schwer ist, weil es ein irrerer Dau hier ist. Okay, dann will ich gar nicht zwischen. Ich habe hier Ursula Eseken, sie ist die Veranstalterin. Ursula, herzlichen Glückwunsch. Es ist ja kein Durchkommen. Nee, das ist wahr. Nicht? Es ist knallvoll. Und Gott sei Dank ist hier oben ein bisschen leiser als da unten im Hauskeller. Bist du glücklich bis jetzt? Bis jetzt bin ich glücklich. Ich kann kaum noch Luft holen. So aufgeregt bin ich. Und es ist eine geile Party. Ist die größte Party, die du je gemacht hast? Ist es das? Ja, das ist die größte Party, die ich bis jetzt gemacht habe. Aber das soll es nicht bleiben, denke ich. Es ist die Frauenparty während des CSD. Das ist die Frauenparty während des CSD. Also ich meine... Wann bist du auf die Idee gekommen, das zu machen? Also diese jetzt konkret? Letztes Jahr. Also ich meine, ich habe schon ein paar Jahre vorher drüber nachgedacht, aber das Risiko war ja schon nicht so. Okay, und dann habe ich einfach gesagt, okay, jetzt soll es sein. Und okay, hier sind wir. Und der Erfolg gibt mir recht. Können wir vielleicht mal... Ach so, ja, ich bin ja noch mal... Ursula zeigen. Wie lange hast du gebraucht, um das zu organisieren? Also ich meine, die heiße Phase war 2 Monate, also richtig Arbeit. Okay, alles in allem ein halbes Jahr. Alles mit Frauen? Entschuldige, ich habe dich nicht verstanden. Alles mit Frauen? Alle Mitarbeiter? Alles, was hier passiert, wirklich nur mit Frauen. Okay, ausgenommen die Lichttechnik und solchen Sachen, aber alles andere ist wirklich nur von Frauen organisiert. Darauf bin ich besonders stolz und möchte an dieser Stelle meinen Mitarbeiterinnen auch herzlich dafür danken. Du machst ja monatliche Feten im Stollwerk. Ja, ansonsten mache ich halt einmal im Monat die Woman Pleasure Party drüben im Stollwerk. Und was ist das Konzept hier jetzt? Du machst ja nicht nur Fete mit GJ, sondern du machst Kultur, nein. Was wir hier. Okay, das, was ihr hier jetzt auf der Bühne da seht, wenn ihr gleich mal umguckt, ist unser kultureller Beitrag, nämlich eine Tanzperformance von Sia Porter und Charlotte Rock. Das ist was ich mit Charla Drops sagen? Also Charla ist hier unser Shootingstar in Köln. Ist seit kurzem in Köln aus Berlin hierher gekommen. Ihre Heimspielstätte ist das Atelier Theater, wo sie zusammen mit Eva Haas auftritt und ein tolles Programm macht. Aber ich würde allen empfehlen, es sich unbedingt anzugucken. Und ich bin wirklich sehr, sehr stolz, dass sie heute Abend hier ist. Also, Domian, ich sag mal, ich muss noch ein bisschen hier bleiben. Ihr könnt irgendwie weitermachen. Ich muss mich hier einklingen, weil es ist so viel, was los ist. Und ich sag dir schon mal Tschüss. Ich habe heute noch viel Spaß hier. Ja, vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank, Maren. Und viel Spaß noch. Vielen Dank. Christopher Street Day in Köln. Und jetzt habe ich wieder einen Studiogast, einen Live-Studiogast. Und der heißt Michael. Und der ist 28 Jahre alt. Der kommt jetzt zu mir in mein Studio. Michael. Das ist Jürgen. Hallo. Ja. Auf dem Fernsehen gesehen, die durchgekommen. Ich denke, ich komme mal selber hier. Und jetzt sehen wir uns. So ist das Leben. Ja. Platz. Hör mal, ich sehe hier auf meinem Monitor, also falls irgendjemand sich jetzt gerade erst zugeschaltet haben soll, das Prinzip dieser Sendung ist, ich weiß überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Ihr schneit hier einfach so rein oder ihr ruft an und dann fangen wir an zu reden. Und ich habe nur, du kannst es bestätigen, einen Hinweis, da steht Michael 28, Darkrooms. Darkrooms, ja. Das ist das Stichwort. Ja, das ist... Du bin ich nicht ganz unbescholten und ahne schon, über was wir uns hier unterhalten werden. Du stehst auf Darkrooms. Darkrooms, ja, das ist sehr aufregend, stockdunkel. Und man kann was erleben, ne? Erzähle dem Bürger in der Provinz, der... das noch nie gehört hat, was es ist. Darkroom ist also ein ziemlich dunkler Raum, wo sich 100 bis 120 Leute drin drum tummeln. Männer. Männer hauptsächlich, Frauen ist verboten. Und im Darkroom, da gehen im Prinzip entweder Pärchen rein oder Leute, die keinen Freund finden und keine Sexualität haben können. Wo befinden sich diese Darkrooms? Hauptsächlich in Lokale oder im Lulu, das ist den größten, den also in Diskotheken dann. Halt. Diskotheken, in Diskotheken oder in Kneipen. Ne? Mhm. So, die gehen da rein. Die gehen da rein. Der Raum ist relativ dunkel, wie uns der Name sagt. Man sieht nichts. Absolut dunkel. Ja, richtig. Also da sieht man überhaupt nichts. Man muss sich das vorstellen wie eine Dunkelkammer. Ja, richtig. Mhm. Ja, man sieht da vielleicht Umrisse von Leuten. Und dann wird dann eben geguckt, was wird gefühlt, wen habe ich vor mir. Ja, gucken ist ja nicht viel. Dann gibt es so eine Art Test, also das beginnt also damit, dass man erstmal im Gesicht gefühlt wird, hat man eine Brille oder nicht. Also gehe ich ohne Brille, mach mir das nochmal vor. Also wir wir beide begegnen uns jetzt zufällig irgendwie im Darkroom. Mhm. Mach du jetzt mal, ich kenne mich da nicht aus. Also zuerst fühlt man da so rum, behaart oder nicht. Ja. Und dann kneifen die Leute einen da immer rein. Wie, in die Brust? Ja. Das, ich das, Mikro nicht. Das kann ich zwar nicht leiden, aber die kneifen dann da rein. Und dann was ja, ich weiß nicht, wofür es gut ist. Das ist dann so eine Art Test. Wenn da jetzt viel Speck ist, dann geht derjenige weiter. Ist hier viel Speck? Nö, in dem Fall nicht. Ja. So, und dann geht der Test weiter, dann fühlen die einen Bauch. Ja. Und erzähl es dem interessierten Publikum, ja, was sie fühlst fühlen du? Einen im Bauch. Nein, was du hier fühlst. Also hier fühle ich mir ein plattes Brett. Ja. Gute Figur. Ja. Und die fühlen bei mir, also sagen wir mal, den Bauch. Und wenn ich jetzt einen Bier oder einen Cola-Bauch habe, was man von dir nicht so sagen kann. Ja, okay. Wenn ich einen Cola-Bauch habe, gehen die Leute weiter. Ja. Habe ich schon verloren. So. Weiter. Und wenn ich jetzt aber eine sportliche Figur habe, dann geht es weiter. Dann geht es natürlich weiter nach unten. Also du wirst jetzt bei mir bleiben, nach dem Bauch und nach dem Also Bus. Wenn derjenige dann denkt, auch, das ist was Interessantes. Man fühlt auch schon mal die Hand. Ja. Ist sie jetzt schrumpelig, ist ein alter Opa, ja. Dann gehen die Leute auch weiter. Also nur keine Hemmung, weiter. Also, ne? Also und die fühlen einen so ein bisschen ab. Ja. Und dann, wenn da so ein ganz Notgeiler ist, der fühlt einen dann die Hose, reibt da rum und dementsprechend bedient er sich dann. Wie? Dann wird der Hosenlatz, dieser schicke Hosenlatz, den ich habe, ja, dann irgendwann würde dann an der Hose reiben. Ja. Und der würde dann, also wenn ihm das Teil dick genug durch die Hose erscheint, würde er sich dann bedienen, die Hose öffnen und was weiß ich, Oralverkehr nehmen oder so. Was seid ihr Schweine? Einfach so, im Dunkeln. Ja, also stockdunkel, ne? Also es läuft alles erstmal über Abtasten und gegenseitig auch signalisieren, ob man sich will. Ja. Und dann ist der Hauptkontakt der Oralverkehr, oder? Ja, es sind auch viele Analverkehr, Leute, davor habe ich Angst, da lasse ich mich nicht drauf ein. Mhm. Das sind wildfremde Menschen, das mache ich nicht. Aber Michael, jetzt ganz im Ernst, ja. Ich war einmal in meinem Leben, ich habe jetzt ein bisschen mitgespielt, ne? Einmal in meinem Leben in so einem Darkroom und bin wirklich nach einer Minute wieder direkt rausgerannt, ne? Weil mich das so abgestoßen hat, die Vorstellung, mich betatscht, wie du es auch gerade hier vorgeführt hast, irgendjemand, den ich völlig bescheuert finde. Ja, das ist eben das Problem. Man muss mit der Vorstellung vielleicht reingehen, dass ein sehr junger Spund über den Weg läuft. Ja. Und manchmal hat man da also gutes Glück. Also es kann es sind nicht nur alte Leute da drin, es sind also hauptsächlich Jugendliche sagen, ab 18 bis 30 und man sieht ja auch vor dem Darkroom, wie er rein und raus geht. Ist das auch schon mal so, dass du davor stehst und beobachtest, wer reingeht und danach entscheidest, ob du vielleicht auch reingehst? Ich gehe direkt durch, weil ich finde das interessant, das ist eine ganz interessante Atmosphäre. Liegt denn vielleicht der Thrill für dich jetzt auch eben darin, dass es so anonym ist? Ja. Ja. Ich meine, ich hätte zwar lieber, dass ich jemanden kennenlerne, der aus meiner Gegend kommt, Also es geht da ja nur um Sex, ne? Da geht es nur um Sex für Leute, die nichts finden. Ja. Ich meine, ich habe schon einiges versucht. Im Videotext inseriert, auf der Hotline. Wie oft gehst du denn in so ein Darkroom? Einmal die Woche. Doch, einmal die Woche. Heute fällt aus, ich habe die 700 Meter Schlange gesehen. Ich gehe heute nicht da. Wie, so eine lange Schlange steht da vor dem Darkroom? 700 Meter, ja. Also nicht vor dem Darkroom, jetzt vor der Diskothek. Vor der Diskothek. Hast du gerade ein Stichwort genannt, von wegen, vor Analverkehr scheust du dich in dem Darkroom. Ja. Warum? Erstens ist das die gefährlichste Sexpraxis, die es gibt. Klar, aber du könntest ja auch einen Gummi drüber ziehen. Ne? Das mögen die meisten, glaube ich, nicht. Ach so, im Darkroom heißt das? Weiß ich nicht. Also in der Regel, ich nehme mal an, die machen es ohne. Also da mache ich überhaupt gar nicht mit. Und da ist nur eben oral angesagt. Wie weit gehst du denn oral? Ich meine, das birgt ja auch gewisse Gefahren in sich. Also wenn ich weiß, so ungefähr, wen ich vor mir habe, bis zum Schluss, aber es wird dann ausgespuckt. Also abspritzen, aber es kommt in den Mund. Ja, aber das ist ja schon heikel. Na, trotzdem, es bleibt ja irgendwas zurück im Mund. Ne? Finde ich wirklich ganz im Ernst, ist heikel. Ja, ja. Ich meine, das ist eine alte Weisheit der AIDS-Aufklärung auch, dass wenn das Zeug im Mund hast und du hast irgendwelche Verletzungen, ich meine, ich erzähle dir wahrscheinlich nichts Neues, aber das Risiko gehst du mit ein. Ich habe da also keine große... Ich bin also, sagen wir mal so, ich bin kein AIDS-Hysteriker. Ja, aber trotzdem. Also ich kriege da schon jetzt ein bisschen große Ohren, wenn ich das... Also wenn man auf sowas steht, ist okay, ne? Aber in Grenzen das Ganze. Küsst man auch im Darkroom? Ja, das finde ich wieder... es kann schön sein, aber wenn jetzt irgendwie so ein alter... Wenn der Schlabber zu mir ankommt, dann springe ich mehr oder weniger zurück. Ne? Das ist sehr... Und die Leute, so wie ich das jetzt gerade verstanden habe, in der Regel ziehen sich auch nicht aus im Darkroom, sondern es gibt nur die Hose wird aufgemacht und dann... Es gibt manche ganz Verrückte, also die haben im Prinzip, oben gehen schon oben ohne rein und unten ohne, das sind einige schon. Ja. Michael, das war interessant, sicher für viele Leute, die von dieser homosexuellen Praxis nicht so viel Ahnung haben und die davon noch nie was gehört haben. Naja, es ist eben also ein Abenteuer und das wird ja dann also in der Diskothek, dann ist das die Attraktion. Man bezahlt halt seinen Eintritt dafür, dass man dann etwas erlebt. Aber es ist irgendwie doch auch öde, ne? Hast du nicht mehr ein schales Gefühl, wenn du dann rauskommst? Du hast dein Sex gehabt. Was machen die Männer mit dir denn auch oral? Wenn ich Glück habe, da wird gewichst, da wird geblasen, wenn ich Glück habe. Aber wenn die mehr wollen, dann sage ich Schluss. Also im Prinzip, man nimmt dann die Hand und stößt sie weg, wenn jetzt jemand anfängt zu gratschen. Ah, ja. Gut, du hast deinen Sex dann gehabt, aber bist ja völlig alleine. Ne? Du hast also ein anonymes schwarzes Loch hinter dir, ne? wenn du es gemacht hast. Ja, man könnte natürlich hergehen und jemanden einen Aufkleber hinten auf die Jacke kleben mit der Telefonnummer drauf. Und dann rufen die dann an und... Hast du schon mal gemacht? Ja. Echt? Ja, ich denke, jetzt hast du vielleicht mal Glück, es ruft einer an. Und dann wohnen die aber dann wirklich 200 Kilometer weg und es bringt definitiv nichts. Oder ich kriege einen Schreck. Letztendlich, habe ich aber gerade rausgehört, suchst du auch eine Beziehung, ne? Ja, ich suche einen Freund aus meiner Gegend, so im Alter bis 23, aber es ist schwierig. Mensch, ich wünsche dir Glück. Ich habe schwierige Hobbys. Ich wünsche dir Glück für heute Nacht. Ja, ich werde heute verzichten, aber nächste Woche wird es was ruhiger in Köln. Michael, zum Schluss sagst du mir dein Hobby noch. Mein Hobby ist... mit Funk und Fernsehen, Testbilder sammeln, TikTok-Dosen sammeln und... Testbilder sammeln, wie langweilig, Junge. Na Michael, gut. Schön, dass du da warst. Und, jo, ich werde mal wieder verfolgen, wie es so weitergeht. Auf, dass du gesund bleibst. Okay, ich mach's gut. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, wir haben das Thema nur gerade angesprochen, am Rande angesprochen, Thema AIDS. AIDS-kranke Menschen werden in Deutschland immer noch ausgegrenzt, trotz Aufklärung und trotz großer öffentlicher Diskussion. Ich möchte euch ein Beispiel nennen. In Köln gibt es ein Lebens-, ein Sterbehaus der Deutschen Krebshilfe. Das Haus heißt Haus der Deutschen Krebshilfe. Dort weigert man sich, trotz Vakanzen, AIDS-kranke, sterbenskranke AIDS-Patienten aufzunehmen, eben weil sie AIDS-krank sind. Das ist nur ein Beispiel. Deshalb gibt es jetzt eine Initiative, ein Projekt, und dieses Projekt heißt das Kölner Lebenshaus für AIDS-Patienten. Und darüber berichten jetzt Franziska Glatt und Claudia Müller. Noch ist es nur ein Modell, das Kölner Lebenshaus, für das in diesem Herbst der Grundstein gelegt werden soll. Ein Haus für AIDS-Kranke mitten in der Stadt, wo das Leben pulsiert. Umgeben vom Bürgerzentrum Alte Feuerwache werden 11 Wohneinheiten für Sterbenskranke, oft junge Menschen, entstehen. Es gibt Menschen, die keinen Wohnraum mehr haben, die ihn inzwischen verloren haben aufgrund ihrer Erkrankung, die auch ihren Job verloren haben, ihre soziale Absicherung und die sich einen adäquaten Wohnraum, pflegegerechten Wohnraum nicht leisten können. Die andererseits im Krankenhaus, jetzt kommt ein fieses Wort, aber so heißt das, austherapiert sind und die stehen somit auf der Straße. Und für diese Menschen Wohnraum zu schaffen, halte ich für ganz wesentlich. Und sie sind in einem Pflegeheim, wo sie vielleicht mit Onkologiepatienten zusammen sind oder mit anderen Behinderten, geistig Behinderten, körperlich behinderten Menschen zusammen sind, nicht gut untergebracht, weil es überwiegend junge Menschen sind, die eben noch, soweit es geht, teilnehmen wollen am Leben. Nicht nur durch die Teddys, die bei einer Sammelaktion von Prominenten am Welt-AIDS-Tag verkauft wurden, sondern auch durch viele private Spenden konnte das 6-Millionen-Projekt bisher finanziert werden. Ich bin zum Beispiel so groß geworden, das Tod wurde immer sehr, sehr ausgespart. Also irgendwie ist man ja groß geworden, Krankheiten gibt's, aber dann geht man ins Krankenhaus und dann kommt man wieder raus und dann ist alles gut. Aber dass da wirklich noch ganz andere Dinge passieren, also nicht nur bei AIDS, sondern auch bei vielen, vielen anderen Krankheiten, das ist ja alles bei uns irgendwie, ist es nicht Thema. Es wird irgendwie weggepackt und dann wird es behandelt oder es wird nicht behandelt. Aber wir kriegen das alles nicht so mit und dass Menschen, die was haben und das dann auch öffentlich machen, dass man damit lernt umzugehen, dass Krankheit Bestandteil des Lebens ist und dass auch Tod eben Bestandteil des Lebens ist. Das ist was, was wir, denke ich, überhaupt lernen müssen. Allein in Köln gab es schon 1995 ca. 600 AIDS-Kranke und etwa 3.000 bis 5.000 HIV-Infizierte. Es ist so, dass in der Tat überwiegend schwule Männer an AIDS erkrankt sind. Die Zahl der Heterosexuellen steigt zwar, das haben Sie auch richtig zitiert. Wichtig ist, dass diese Menschen unter menschenwürdigen Bedingungen leben und letztendlich auch versterben können. Ein Sieg über die Krankheit ist nämlich noch längst nicht in Sicht. Es gibt dafür sozusagen schwache Anhaltspunkte, dass man sich das vorstellen kann, dass es irgendwann mal heilbar ist, aber im Augenblick sind wir noch nicht so weit. Wir sind eigentlich froh, dass wir den Ausbruch der Krankheit jetzt noch länger herauszögern können, als wir das früher konnten mit den neuen Medikamenten, den neuen Kombinationstherapien. Aber von einer Heilung oder einer echten Hoffnung auf Heilung für die Patienten, die wir heute behandeln, wage ich einfach nicht zu sprechen. Im Kontrast zum roten Backstein des Bürgerhauses soll das Lebenshaus vorwiegend aus Holz bestehen. Dass also sehr viel Holz in den Flurbereichen auftaucht, helle Flure gestrichen, hell weiß gestrichen, sodass das also nicht den Charakter eines Krankenhauses bekommt. Ne? Meine Lieben, wir sind hier in Köln, live in den WDR-Arkaden und ihr könnt ganz einfach hier vorbeikommen, wenn ihr Bock habt, euch mit mir zu unterhalten. Und jetzt haben, glaube ich, zwei Leute Lust, sich mit mir zu unterhalten, nämlich Uwe, 32, und Jürgen, 44. Da kommt mal her. Du bist? Uwe. Du bist Uwe. Nimm Platz, Uwe. Und der Jürgen? Namensvetter. Hallo. Ich habe hier auf meinem Info-Bildschirm stehen, schwule Ehe und beide sind HIV-positiv. Ja. Mhm. Fangen wir mit der schwulen Ehe mal an. Die war vor vier Wochen. Ist das jetzt her. Wie? Die war vor vier Wochen? Also wir haben... Am 6.6. Wir dürfen doch gar nicht in Deutschland heiraten. Normalerweise nicht, aber wir haben es halt eben gewagt. Wie habt ihr es gemacht? Wir haben uns das vorher abgesprochen, ob wir die Partnerschaft fest segnen lassen wollen. Und dann haben wir mit einer... Segnen. Das geht in der Kirche. Das geht, ja. Und dann haben wir darauf uns erstmal umgehört, wer sowas machen könnte in Göttingen. Mhm. Und da habe ich dann mal einen Tipp gekriegt, dass es eine Pastorin in Göttingen gibt, die das macht. Mhm. Mit der war dann auch ein Gespräch geführt. Ja. Und die war auch von Anfang an hell begeistert. Und ihr seid also jetzt ein junges Ehepaar. Ja. Ein junges Ehepaar. Ja. Mehr oder weniger. Es ist ja auch eigentlich blöd, dass man das Segnen nur nennt. Ne? Dass die Kirchen sich da nur auch nicht herablassen und das richtig trauen. Ja, wir hoffen das halt drauf. Nicht durch. Ne? Kommt wir, noch. Wir kommt hoffen, noch. Wir hoffen, dass die Kirchen und auch der Staat allgemein endlich mal Ja dazu sagt. Ja. Und da haben wir beide auch schon vorgenommen, wenn es soweit ist, öffentlich, machen wir den gleichen Schritt nochmal. Dann nochmal. Ja. Also ich finde das natürlich auch, dass die Schwulen das dürfen, sollten. Mhm. Ich kann es selbst nur nie nachvollziehen, was treibt einen dazu zu heiraten? Ist das nicht so ein bürgerlicher Kack irgendwo? Kack würde ich nicht sagen. Ich meine, wir sind beide HIV-positiv und ich möchte also eine Gewissheit haben und eine Sicherheit haben, dass mein Partner, wenn mir mal irgendwas passiert oder ihm irgendwas passiert, wenn wir zum Beispiel auf die Intensivstation oder Isolierstation, also ist dann meistens so, dann hat man immer Schwierigkeiten reinzukommen. Ne? Schlimmerweise. Aber dieses ist ja jetzt auch durch die Segnung offiziell. Ne? Allgemein auch durch Formulare, die wir beim Arzt hinterlegt haben. Das ist gewährleistet. Das ist gewährleistet. War denn offiziell jetzt eure Krankheit, seid ihr HIV-positiv oder ist die Krankheit ausgebrochen? Nein, nur positiv. War jetzt diese Tatsache, dass ihr positiv seid, mit auch eine Hauptmotivation zu diesem Schritt, dass ihr... An für sich nicht, ne. Das war an für sich nur... Jürgen nickt. Also für mich, ja. Ich wollte in der Hinsicht schon immer einen Partner haben, der dann auch zu mir steht. Mhm. Ne? Auch wenn es dann wirklich mal so dem Ende zugehen sollte. Meinst du denn, dass ihr eure Liebe mehr... ja, sichern könnt durch so einen offiziellen Vertrag? Oder könnte man nicht einfach sagen, wir lieben uns, wir sind zusammen, wir brauchen diesen ganzen Schnickschnack nicht? Jetzt für euch beide, meine ich jetzt mal, abgesehen von diesen Formalitäten, wo ihr natürlich recht habt. An für sich so wäre es auch gegangen, ne? Aber wir wollten es halt, also von uns aus, ne? Von den Gefühlen her und... es ist eine Gefühlssache auch, ne? Ja, man kann das ist schon mal wichtig, also ich wollte auch mal... zumindest in der Kirche, zumindest einen Segen kriegen. Ne? Was war das für ein Gefühl, da vorne am Altar zu stehen? Oh ja, sehr ergreifend. Habt ihr gewollt? Es war ja... Da standen beide drinnen. Ja. Es gibt also Videos darüber, wir sollten ja auch Fotos mitbringen, aber... Aber so ein kleines... Ihr habt ein Foto mitgebracht? Wir haben Fotos mitgebracht, ja. Also nicht im weißen Kleid. Nein, nicht im weißen Kleid. Ich weiß nicht, ob man das hier in der Kamera, welche Kamera das mal zeigen kann. Also es sind zwei schicke junge Männer in schwarzen Anzügen, ne, mit einer roten Fliege und einer dunklen Fliege. Ja. Jetzt haben wir es. Ja, ganz traditionell, ne? Schön. Ja, und dann war es also auch noch, also war es ein sehr großes Fest an sich gewesen. Ne? Ja, wie viele Gäste waren da? 45 hatten wir da. 45. Hat denn die Gemeinde denn eher skeptisch reagiert oder noch eher tolerant? Sehr positiv. Ja. Also das hat mich gewundert. Also in Göttingen leben tolerante Menschen offensichtlich. Ja, ja. Also es war sehr, sehr positiv. Ja. Also muss man sagen. War sehr toll. Wie sah die Feier dann danach aus? Was hat er danach gemacht? Wir sind nach Friedland gefahren. Wohin nach? Nach Friedland. Friedland. Das ist dieses Durchgangslager. Ja. Ne? Und da haben wir also dann gefeiert und als wir auf den Hof kamen, da waren noch zwei andere Hochzeitsgesellschaften, die sind also aufgestanden, alle beide. Aha. Hochzeitsgesellschaften haben uns dann also mit Klatschen empfangen. Das waren aber ganz normale Leute. Das waren ganz normale Hochzeiten, ja. Also ihr erzählt ja... Das war wunderschön. Ja, ihr erzählt ja sehr begeistert. Das ist alles schön und rundum gut gelaufen. Ja. Aber wir haben auch den Balken durchgesägt, ne? Also das haben wir geschafft, ne? Das war ja so ganz toll. Wie war denn das Gefühl dann, als ihr nach der Zeremonie und nachdem alles nun passiert war, dann wieder nach Hause gekommen seid? Fühlt man sich dann zu Hause auch anders? Knapp 200 Wasserbecher wegräumen, ne, dass wir überhaupt in die Wohnung kommen. Wasserbecher? Ja. Warum? Ja, die haben Plastikbecher mit Wasser gefüllt. Also wurde genau wie bei normalen Ehepaaren kleine Streiche. Ach, ein Streich von erstmal die Wohnung von der Küche bis ins Schlafzimmer waren mit Wasserbecher gefüllt. Alles voller kleiner Wasserbecher. Was soll ich sagen, das Tisch, wo das jemand so nimmt, mussten wir leider auch noch das Bett vorher sauber machen, damit wir dann drin schlafen. Weil ja, mit Reis, Salz und Stefan drinnen, ne? Also ich sehe schon, ihr habt auch sehr nette Freunde, die euch auch sehr zugetan sind und euch das auch richtig schön. Es war wunderschön, also. Wisst ihr, dass ich mich richtig gefreut habe, dass ihr bei mir wart? Ihr habt sicher den Eindruck, das geht alles wahnsinnig schnell jetzt hier. Ne? Ja, Reifen runter, haben uns das eingebrochen. Ich danke euch. Das ging die auch wieder, seid ihr. Ich danke euch sehr und ich wünsche euch wirklich beiden von Herzen sehr viel Glück und dass eure Ehe gut hält, lange hält, wahnsinnig lange hält. Und dass das ihr, wenn es eine gesetzliche Möglichkeit gibt, das vielleicht auch gesetzlich auch für den Staat auch nochmal bekunden könnt. Mhm. Lieber Uwe, ja, ich danke. Alles Gute, kommt gut nach Hause und Gott und feiert noch recht schön in Köln. Ja. Tschüss zusammen. Ja, tschüss. So, jetzt geht's aber weiter mit noch einem Gast hier im Studio und der Gast heißt Albert und ist 35 Jahre alt. Albert. Hallo, Tag. Setz dich hierher. Ich lese hier auf meinem Bildschirm Kombipräparate. Das sagt mir, es geht auch um das Thema AIDS. Es geht um das Thema AIDS, ja. Und das sagt mir, dass du wahrscheinlich Kombipräparate einnimmst. Ich nehme Kombipräparate ein. Ja. Weil ich bin eben AIDS krank. Du bist AIDS krank? Ich habe das Stadium HIV hinter mir gelassen und habe AIDS. Wie lange bist du AIDS krank schon? Die ersten Symptome kamen 94 und 96 brach es dann also sehr stark aus und da ging es dann also auch ziemlich den Bach runter, so gesundheitlich. Das heißt, und dass es sehr stark ausbrach? Welche Anzeichen waren das? Welche Krankheitserscheinungen? Diese obligatorischen Krankheitserscheinungen. Also bei mir geht sehr viel über die Haut. Das transportierte sich dann erst über die Kaposi-Sarkome, die man jetzt dank der Dreierkombi also auch kaum noch sieht. Das sind so schwarze Flecken, ne? Man sieht das ein bisschen noch, ne? So kaum. Schatten, nicht? Aber das war so eben sehr viel stärker und dunkel, violett und fast schwarz. Mhm. Und ich sollte nie auf die Schau hauen. Nee, das solltest du nicht tun. Also zum Zweiten ging die Haut an den Beinen auf, also das waren solche Symptomatiken, wo einfach das Immunsystem das nicht mehr gehalten hat. Dann gab es ja vor ein paar Jahren eben damals die sehr hoffnungsvolle Idee, dass man, mit Nachricht, dass man durch diese Kombipräparate, das heißt ja, soweit ich informiert bin, dass der AIDS-Patient sehr viele Medikamente, die auf ihn abgestimmt sind, täglich auch sehr rigoros einnehmen muss. Mhm. Also das ist sehr unterschiedlich. Es gibt eben verschiedene Kombinationstherapieformen, also wo verschiedene Medikamente zusammengestellt werden. Es gibt einige, die halt eben wirklich vom Patienten dann verlangen, dass er sie ganz strikt einnimmt. Und es kommen also auch Leute auf bis zu 40 Tabletten am Tag. Wie ist es denn bei dir? Wie viel musst du einnehmen? Ich bin ein Glückskind. Ich nehme 6 am Tag. Das ist sehr wenig, ne? Das ist sehr, sehr wenig. Und mir geht es trotzdem sehr gut. Musst du diese Präparate nach einem ganz strengen Zeitplan noch einnehmen? Nun ja, die Ärzte würden sagen, ich sollte das tun, weil halt die große Gefahr oder die große Angst immer besteht, dass sich halt Resistenzen bilden, wenn eben diese Einnahme nicht regelmäßig ist. Aber für mich persönlich ist es so, ich kann mich dieser Tablette nicht zum Sklaven machen. Also auch wenn ich weiß, die erhält mich am Leben und nur wegen dieser Tablette lebe ich im Moment noch, kann ich trotzdem nicht, dass die mich da also beherrscht. So, und wenn ich halt morgens aufstehe, dann nehme ich sie. Und wenn ich abends ins Bett gehe, nehme ich sie. Aber es ist also eine feste Zeit, das habe ich. Und du hast direkt, nachdem du diese Präparate, diese Kombipräparate eingenommen hast, eine spürbare Verbesserung an dir bemerkt? Mehr als spürbar. Also zuerst sank die Viruslast, also das ist die Virusmenge im Blut. Und die lag bei über 1 Million und ging dann direkt auf 10.000 zurück. Und ich glaube, nach 2 Wochen war sie dann bei 0. Und damit fing dann doch wieder der Prozess an, dass also die Beine zugingen, die Haut regenerierte sich, die Kaposis gingen also wieder zurück. Also wirklich Erleichterung dann für dich. Ich nahm zu. Ja. Ich meine, ich war mal sehr schlank. Ich wog so 58 Kilo oder sowas. Und bei meiner Größe ist das ja schon mal ziemlich schlank. Es ist okay. Ja, das ist okay. Wir lassen das T-Shirt drauf. Kleines kriegst die Bäuchlein. Also. Es ist aber doch so, dass die Viren nicht letztendlich abgetötet werden durch die Präparate, ne? Sondern... Nein, das ist eben der Punkt. Also der Virus bleibt im Blut, ja, ist nur halt nur in einer Menge, dass er eben nach den medizinischen Gerätschaften nicht nachweisbar ist. Mhm. Nicht, wenn man Glück hat. Das bedeutet aber, wenn du diese Präparate irgendwann mal nicht mehr nehmen würdest, dass sich die Virenanzahl im Blut wieder erhöhen würde. Genau. Ja, und dass es dann der Zustand sich gleich wieder verschlechtern würde. Und das wäre dann wieder vorprogrammiert, ja, dass es wieder schlechter geht. Und das ist unsere Angst, also auch meine persönliche Angst. Ich gehe jetzt ins zweite Jahr mit dieser Kombinationstherapie und Studien und was man bis jetzt hat, gehen nur davon aus, dass es nur 2 Jahre sind. Nicht so, und dass sich dann unweigerlich Resistenzen bilden werden. Und deshalb finde ich dann so manche Meldungen einfach verantwortungslos und skandalös, wenn es dann heißt, es gibt Heilung oder wir sind auf dem besten Weg. Wobei man ja sagen muss, ich habe es gerade jetzt gelesen, es war Welt-AIDS-Kongress in Genf, dass man doch sehr vorsichtig sich geäußert hat, wenn nicht sogar pessimistisch. Ne? Genau. Wobei diese Kombipräparate durchaus auch positiv genannt wurden, aber es wurde auch immer wieder erwähnt, dass es große Nebenwirkungen gibt. Wie ist denn das bei dir? Da habe ich im Moment noch Glück. Also die einzige Nebenwirkung, die ich habe, ist ein bisschen so Schlaflosigkeiten, also so Schlafstörungen. Aber ansonsten habe ich toi keine. Am Anfang der Therapie wurde es mal mit den Nieren sehr heftig, weil ein Präparat sorgt halt dann dafür, dass eben die Zellen sehr stark dann zerstört werden. Und dieser Zellaufbau, der war für die Niere dann wohl doch ein bisschen zu viel. Du bist aber ständig unter ärztlicher Kontrolle und Betreuung? Tendenziell. Also mein Arzt würde mich lieber häufiger sehen, glaube ich. Aber meine Devise ist, je weniger ich den sehe, desto besser geht es mir. Ja, klar. Also so oft ich dahin es hat auch viel mit Psyche zu tun. Ne? Selbst bei so einer schweren Erkrankung hat es, glaube ich, sehr viel auch mit der Einstellung zu tun. Wie du auch gerade sagst, ich will mich dem auch nicht völlig unterwerfen. Und mit der persönlichen Einstellung, aber vor allen Dingen mit Freunden, die man dazu hat. Also wenn man wirklich dann auf sich alleine gestellt ist und als Einzelkämpfer da durch muss, also dann hast du eigentlich keine Chance. Du hast Freunde. Ich habe Gott sei Dank Freunde. Ich bin auch befreundet. Ich habe einen Mann. Und der stärkt mir also da sehr den Rücken. Oder ermöglicht es mir auch, dass ich dann halt zu solchen Sendungen gehe, um dann halt eben für die Sache einzutreten, weil es doch da viel zu wenige gibt, nicht? Also die sich wirklich dann auch bekennen. Ja. Und ich denke, es ist schon wichtig, darüber den anderen dann auch Hilfestellung zu machen. Unbedingt. Ich freue mich auch mal, wenn bei mir nachts Leute zu dieser Thematik anrufen und man da über all die Facetten reden kann, die damit verbunden sind. Du bist aber optimistisch, dass du weiter die nächste Zeit diese Kombinationspräparate nehmen wirst. Und dass es dann auch so weiterlaufen wird wie jetzt. Dieser Optimismus, der ist eben manchmal so ein bisschen gekratzt. Weil wir begraben also immer noch Freunde. Und wir gehen immer noch auf den Friedhof. Und es ist einfach nicht vorbei. Und deshalb ist dieses Lebenshaus auch so wahnsinnig wichtig. Wo wir also auch die Unterstützung noch brauchen. Weil wir ja viele Eigenmittel einbringen müssen. Ich möchte gleich wieder ein bisschen Werbung machen. Weißt du, was ich ganz toll finde? Wir haben uns ja hier versammelt zum Feiern. Ne? Und Christopher Street Day ist ja auch ein großer Anlass zum Feiern. Deswegen finde ich es gut, dass man auch über dieses ernste Thema, das wir hier jetzt geredet haben und reden darüber. Und ich glaube, dass eben sehr viele Positive und auch Leute, die schon erkrankt sind, auch Spaß am Feiern haben und auch rausgehen. Ne? Eben, und das ist ganz wichtig. Und ich hatte vorgestern noch mit einem eine Diskussion, der meinte, dass also überhaupt gar nicht notwendig wäre, so eine Gedenkminute oder so eine AIDS-Stele, die wir hier in Köln haben. Und ich finde diese Dinge ganz besonders wichtig, weil das ist also auch für mich ein Punkt, so vor dem Sterben direkt, da weiß ich nicht, ob ich da jetzt richtig Angst habe. Also das lässt mich eigentlich noch das wird noch kommen. Aber wovor ich einfach Angst habe, ist, dass man mich vergisst. Nicht? Und ich meine, ich glaube, wenn du da bist, wie du jetzt bist, vergisst man dich nicht. Naja, schon. Ja. Weil ich meine, ich habe da das Glück, ich habe halt Leute, die ich dann habe und die werden mich transportieren, aber es gibt viele, die nicht haben und die fallen einfach hinten runter, also die sind weg. Wirst du jetzt auch noch ein bisschen rausgehen feiern? Ja, ich bin zwar schon ziemlich und kaputt, aber wir gehen natürlich noch 2 Bällchen. Ich finde es schön, dass du da warst. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen alles Gute. Bis bald. In Köln. Und ja, alles Gute. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, jetzt machen wir einen Themenwechsel. Und wir schalten jetzt ins Lulu. Dieser Name ist ja nun heute Abend schon öfter gefallen. Lulu befindet sich hier gleich um die Ecke. Lulu ist eine riesengroße Diskothek. Man sagt, die Betreiber sagen es zumindest, es sei die größte Schwulen-Diskothek in Europa. Und ihr könnt davon ausgehen, dass heute Nacht alles, was Rang und Namen hat, irgendwann mal im Lulu ist oder im Lulu auftaucht. So natürlich auch Randy Krott und Max Schautzer. Hi. Hallo. Es ist wahrscheinlich tierisch lauter. Die hören mich gar nicht, die beiden. Was immer du gesagt hast, Jürgen, ich habe keine kein Wort von ihm verstanden. Und das ist auch klar. Wir sind hier in der Disco im Lulu und da gehört es nicht, dass es laute Musik gibt und sonst gar nichts. Max, in der Gay-Disco, warst du da schon mal? War ich noch nie. Ich war hier auch nicht in der Zeit, dass es noch im Bierlokal war. Aber ich fühle mich heute wie bei einem Besucher von einem anderen Stern. Totales Kontrastprogramm nach dem Tanz- und Gesellschaftsclub. Hier nun, ja, eigentlich wie eine normale Disco schaut es hier aus. Gleiche Musik, gleiche Lautstärke. Da hinten ist die Tanzfläche, da geht's ab. Und vorhin, als wir hier reinkamen, flüsterten sie alle, ey, der Max Schautzer, der Max Schautzer. Und jetzt geht es wie ein Lauffeuer durch die Szene, der Max also auch. Naja, das kann man schon irgendwann wieder dementieren. Aber jetzt sehe ich das einmal durch die rosa-rote Brille, die habe ich mir geliehen. Und jetzt gehen wir vielleicht, und zwar müssen wir eng umschlungen gehen, damit wir uns gegenseitig verstehen. Genau. So ein bisschen durch die Reihen. Schon mal mit Max Schautzer eng umschlungen gehen. Also, das war der Leihgabe des Hauses. Vielen Dank. Sehr freundlich. Also viel Erfolg heute Abend. Also, ich weiß ja nicht, was Jürgen schon gesagt hat. Wir sind hier im Lulu. Das ist Europas größte Gay-Disco. Es ist knackevoll. Wir werden gleich noch die Schlange draußen sehen. Es wollen noch Tausende hier rein und insgesamt passen hier über 4000 Menschen rein. Wie lange seid ihr schon hier? Wie lange sind wir hier? Seit 2 Stunden. Wie lange habt ihr gebraucht, um reinzukommen? 10 Minuten. Oh, das ging schnell. Da habt ihr einen Trick gehabt. Ne? Im Allgemeinen, wie lange brauchen die Menschen, um reinzukommen? Eine Stunde oder so, ne? Um überhaupt reinzukommen? Ich glaube, dass mindestens so viel draußen noch warten, wie jetzt hier drin sind. Ich schätze aber, dass es schon 2.500 hier sind. Ja. Und eigentlich fehlt noch der Stimmungshöhepunkt, aber der kommt noch. Lass uns doch mal an die Theke gehen. Ja, Max, dann könnte ich dich glatt zu einer Nummer einladen. Ja, was trinkst du? Ein Wasser? Ja, ich kann auch ein Wasser. Fürs Fernsehen ein Wasser. Ein Wasser, bitte. Ja, ein Wasser. Sollte hier nicht eigentlich Ramon stehen? Ramon, der ehemals Priester war bis vor ein paar Tagen. Ramon steht weiter drüben. Wir müssen uns auch ein Mikrofon teilen, aber das macht gar nichts. Ramon wird irgendwo uns unterwegs dann hier abfangen. Aber wir haben ja schon etwas gesichtet auf der Entfernung. Eine ganz tolle Drag Queen. Das wäre etwas fürs abschließende Gespräch mit Jürgen Domian. Hier ist das Wasser, das nehme ich jetzt einfach mit. Max, oh ja, für dich von mir. So. Vorsicht, und der meint das nicht so. Wo kommt ihr denn her? Ja, lauft immer. Wir kommen aus Düsseldorf. Aus Düsseldorf? Schon der zweite Düsseldorfer, den ich heute Abend treffe, der nach Köln kommt. Warum? Warum? Wegen dem CSD. Bleibst du bis morgen hier? Bis morgen früh, ja. Und dann fahre ich wieder nach Düsseldorf. Machst du nicht bei der Parade mit? Doch, dann komme ich wieder. Was versprichst du dir von dem heutigen Abend oder von der heutigen Nacht? Viel Spaß. Okay, ja, wünschen wir dir. Spaß, danke. Tschüss. Wow, wir gehen weiter. Immer noch die Hoffnung, Ramon zu finden. Ramon ist. Aber wo ist er denn? Er ist nicht da. Mensch, auf Ramon hatte ich mich besonders gefreut, Max. Aber dafür ist jemand ganz Besonderes hier. Auf die hat man uns auch gefreut. Sexilia. Ein Name, der auf der Zunge zergeht. Sexilia, sag mal, wie lange brauchst du, um dich so toll herzurichten, wie du aussiehst? Ja, das dauert schon ein bisschen. So 2 Stunden muss man da schon einplanen. Und warum bist du Sexilia? Das ist ein Name, der für sich spricht. Wollen wir den Leuten nicht so viel erklären, die wissen gleich, wo dran sie sind. Mag das sexy Outfitten? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Sie mag das sexy Outfit, also sag ich jetzt mal, weil der Name spricht für sich, sagt sie. Ja, so ein Name wird ja wahrscheinlich erworben oder verliehen. Das ist ja wie ein Titel, Sexilia, aber entspricht auch dem Aussehen. Wie groß bist du eigentlich, Sexilia? Mit oder ohne Schuhe? Ja, genau, das ist nämlich der Punkt. Jetzt kommt nämlich der Höhepunkt von Sexilia. In voller Größe sehen. Im wahrsten Sinn des Wortes. Also, als kühler Figur gibst du natürlich auch eine fantastische Figur ab. Und alles auf dem Trobi. So, Sexilia, wir wollen ja Jürgen abholen. In diese Nacht kommst du mit? Voller Größe. Jürgen, wir kommen, wir bringen dir natürlich Sexilia mit. Das wird dich freuen. Und das ist auch ein schönes Paar, Max Schautzer und Sexilia. Ja. So, wir gehen mal weiter. Hey, wo kommt ihr her? Frankfurt. Aus Frankfurt nach Köln? Warum nach Köln? Ja, Köln ist halt das Ultimative für die Schwulen. Warum? Ja, hier ist immer am meisten los. Köln hat die größte Szene, hat den größten Umzug am CSD. Kommt man eigentlich in Clique hierher oder seid ihr als Single gekommen? Nein, wir sind zu 6 hergefahren. Ach, und nach Hause fährt er? Auch zu 6, ja genau. Aber erst am Montag früh. Ihr macht jetzt durch. Bis nach der Parade. Nee, wir fahren schon noch heim und morgen wollen wir zur Parade natürlich recht fit sein. Verkleidet ihr euch da? Wir ziehen uns ein bisschen neckig an, aber nicht verkleiden. Ist CSD für dich ein ganz wichtiger Tag? Ja, nicht ein ganz wichtiger, aber schon ein wichtiger Tag. Tschüss, viel Spaß. Ciao. Sag Max, haben wir noch alle beieinander? Ja, bleib uns treu. Cecilia, sag mal, nicht wo sieht man dich denn so? Nur am CSD-Tag? Ich eine Miete, das ist ja, glaube ich besser. Wo sieht man dich denn so, wie du jetzt aussiehst? Nur hier? Eigentlich überall, also nicht nur zum CSD. Wenn man mich nicht sieht, ist Karneval, da verkleide ich mich nämlich. Und du trittst aber auch auf in Clubs oder so, ne? Ja, genau, ich mache so Animationstanzen halt, kreuz und quer durch Deutschland, durch die angrenzenden Länder. Wir gehen jetzt hier mal langsam raus, aber ich bin die Frau, die heute Max Schautzer die Stimme geben kann. Oh, ich deine eigene Stimme jetzt. Hier ist dein Mikrofon. Guck mal hier, Max, ein Bodybuilder. Ja, komm, ich hab hier gemacht. Ramon ist da. So, jetzt sind wir da. Also Internationalen. Amsterdam hast du dir ausgesucht wahrscheinlich, ne? Ja, ich hab dort gelebt. Wir haben die Treppe auf, Leute. Der Jürgen wartet. Und ich habe... Das ist Ramon hier, bitte. Zeig doch mal Ramon. Ramon, der bist du. Max, guck mal, Ramon ist da. Er Priester, er ist echt Priester aus Spanien bis vor ein paar Tagen. Wie, vor ein paar Tagen? Du hast doch gesagt, du warst Priester bis vor ein paar Tagen. Nee, vor 3 Monaten. Oder genau. 3 Monaten, ja, also ein paar Tage mehr. Ja, ein paar Mal, ja. Und warum bist du jetzt nicht mehr Priester? Die Kirche hat mir nicht das angeboten, was ich wirklich anbieten wollte. Und ich durfte nicht meine Freiheit ausleben. Und da habe ich dann mir gedacht, also, wenn sie mich nicht so annehmen, wie ich bin, dann lebe ich halt mein Leben, ohne Priester zu sein. Was ist das Besondere an der Szene in Köln, eigentlich für euch? An der Szene ist so besonders, weil, ich meine, die Köln ist mal zuerst mal einer der größten Städte in Europas und man kann frei leben. Man wird nicht bequatscht, wenn man seinen eigenen Freund auf der Straße anküsst und man kann freiwillig rumlaufen und das kann man in anderen Städten in Deutschland auch nicht. Und ich meine, Köln ist eine sehr große offene Stadt. Jetzt sind wir natürlich etwas privilegiert. Wir können hier an der ganzen Schlange vorbeigehen. Genau, hier ist nämlich der Beginn. Und das ist hier fängt die Schlange an. Das ist hier Ramon, der Punkt, der wo eigentlich die Entscheidung getroffen wird. Wie lange habt ihr gewartet? Den bringen wir zu dir und du siehst, was hier los ist für eine Schlange. Vielleicht kann die Kamera mal zeigen, das Ende ist noch lange nicht in Sicht. Sexilia. Hey Max, du solltest auf deine Frau aufpassen. Ja, die teile ich mit du so vielen. Du musst die Unterhagen, so, hier ist sie wieder. Heutzutage. Also wir kommen jetzt gleich ins Studio. Wir gehen jetzt Jürgen an der Schlange hier vorbei. Also normalerweise ist die ja noch viel länger. Wie lange wartet ihr schon? Es geht ja ein paar hundert Meter hier am Vier-Scheibenhaus noch entlang. Und wir reden jetzt gleichzeitig, das ist wir ganz nehmen klasse. Unsere beiden Gäste, die wir hier aufgegabelt haben, nehmen wir mit ins Studio. Und komm zu dir, bis gleich. Ich bin ganz gespannt. Ich bin ganz gespannt. Hoffentlich kommt Simon auch noch mit. Ihr Lieben, jetzt tauchen wir nochmal ein in die Geschichte des CSD, des Christopher Street Days, und werfen einen Blick auf unser Land, auf Deutschland. Viel hat sich verändert und ich glaube, viel sollte sich auch noch verändern. Nähere Informationen jetzt dazu von Uli Luckhaus und von Claudia Müller. Tja, also so verblödet sehen viele Schwule heutzutage aus, denn sie sind ziemlich unpolitisch geworden. Aber sie freuen sich des Lebens und das ist ja schon etwas. Mittlerweile sind es Hunderttausende, die sich jährlich in den deutschen Metropolen zum CSD auf die Straße trauen. Noch vor 30 Jahren wäre eine solche Parade in Deutschland undenkbar gewesen. Homosexualität war, allerdings nur bei Männern, bis 69 strafbar. In den 70ern löste ein Film von Rosa von Braunheim die Schwulenbewegung aus. Nicht die Homosexuellen sind pervers, sondern die Situation, in der sie zu leben haben. Schwule schämen sich ihrer Veranlagung, denn man hat ihnen in jahrhundertelanger christlicher Erziehung eingeprägt, was für Säue sie sind. Deshalb flüchten sie weit weg von dieser grausamen Realität in die romantische Welt des Kitsches und der Ideale. Naja, es ist, glaube ich, auch so ein bisschen eine Generationsgeschichte. Das, was wir uns eben erkämpft haben oder so, ist jetzt in vielen Fällen für junge Leute selbstverständlich geworden und dadurch verändern sich natürlich viele Dinge. Wenn ich mir das heute anschaue, diese große Parade, dann tue ich das mit sehr gemischten Gefühlen. Ich verstehe einerseits, dass die alte Form, irgendwo hinzugehen, ein paar Transparente hochzuhalten, lauthals zu krähen und viele, viele Forderungen zu stellen, dass diese Form eine altmodische und eine nicht mehr funktionierende geworden ist. Das ist mir schon klar. Das rekurrierte auf 1968 und die Welt hat sich derweil dann doch wohl gründlich geändert. Auf der anderen Seite wird mir ein bisschen schummrig, dass diese Inhalte so scheinbar sehr, sehr weit ausgehöhlt worden sind. Lesben fanden sich in den 60er Jahren zunächst in der Frauenbewegung zusammen, die ja die gesellschaftliche Gleichstellung aller Frauen forderte. In den USA allerdings gab es bereits in den 50ern eine eigenständige Lesbengruppe, die sich Daughters of Bilities nannte. Die erste Frauengruppe, die hat sich ja auch in dem Gefolge von den Rosa von Braunheims Filmaufführungen gezeigt. Er ist ja mit der Filmrolle damals von Kino zu Kino und hat hinterher eine Diskussion gemacht. Und da hat sich dann ein halbes Jahr, nachdem sich die HAW-Männergruppe, also Homosexuelle Aktion West-Berlin, hat sich die HAW-Frauengruppe gebildet. Und es waren dann schon auch immer lockere Kontakte. Aber die Ideologie und das Anliegen war schon etwas anders als das der Männer. Da bin ich sicher auch mit schuldig, wenn man so will. Es ist halt schwer, wenn du hast deine eigene Problematik und du kannst sozusagen die Arbeit nicht für jemand anderen machen. Du kannst sie nur ermutigen. Aber ich denke, Lesben müssen ihre eigene Geschichte aufarbeiten. Auf den CSD-Paraden sind Lesben inzwischen äußerst präsent. Der Anteil von Schwulen und Lesben ist fast 50-50. Seit 1982 gibt es auch eine gemeinsame Sportveranstaltung, die Gay Games, die in diesem Jahr zum ersten Mal in Europa, nämlich in Amsterdam, stattfinden werden. Es geht Schlag auf Schlag. Georg Uecker ist der Nikolaus und er bringt mir einen jungen Mann vorbei. Und der junge Mann heißt Kevin. Hi. Hallo. Kevin, wir haben dich ja gerade im Fernsehen schon gesehen. Ja, ich war... Dich haben wir auch im Fernsehen gesehen. Ich habe auch im Fernsehen gesehen. Wunderbar. Es hat auch einen halben Spaß gemacht. Ich habe dir Kevin gebracht, ja. Weil wir haben uns im Schulz getroffen, vorhin auch bei der Schaltung. Ja. Schulz ist die Hölle los, draußen auch. Das also hier ist es ja immer sehr ruhig. Ich darf nur berichten, die Stadt tobt. Das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir auch schon gemerkt. Kevin hat in den Wagen gebastelt und da haben wir angefangen uns zu unterhalten. Das war nämlich laut. Wir unterhalten uns jetzt ein bisschen über Beutreik. Mhm. Ne, würde ich sagen. Ja. Du bist Beutreik. Du gehörst zu Beutreik. Ich bin ein großer Teil von Beutreik. Was ist Beutreik? Beutreik ist eigentlich nur die schwule Jugendgruppe Köln. Ja, du bist wie alt? Was steht da? 19 bin ich. Gerade geworden. Ja. Aber es ist mittlerweile so groß geworden und so viel und wir machen so viel, wir machen alle möglichen Sachen an der Öffentlichkeit und jetzt ist dieser schwul-lesbische Jugendtreff, der im Moment in aller Munde ist, gerade so auch in der schwul-lesbischen Presse, ja. Das schwul-lesbische Jugendzentrum oder Jugendtreff, wie wir sagen. Also im Schulz, ne? Nein, das ist nicht im Schulz. Das ist wo? Wir werden eigene Räume, die suchen wir gerade, ja. Werden wir uns einrichten. In Köln aber. In Köln, mhm. Im Zentrum, damit es gut erreichbar ist. Jetzt erzähl mir, wie jung muss oder darf man sein, um zu euch zu kommen? Kann jetzt ein 13-Jähriger, der sagt, ich empfinde so, kann der zu euch kommen? Wir sagen von 14 bis 25. Von 14 bis 25. Wenn jetzt 27 ist man ein alter Sack dann. Genau. Kann man bei euch einen Ausweis vorzeigen? Ja. Kann ich hinkommen und nein, sagen, ich bin 27? Nein. Wir sind ganz offen. Wir haben keine, wo man sich eintragen muss oder sowas. Wir sind offen, wir fragen nicht. Man kann kommen, man kann gehen, was wie man will. So? Was sind so eure Aktivitäten? Wir machen... Einerseits unsere 27, die Disco, das ist halt die einzige Disco, die es hier so in der Nähe gibt, nur bis 27 für Jüngere. Wir haben natürlich dann unsere Donnerstagstreffen für Jugendliche. Sind das denn auch so Gesprächsgruppen, wo halt auch eher junge Leute dann auch über Coming-out-Probleme reden können, wo man sich halt so austauschen kann? Oder? Wir sind eigentlich nur so eine Freizeit, nicht Freizeitgruppe. Wir treffen uns und man redet in den Klicken miteinander. Man findet Freunde und es geht ganz schnell, dann kommt man das erste Mal und ist dann super schnell drin. Ich meine, das ist natürlich eine interessante Errungenschaft, sag ich jetzt mal, hier für solche Metropolen wie Köln. Kommen denn zu euch auch Leute ein bisschen von auswärts, aus der Eifel, aus dem Bergischen Land? Wir haben super, ich selber komme aus dem Bergischen Land, ich komme aus Gummersbach, aus der Nähe. Mhm. Und wir haben bis ins Sauerland, Aachen und auch wo es andere Jugendgruppen sind, wir haben einen Einkaufsradius von 100 Kilometern ungefähr. Mhm. Also wir haben die Hälfte aus Köln und die andere Hälfte kommt überall her. Was ist denn deiner Auffassung nach, deiner Erfahrung nach so die Hauptproblematik so bei jüngeren Schwulen? Die Hauptproblematik? Ist diese innere Mauer, die es immer noch gibt. Mhm. Weil man sagt ja immer, es ist viel einfacher geworden, Schwule sind überall im Fernsehen, man kommt ganz leicht an Informationen, aber die Probleme, die man innen hat, bis man überhaupt will, bis man Informationen beziehen will, das ist diese große Mauer, die immer noch ganz langsam erst abgebaut wird. Wenn jetzt jemand interessiert geworden ist aufgrund unseres kleinen Gespräches. Mhm. Wann trefft ihr euch im Büro das nächste Mal? Wir treffen uns jeden Donnerstag im Schulz, mhm, Karthäuserwall 18 in Köln. Mhm. Und sind da einfach, jeden und Donnerstag. Seid da einfach. Genau. Und habt Spaß und mit. Genau, kommt einfach, wenn ihr unter 25 seid und habt Spaß. Und es ist super schön, man findet ganz schnell Freunde und. Ja, wunderbar. Kevin, danke, dass du vorbeigekommen bist. Ja. Kurz und schmerzlos, aber interessant. Ja, es ist sehr spät. Wir sehen uns auch nochmal gleich. Bestimmt. Ihr Lieben, bei euch bedanke ich mich. Und jetzt kommt der nächste Gast. Und der nächste Gast heißt Manfred. Wo ist er? Manfred 63. Der Manfred 63 ist nicht da. Dann machen wir jetzt was anderes. Oder? Ja, er kommt. Manfred. Hallo. Das hat jetzt beinahe nicht geklappt. Hallo. Ja. Nimm Platz, bitte. 63 Jahre. Ja. Da steht vorbestraft. Ja, vorbestraft bin ich in dem Sinne nicht. Ich habe damals Glück gehabt, wegen des in der Großen Koalition, wegen des damaligen Justizminister Gustav Hernemann, der dann auch später Bundespräsident geworden ist. Also du hast, das habe ich vorhin hier in der Sendung ja gesagt, du hast die Zeit noch miterlebt, als es verboten war. Ja, habe ich noch miterlebt. Die hast du miterlebt. Ja. Und was, erzähl doch mal, was drohte den Leuten denn damals, wenn sie ganz offen schwul lebten? Oder wenn sie offen hätten? Schwul leben war ja zu der Zeit völlig unmöglich. Ja, ja. Mhm. Es gab hier in Köln, gab es damals das Karussell. Da oben gab es da diesen, was heute der Hühner Franz ist. Das waren so Geheimtreffen. Da gab es unten, da musste man durch, damals hieß das noch nicht Hühner Franz, da hieß das in der Hühnergasse. Und da musste man durch das Lokal die Treppe runter und dann konnte man denn da in die Schwulenkneipe gehen. Also es war ganz geheim. Ja, und bei uns in Mönchengladbach, da Lesben ja nicht verboten waren, gab es bei uns in Mönchengladbach eine Kneipe, die hieß Ankerstübchen. Die hatten sich also nach der Kneipe benannt, die eben vorher den Namen hatte. Das war eine ganz normale Kneipe. Und da hatten zwei lesbische Frauen. Das war Ria und Petra. Die Ria gibt es heute noch. Das ist das Germania-Stübchen. Mhm. Die einzige nette, schwule Kneipe in Mönchengladbach, die ja so schon vor der Wende war. Mhm. Also vor der Wende nehme ich an, 69 ist die schwule Wende. Ne? Manfred, sag mir mal, was damals unter Umständen dir gedroht hätte. Du hättest richtig ins Gefängnis kommen. Nein, ich bin ja im Gefängnis. Du warst richtig im Gefängnis. Ja. Was war das denn mit dem Heinemann? Ich habe damals in diesem zum Anker hieß die Kneipe, habe ich so einen unheimlich netten Typ kennengelernt. Das waren also zwei lesbische Frauen, das war also eine indirekte Schwulen- und Lesbenkneipe. Und da habe ich also einen sehr netten Typ kennengelernt. Ich war damals 32, der war 29, der war aus Viersen, ich war aus Mönchengladbach, ich hatte damals ein VW Cabrio, habe ich den zugemacht, ne, weil es ja auch abends kalt war. Und dann habe ich den Richtung Viersen gebracht. Und kurz vor Viersen sagte der zu mir, jetzt können wir da rechts links reinfahren. Da sind wir also links, kurz vor Viersen, da reingefahren. Und dann war da so ein Feldweg, da stand dann. Und deshalb nehme ich auch an, dass ich deshalb gestört worden. Da stand dann Zufahrt nur für landwirtschaftliche und Forst. Da hat man euch erwischt. Da sind wir in den Wald reingefahren. Und da haben wir denn da so rumgemacht, wie so Schwulen das machen. Haben uns komplett ausgezogen, wir fühlen uns ja tierisch sicher da im Wald. Also man hat euch da erwischt und dann bist du in den Knast gekommen. Dann haben die Polizisten rangeleuchtet in den Wagen und dann haben die uns raus. Dann mussten wir uns anziehen und dann sind, dann haben die gesagt, fahren Sie weg. Machen wir es mal nicht zu detailliert, sonst schaffen wir es gar nicht alles. Du bist aber deshalb dann... Ja, aus Viersen ist mitgenommen worden, weil das die Viersener Polizei war und ich durfte nach Hause fahren. Aber du warst trotzdem im Knast? Ja. Und wie lange 14 denn? Tage später, ungefähr 3,5 Monate. 3,5 Monate, nochmal klar gesagt, weil du einen sexuellen Kontakt mit einem Mann hattest. Ja. 3,5 Monate im Knast. Dann gab es Gott sei Dank die Zeit der großen Polizei. Nein, da gab es eine Verhandlung. Ja. Und da wurden mir die 3,5 Monate angerechnet. Danach kriege ich nochmal 6 Monate Bewährung. Und das ist aber rückwirkend aufgehoben worden, weil damals die Reform kam. Das meine ich gerade, genau. Und der andere, der hatte so eine Vorzeigefrau und der ist dann beim Amtsgericht Viersen verhandelt worden Und das war ein jüngerer Richter, der hatte da ein bisschen Glück, aber ich hatte so einen alten 59-Jähriger, damals war der 59-Jährige, ich nehme an, dass er schon zur Hitlerzeit Richter war, und der Staatsanwalt wollte für mich 5 Jahre haben. Das ist unglaublich. Das war 1967. 67. Ist eine Weile her, aber auch noch nicht so ganz lange. Nee, noch nicht so lange her. Wie denkst du heute über diese Zeit? Ja, wenn ich eben die jungen Schwulen gesehen habe, sage ich, das war so toll, da macht doch richtig Spaß, schwul zu sein. Also du mit deinen stolzen 63 Jahren bist hier noch richtig in der Szene. Und ja, ich bin also ganz bewusst schwul. Ne? Ja, ja. Und ich arbeite bei der Kirche, aber nicht in der Erzdiözese Köln, sondern in der Diözese Aachen, da darf man offen schwul sein. Da darf man offen schwul sein. Ja. Ja. Wir sind alle froh, dass diese Zeiten vorbei sind, von denen du jetzt erzählt hast, Gott sei Dank. Und schön, dass sich alles so entwickelt hat und irgendwann wird auch alles richtig gleich sein. Ja, es gibt aber noch Länder, wo man umgebracht wird. Ich weiß, ich weiß. Und diese liegen flugstundenmäßig gar nicht so weit weg von Deutschland. Ja. Manfred, alles Gute. Ja. Schön, dass du da warst. Bedanke mich sehr herzlich. Jo. Und viel Spaß heute Nacht noch. Jo, ne? Die Jahr geht's raus. Jo. So, jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt lese ich hier Mr. Gay German. Ich erwarte wohl einen hübschen jungen Mann jetzt. Georg, 24. Hey, hey, hey. Hi, grüß dich. Nimm Platz. Ja. Mr. Gay Germany. Ja, würde ich auch so sagen, ja. Das ist alles Geschmackssache. Was ist das für eine Kür, der du dich da unterzogen hast? Was war das für eine Auswahl? Also, ich glaube, man muss unterscheiden zwischen so einer schwulen Misterwahl und den Hetenwahlen. Wir machen das ja in der Regel immer alles mit ein bisschen Spaß und da zielt es auch eindeutig auf Spaß ab. Und wer hat dich denn wo gewählt? Es gab 2 Entscheidungen, eine Vorentscheidung, eine Endausscheidung. Mhm. Und also die erste war in Köln. Es gab 5 Regionalentscheidungen. Mhm. Köln, Frankfurt, Hamburg, Berlin und München. Ja. Und da waren dann jeweils so 5 bis 10 Leute eingeladen und der Gewinner, irgendeiner musste es ja sein, kam dann in die Hauptentscheidung nach Krefeld in die Königsburg. Und das warst du ja. Und du bist es dann da geworden? Ja, ich bin es da geworden. Schon mal bei sowas mitgemacht vorher? Nö, ich denke auch, das ist eine Sache, die man nur einmal mitmacht, denn also dran wachsen kann man nicht und man macht es wirklich nur. Man macht auch keine große Karriere wahrscheinlich danach. Nein, das ist natürlich Quatsch. Muss man denn was Besonderes mitbringen? Also weiß ich jetzt, einen knackigen Arsch oder. Da stehen natürlich die Schwulen besonders drauf. Es gibt ja Schönheitsideale, das wissen wir ja alle. Ja. Aber allein die Zahnspange zeigt ja, dass es nicht so sein muss. Ich wollte jetzt nicht so indiskret fragen, aber hast du diese Zahnspange auch schon gehabt? Ja, klar. Aber das war so einer der Punkte, wo ich es sogar spannend fand, mitzumachen. Ja. Ich habe das entschlossen mit meinem Freund zusammen. Ja. Bin seit über 4 Jahren befreundet und wir saßen beim Frühstück und ich habe diese First aufgeblättert und dann sind wir so durchgegangen und dann so ein bisschen rumgeflaxt, ob ich da mitmachen soll. Ja. Und Sie haben ihn gewählt, trotz Zahnspange. Das finde ich ja schon wieder spektakulär. Ja. Die Schwulen sind ja sonst sehr penibel, ne? Ja, aber es ist einfach so, es war auch nicht so eine Wahl, wo es jetzt darauf ankam, so super auszusehen. Musste man halt nackt auftreten? Es gab 3 Durchgänge. Beim ersten, es war ein Kurzinterview nach dem Motto, der nette Mann von nebenan. Ja. Das zweite war ein Durchgang, wo man sich als Mann der Tat beweisen sollte, also als Hausmann, da sollte man zum Beispiel bügeln. Ich meine, in keiner normalen Wahl würde gebügelt oder Eischnee geschlagen in der Rekordzeit. Ja. Und dann war auch eine Jury da und die haben das Ganze auch sehr scherzhaft halt. Aber du konntest bügeln. Ich habe im Leben noch nie gebügelt vorher. Wer bügelt bei dir zu Hause? Die Mutti? Meine Mutter bügelt manchmal, ja. Meine Nachbarin hilft mir. Was musstest du noch machen? Und also das war dann mit Clubwear der 2. Durchgang, der 3. war dann halt so Swimwear, eine Badehose sollte man runterstrippen. Also nein, man sollte bis auf die Badehose strippen. Ah, ja. Mehr also man musste nicht nackt dann auftreten. Nee, klar. Und bei der Hauptausscheidung war das auch ganz ähnlich. Da war es dann so, dass beim 2. Durchgang das nannte sich Freestyle-Runde, dass man irgendwas 3 Minuten lang tun sollte, singen, tanzen, irgendwie. Das ist aber schwierig, ne? Also ich muss ehrlich sagen, ich war ziemlich aufgeregt davor, weil ich ganz andere Ziele in meinem Leben habe als sowas. Ne? Und meine Fähigkeiten liegen eindeutig in der Kunst. Ich male und zeichne und studiere das auch und dann habe ich mir halt gedacht, ich male ein großes Bild so. Und habe dann in diesen 3 Minuten eine Leinwand von 2 Meter mal 1 Meter vollgeschmiert. Und das hat die Leute beeindruckt. Links und rechts standen stämmige Lederkerle. Das hat mir gut gefallen. Das war lustig. Ja, das und das war es dann so an den von Anforderungen, die an euch gestellt wurden? Ja, es gab halt das Interview, dann musste man irgendwas tun, so wie malen zum Beispiel. Und dann gab es noch den Strip, den dritten Teil. Und, hast du dich dabei geschämt ein bisschen bei diesem Strip? Nee, ich glaube, man muss so ein bisschen Exhibitionist sein, um damit zu machen. Also, du bist ja ein bisschen Exhibitionist? Ja, nicht im klassischen Sinne, also das ist ja nun sehr negativ belegt, aber ich glaube, wir sind ja alle sehr eitel und auch exhibitionistisch veranlagt in der Szene. Du hast es gerade im Nebensatz gesagt, was sind denn deine Ziele im Leben, die du erreichen möchtest? Du möchtest nicht Model werden, habe ich daraus gehört. Nein. Ach, ich meine, ich würde sicherlich nicht ablehnen, wenn mir jemand einen sehr lukrativen Fotojob oder so irgendwie an Land zieht, aber ich möchte meine Kunst machen und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe durch diese Wahl gelernt, dass man durch Umwege oft schneller ans Ziel kommt. Also ich würde das mal so als eine Spaßaktion, von der ich mir gar nichts erhofft habe und auch letzten Endes nicht besonders viel bekommen habe, bezeichnen. Hast du Geld auch bekommen? Nein. Also was die Preise angeht, war das auch wieder... Aber ein schöner Nebeneffekt? Das schöne Effekt ist, ich muss es vielleicht so schön nennen, ich habe ganz definitiv gemerkt, dass ich meine Prioritäten setzen muss. Ich muss meine Kunst machen. Ich habe sehr wenig Zeit gefunden zu malen zum Beispiel und mir wäre es lieber, wenn ich jetzt Bekanntheitsgrad errungen hätte durch eine Ausstellung. Also einen schönen Nebeneffekt auf jeden Fall hat es. Wir beide haben uns kennengelernt. Ja. Darüber freue ich mich sehr und ich bedanke mich für den Besuch und wünsche dir auch viel Spaß noch heute Nacht hier in Köln. Mach's gut. Tschüss. Ja, Freunde. Das war es von uns, für euch, vom Christopher Street Day 98 aus Köln, vom WDR, von 1 Live und vom WDR Fernsehen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, fürs Mitmachen und ich verabschiede mich jetzt von euch. Wir können uns wiedersehen im 1 Live Talk Radio, wieder hören, in der Nacht vom 24. auf 25.8. Ich werde jetzt rausgehen, hier vor mein Studio. Und dort treten jetzt auf die 4 on 8 Tracks. Und die singen die Hymne, das Lied des Christopher Street Days 1998 von Köln. Und dieses Lied heißt Total verknallt. Und ich wünsche euch allen, dass ihr euch heute Nacht oder in der nächsten Zeit total verknallt. Eine ganz tolle Nacht, eine gute Zeit. Bis dahin. Ciao. Heute landet um 3:30, die Sonne strahlt, jetzt bin ich hier. Gedankenlos am Hudson stehen, anders informieren gehen. Da wollte ich hin, verliebte See. Ich war allein, konnt's nicht verstehen, denn nur am Rhein fand ich mein Glück, so will ich schnell. In New York ganz du verliebt, in Paris niemals allein, in Köln am Rhein. Total verknallt in New York ganz du verliebt, in Paris niemals allein, in Köln am Rhein. Der Morgen lockt dich schau hinaus, die Stadt sieht wie verzaubert aus. Hier sind die Ufer, die ich will, so anders, rund, bunt und schrill. Da will ich sein, hier bin ich frei. Stürz ich mal ab, steht ihr mir bei. Ihr habt mir schon so viel gegeben, nur hier bei euch lebe ich das Leben. Total verknallt in New York, ganz tief verliebt, in Paris niemals allein, in Köln am Rhein. Total verknallt in New York, ganz tief verliebt, in Paris niemals allein, in Köln am Rhein. Total verknallt in New York, ganz tief verliebt, in Paris niemals allein, in Köln am Rhein. Sind die